Brauchen wir sonst was? Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen wir wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und eine große Tüte Lebkuchenbonbons. Wollt ihr einen Bonbon? Aber musst du im Schnitt das nicht alles dann wieder spezialeffektlich rausschneiden? Ach, Moment. Nee, irgendwie so ein bisschen Atmosphäre will man ja. Herzlichen Dank. Ich will ja bloß kein Gehust, ne? Musst du dann jetzt aber auch dazu sagen, dass das jetzt hier nur, weil das zeitlich so gut jetzt passt. Ja, so. Ja. Wir sind nämlich gerade so ganz kurz vor Weihnachten. Und aufgrund von vieler ungeplanter Umstände, worauf wir keine Einflüsse hatten und Einfluss haben, kommen wir erst jetzt dazu. Von daher, diese Folge kommt, wann immer sie kommt. Diese Folge kommt, wann sie kommt. Ich bin ja heilfroh, dass mein Auto bis hier durchgehalten hat. Ah, ja, stimmt. Habe ich euch die volle Geschichte von meinem Auto schon erzählt? Uns in Teilen, aber den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall noch nicht. Also bei der vergangenen Folge mit dem Herrn Stange, das haben, glaube ich, alle Ataris, da hattest du leichte Probleme, musstest quasi abgeschleppt werden. Aber so wie ich es mitbekommen habe, gab es dann Folgeprobleme. Naja, das Auto war dann ungefähr 3 Wochen in der Werkstatt, was schon Wahnsinn ist. Nach 2 Wochen hatte ich noch nicht mal eine Diagnose. Und dann habe ich es wieder abgeholt und beim nächsten Termin, wo ich wieder nach Nürnberg reinfahren musste, ist es mir wieder verreckt. So, und dann bin ich direkt wieder zur gleichen Werkstatt. Ja, habe ich mich direkt nochmal abschleppen lassen. Also das heißt, du hast nichts draus gelernt, du bist wieder zu denselben Leuten. Und ich habe mich aber nochmal abschleppen lassen und ich habe gedacht, das würde so ein Ding. Also ich habe heute schon sicherheitshalber den ADAC angerufen, dass ich heute wieder unterwegs bin und schauen wir mal. Ja, was ich ja nicht verstehe, ist, warum du kein zuverlässiges Auto kaufst. Warum kaufst du nicht so ein Lada oder eine G-Klasse oder ein Bentley? Höre ich auch relativ selten, dass die abgeschleppt werden, weil da irgendwas... Wie zufrieden bist du mit einer Rentnerkarre? Ich könnte nicht glücklicher sein mit meinem Golf, deswegen verkaufe ich ihn jetzt auch. Nein, ich liebe meinen Golf über alles und er ist einfach schon ganz alt und ich gebe ihn jetzt in liebevolle neue Hände. Ich hab dich lieb, Golf. Tschüss. Mach's gut. Was magst du jetzt? Nachdem niemand auf meine Kia und Seat Aufrufe reagiert hat mit Rabatten bis zu 70%, das ist blöd. Habe ich jetzt einfach anders mir geholfen. Hashtag Freunde in Rumänien. Nein, das bleibt. Was zum Henkel ist mit dir los? Nein, ich habe bald wird ein Kfz mein eigen sein. Es ist noch nicht geboren worden. Es hieß, es wird geboren in der KW 50, aber die Wehen halten noch an. Aber du hast einen Neuwagen? Nein, dann natürlich nicht. Das ist ja total unwirtschaftlich. Ich wie kannst du dir schon wieder ein neues Auto leisten? Hast du eine Ahnung, wie alt der Golf war? Ja, weil wir haben unser Auto im gleichen Jahr gekauft. Der Jürgen und ich kaufen immer strategisch Dinge gemeinsam und bei mir geht's irgendwie vorher. Als ich umgezogen bin, ist mein fantastischer Toshiba-Fernseher, der immer noch beim Herrn Kraus in Betrieb ist. Ja, ich bin aber auch nie umgezogen. Ist tatsächlich. Damit. Ja, aber das Witzige ist, dass der eine Woche vor dem Umzug tatsächlich das Zeitliche gesegnet hat. Also der, ich weiß nicht, der hatte irgendwie keinen Bock auf eine neue Umgebung. Das ist wie eine Katze. Aber ich habe da jetzt ein sehr interessantes Bild flackern, aber nur bei manchen Netflix-Serien. Okay. Das ist ganz strange und ich hatte ursprünglich den Fernseher in Verdacht, aber es kann eigentlich nicht sein. Da flackert immer so ein Pop-up mit, hey, hör auf, meinen Account zu verwenden. Ja, genau. Also das ist ein sehr seltsames Phänomen. Wenn das jemand schon mal irgendwie in ähnlicher Form hatte, bitte meldet euch. Ich möchte mich gerne austauschen. Mhm. Ja, und dann wollten wir ja noch aufnehmen dann vor einer Woche, 2 Wochen, 1,5 Wochen. Und da kam mir dann leider noch was dazwischen, dass man dann an anderer Stelle in anderen Podcast, glaube ich, nochmal nachhören kann. Deswegen lassen wir die Frage, wie geht's euch heute? Vielleicht frage ich euch einfach, wie geht's euch? Okay, schön, dass wir drüber geredet haben. Also ich komme gerade aus dem neuen Star Wars Film und ich muss euch sagen, der war unterhaltsam, aber unlogisch. Oh Gott, der war unlogisch. Also, Lichtschwerter, so ein Quatsch. Nein, also selbst wenn du das alles jetzt gegeben hinnimmst, hat es diverse Logiklücken, finde ich. Aber was soll ich sagen? Am Ende des Tages ist es ein bisschen wie bei uns. Ja, so über kleinere Schwächen sieht man hinweg für das große Ganze der Unterhaltung. Was jetzt schaut er mich aber echt böse an. Nö, alles gut. Ja. Alles gut. Ich habe jetzt darauf gewartet, wie du mich als Logiklücke hier also hinstellen wirst. Wisst ihr, was mich in den letzten Monaten am meisten begeistert hat und was wir jetzt ein wenig spät, aber immer noch rechtzeitig, weil es ist ja erst die nächste Folge, adressieren, die ich vermute, es ist die Melonaro, ja, schrieb am 23.11. auf Twitter, übrigens bitte alle auf Twitter folgen, im Bett liegen, kuscheln, auf das erste Baby warten, das in ein paar Tagen da ist und dazu eine neue Folge, das, ach, Saturday Night Fever, was ich schon krass fand. Ja, total. Offensichtlich hochschwanger mit ihrem Babylein im Bauch, ach, gehört hat, nur um dann relativ kurz danach zu twittern, wir wurden gestern durch die Wehen begleitet und hören nun mit dem vermutlich jüngsten Hörer 20 Stunden die aktuelle Das Ach-Folge zu Ende. Bitte die Länge der Folgen nicht kürzen. Holla die Waldfee. Also ich muss sagen, da habe ich eine leichte Träne verdrückt. Das war echt schön. Das war unglaublich süß. Ich fand es auch echt schön. Und eigentlich, wenn wir jetzt mal alle Folgen so am Stück aneinander schneiden, könnten wir doch eigentlich inzwischen so einen wehenbegleitenden Podcast hinkriegen, oder? Ich glaube, du wirst nicht wissen. Geburten, oder? Ich glaube, du wirst nicht wissen, wie viel Gesamtlaufzeit wir haben. Also, das ist. Ja, aber ich wünsche ja auch keine Frau der Welt so lange wehen. Ja. Das war da mal. Aber wir hatten noch eine schöne Geschichte, Herr Kraus. Hatten wir. Mindestens eine. Ich bin gerade noch am rausfinden, wie sehr ich die Füllung von diesem Bonbon verabscheue. Das ist so ein bisschen absurd, ne? Irgendwie, die schmecken wie. Ja. Einfach wie so ein Lebkuchen, aber irgendwie, ich weiß auch selber nicht, ob es irgendwie widerlich ist oder richtig, richtig gut. Meine Mama hat die Tage Weihnachtstiramisu gemacht. Hatte mit echten Tiramisu quasi nur noch das Aussehen quasi gemeint. Und was ist da drin? Na, da war halt auch irgendwie Spekulatius obendrauf und sowas. Zimt und so. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man alles verweihnachten muss. Ich habe auch mal gesehen, irgendwie jetzt gibt es so in diversen Discount-Läden gab es dann so. Ja, grob, grob, grob. Ich muss das jetzt hinter mich bringen, sorry. Alles gut. Apropos, grob, grob, grob, da gab es nämlich dann Knuspermüsli, verweihnachtet. Das eine war dann irgendwie mit Zimt und Zucker, das andere war dann irgendwie mit was, irgendwie so Glühweingeschmack, wo ich mir auch denke, so, also Zimt und so kann ich mir echt gut vorstellen, aber Glühweingeschmack im Müsli. Mm. Aber ich würde es probieren, aber ich will doch nicht die ganze Packung kaufen. Ich, Dominik wollte mir gerade eine Brücke für irgendein Thema bauen, aber ich habe den Hinweis nicht ganz verstanden. E-Mail. Ja. Mr. Max. Über was wir gerade gesprochen haben. Ja, aber du hast es so als so was Positives dem Max. Nee, wir freuen uns ja immer über Leserfeedback. Das ja, aber das ist quasi immer positiv. Aber es ist ja auch ein bisschen eine traurige Geschichte dahinter. Ja, so, bitte. Deswegen habe ich das jetzt nicht ganz verstanden. Okay, aber okay. Ich wollte nicht unsensibel sein. Ich freue mich nur, dass Menschen so, also dass wir Menschen so wichtig sind. Dass wir Menschen sind. Etwas bedeuten. Ja. Okay. Ja, oh. Nee, Nils hat uns geschrieben und hat uns von seinem Kumpel Max erzählt und das hat uns sehr, sehr berührt. Das, ich habe das weitergeleitet mit den Worten. Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen beim Lesen. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass wir mit denen mal auf so einen Mittelaltermarkt irgendwie, also ich glaube nicht Markt, trifft es glaube ich nicht ganz. Es ist glaube ich eher so Reenactment oder sowas, die machen. Dass wir da vielleicht mal mit hin. Kann sein, dass ich da irgendwas versprochen habe, in Aussicht gestellt. Sehr gut. Solange es da Weihnachtsgebäck gibt, ist alles gut. Ist so im Hochsommer dann. Ja. Hier Glühwein. Der Bruno hat heute Geburtstag, das ist auch ein aktiver Hörer von uns. Schöne Grüße. Wir haben das Datum überhaupt noch nicht am Tag der heutigen Aufnahme. Am Tag der heutigen Aufnahme. Es ist kurz vor Weihnachten. Das ist voll schön. Ich habe heute noch einen Adventskalender bekommen. Kann ich jetzt noch mal so richtig 22 Dinge auf einmal mit zwei Pinguinen verschlingen. Oh, jetzt hast du ja doch das Datum gedroppt. Aber du hast den Monat nicht gesagt. Ja, kurz vor Weihnachten ist doch relativ deutlich. Ja, ach Mist. Da fällt mir gerade auf, ich habe mir heute ein Club Mate mitgebracht. Aber, aber nicht in der Weihnachtsedition. Das hätte ich natürlich auch machen können, aber ich kann es nicht leiden. Die Nina hat mir argentinisches Mate-Pulver aufgebrüht, die Tage auf Arbeit. Das war auch einigermaßen spektakulär, weil ich kannte quasi Mate-Tee an sich, aber es gibt immer ein Pulver. Das war aber, es war interessant, es war sehr, sehr bitter am Schluss. Ist es dann so wie Matcha-Mate oder so? Oder? Nee, ich glaube Matcha ist nur was anderes. Okay. Aber da gibt es ja heilige Regeln, was Mate-Trinken angeht. Ist euch das bewusst, dass man den Strohhalm benutzen muss, dass man den nicht berühren darf oder nicht verschieben darf und so? Also das ganze Ausmaß kenne ich nicht, aber dass das sehr ritualisiert ist, ist mir klar. Aha. Dass das für einen Club-Mate-Trinker so im ersten Moment etwas befremdlich und komisch wirkt, weil man eigentlich was anderes erwartet. Ich glaube, das hat halt so viel zu tun wie eine japanische Teezeremonie mit einem Aldi-Eistee. Genau. Gibt auch tolle andere Marken. Aber sozusagen aus dem Tetra-Pack, den man sich irgendwie in die Binde kippt, in Sachen zeremoniell. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Dominik, ich habe da noch eine Kleinigkeit für dich. Habe ich die Tage, ist mir das über den Weg geflogen, so ein kleines Heftchen mit Cinema Stunts, weil wir haben nämlich schon mehrere Sachen darüber besprochen. Nicht wundern, das ist kein Neuwerk oder sowas, das war aus einer Bibliotheksauflösung. Und ich musste aber sofort an dich denken, weil wir da mehrere Sachen draus schon besprochen haben. Unter anderem diese Chaplin-Uhr. Ben Hur? Ein paar andere Sachen schon, ja. Das kriege ich jetzt geschenkt. Ja, das kriegst du jetzt auch. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Das, das ist, glaube ich, sehr, sehr cool mit so Oldschool-Stunts. Also ja. Das ist jetzt nichts, nicht wie sie den neuen Star Wars gemacht haben, sondern eher so richtig physische Stunts von Anno dazumal. Und für die Hörerinnen und Hörer zu Hause so ein kleines Heftlein in der Größe von einem Reklamheft. Danke. Ja, gerne. Ich habe nichts für euch. Ja, macht du, das war auch kein geplantes Weihnachtsgeschenk. Das ist mir echt nur so zwischen die Hände gefallen und ja. Nö, cool. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. So. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir gerne loswerden möchten? Ach, weißt du, so viele Dinge. Aber wollen wir wirklich die Leute so lange auf die Folter? Ja, die Steuererklärung, die könnte auch jemand mal machen. Dominik hat es ein bisschen eilig heute, hat er schon gesagt. Was denn? Ganz dezent weist er jetzt drauf. Hast du denn was? Du kannst gerne sprechen. Nein. Also vielen Dank natürlich an alle, die regelmäßig und einmalig spenden. Da ist wieder ein bisschen was reingekommen, obwohl wir die Aufnahme ja jetzt hier verschoben haben. Ja. Und auch schlicht und ergreifend vielen Dank dafür, dass alle da nicht böse sind, wenn wir mal verschieben müssen oder wenn irgendwas ist. Wir haben halt nicht den Luxus, dass wir sagen, wir haben hier ein komplettes Team oder haben 3 Folgen im Vorfeld immer schon produziert und da auf Halde und hast du nicht gesehen, sodass wir da mal rumschieben können. Deswegen schlägt dann sowas einfach manchmal sehr direkt durch. Aber vielen, vielen Dank für alle, die das auch verstehen. Und hat sich bei mir die Kacke auch ganz schön gehäuft jetzt so aufs Jahresende zu, muss ich auch einfach mal so sagen. Ich möchte mal betonen, dass wir noch nie eine Folge verschoben haben, ohne dass es wirklich ohne Grund. Dass es sein musste. Ja, klar. So, ja, also wirklich wir so ein Fieber oder was hat man schon mal, Fieber, jetzt eben die Geschichte, also so wirklich entweder ordentlich krank oder wirklich einfach ordentliche Gründe dafür. Ich meine, allein das, diese Autokatastrophe, die wir jetzt erwähnt haben, da haben wir ja auch noch aufgenommen. So, auch wenn es nur eine halbe Folge war, aber selbst das hat uns ja nicht aufgehalten. Mhm. Das heißt, wir loben uns einfach an der Stelle mal selber. Ja. Und dann weite ich dieses Lob gleich noch auf Raphael aus, der mir nämlich dieses Thema Raphael für heute besorgt hat. Mhm. Jetzt muss ich einen kleinen Disclaimer voranschicken. Ich kann eigentlich heute nur verlieren. Weil Raphael ist ein absoluter Experte in diesen Themen und diesem Thema und ähnlichen Themen. Und ich bin absoluter Noob und wollte eigentlich ihm vorher noch mein Skript schicken und es nochmal gegenlesen lassen. Ich habe es jetzt aber mit dem Krankenhausaufenthalt, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe es erst heute Morgen finalisiert. So, von daher, das wird jetzt super dünnes Eis. So viel mal. Aber guck doch mal andersrum. In Themen, wo du dich total auskennst, würdest du von dem Podcast, von dem Format hier, doch nicht auch sämtliche bis ins letzte ausformulierte Details erwarten oder dir auch wünschen, du willst unterhalten werden. Ja. Das, ich möchte nur, dass du schon mal gleich die Erwartungen weißt. Klar sind. Seid ihr soweit? Na, aber hallo. Sinovi Petrovic Rochestvensky. Klingt eher osteuropäisch, nicht russisch. Das ist der Geburtsname von Pelé. Fast. Aber Rochestvensky, vor dem Namen habe ich ein bisschen Angst, weil der steht sehr oft in meinem Skript heute. Der wird am 30. Oktober oder am 11. November 1848 in St. Petersburg geboren. Je nachdem, ob ihr den julianischen oder den gregorianischen Kalender verwendet. Sehr schön. Und das ist jetzt auch tatsächlich schon das erste Problem mit den Zeitangaben heute. Die sind so ein bisschen inkonsistent, weil die Russen sehr, sehr spät dran waren mit ihrer Kalenderreform. Und der Rest der Welt war da eigentlich schon sehr viel weiter. Moment, also die gregorianisch auf julianisch Umstellung war nicht weltweit einheitlich durchgezogen? Nein. Das ist unglaublich witzig, dass ich das jetzt gerade nicht gelernt habe, weil ich habe es nämlich die Tage erst gelernt. Weil wir haben, die Marina ist gebürtige Russin bei mir im Team und da sind wir erst drauf gekommen, dass sie quasi Weihnachten, also im Prinzip 2 Wochen später. Sie sind so die 2 Wochen später dran. 30. Oktober, 11. November, genau. Ja, knapp 2 Wochen. Und das habe ich wirklich vor 2 Wochen oder so erst realisiert, dass das immer noch so ist bei den Russen. Was, ist immer noch so? Ja, anscheinend. Doch, also nach dem Glaubenskalender zumindest. Aber ich wollte gerade sagen, weil griechisch-orthodoxe feiern nämlich auch deutlich später. Da ist aber, glaube ich, auch die Frage, was du feierst. Oh, jetzt wird es sehr dünn, weil ich glaube, manche feiern doch sogar die Ankunft der 3 heiligen Könige als größeres Event im Vergleich zum katholischen und evangelischen? Das weiß ich nicht, aber Fakt ist, wir verwenden heute schon den gleichen Kalender, aber es kann natürlich sein, dass die Kirche ihre Feiertage irgendwie auf andere Daten legt. Das kann sein. So, wusstet ihr übrigens, was dazu geführt hat, dass wir weltweit einheitlich die gleiche Zeit haben? Nein. Sonne, Mond und also, Sterne? Ich hätte jetzt auf Ding getippt, auf Seefahrt, dass es damit zu tun hat. Und du bist knapp dran. Finde ich ultra faszinierend, weil das ist auch sowas, was ich die Tage erst gelernt habe. Die Züge, Zugfahrten tatsächlich. Deswegen ist es auch quasi, ist man jetzt auch nach England gerichtet weltweit. Greenwich Mean Time. Genau, weil halt die aufbringende Industrialisierung und halt quasi Zugverbindungen zum ersten Mal dann notwendig gemacht haben, dass du halt zwischen verschiedenen Ländern auch klar machen musst, so wie die Zeit ist. Weil sonst haben mehr oder weniger die Länder innerhalb nur die Zeit wirklich ernst genommen. Und dann wurde es quasi weltweit globalisiert. So, wie genau das jetzt funktioniert, kann ich euch nicht 100% sagen. Ich kann euch nur sagen, dass es scheinbar so zu sein scheint. Aber Züge fahren doch gar nicht von England nach Amerika zum Beispiel. Ja, aber im Commonwealth. Hm. Das war doch riesig. Das war riesig. Riesig. Stimmt, da werden wir heute auch noch mal kurz drauf kommen. Sein Vorname ist ein Zeichen von geringem Stand, denn kein Adliger würde sein Kind Sinuwi nennen. Das ist der Name für Kinder von Ladenbesitzern zum Beispiel oder Dorfpriestern, was ich auch interessant finde. So als eher so, es wird so ein bisschen abfällig betrachtet. Also ist es so ein bisschen so ein Sozialstandsname, wie man heute auch das Klischee hat von ein Kevin und ein Justin, ist er aus einer gewissen Schicht, so klischeemäßig? Grundsätzlich, prinzipiell schon. Okay. Ja, ob das jetzt eins zu eins vergleichbar ist, weiß ich nicht. Aber sicher nicht bloß. Wie also, gesagt, jemand von Rang und Namen würde sein Kind nicht sehen. Also das ist aber kein sprechender Name oder so, sondern das ist einfach ein, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, im Pöbel geläufiger Name. Gibt es bestimmt eine Bedeutung, aber die habe ich jetzt hier nicht dabei. Haben wir denn schon gesagt, wo wir sind? Sind wir in Russland? Der ist in St. Petersburg geboren. Wenn du mir zugehört hättest, Dominik. Die Marina ist auch in St. Petersburg geboren. Da höre ich zufällig jetzt auch. Am Ende kann die Russisch sprechen und der auch? Ja. Also, heute werde ich euch ausnahmsweise mal nicht im Schneckentempo durch sein gesamtes Leben führen, weil die Geschichte ist so ein bisschen größer als nur dieser eine Mann. Deswegen stirbt er jetzt schon im Jahre. Aber so die Eckdaten, weil es doch an ihm entlang geht irgendwie. Ja? Also sein Papa ist Arzt in der Armee und auch Sinuwi interessiert sich schon als Jugendlicher für die Seefahrt. Der ist zwar nicht adelig, aber sehr beharrlich und schafft es deswegen auch mit 16 schon in die kaiserliche Marine. Was für einen Nicht-Adeligen schon eine Leistung ist. Er beendet die Ausbildung ziemlich gut und tritt alsdann in den Dienst der russischen Ostseeflotte. Dort wird er zum Artillerieoffizier und macht sich als solcher auch einen gewissen Namen. 1875 heiratet er eine Olga, vermutlich aus Liebe. Kurz darauf wird er Vater einer Tochter. Vermutlich aus Liebe, was für ein schöner Romantitel. Das könnte man auf dem Film draufschreiben. So. Das wäre auch schön, wenn du dann nochmal wiederholt hättest, wird er Vater einer Tochter, Olga, vermutlich aus Liebe. Das steht hier so nicht in meinen Unterlagen. Boah, aber nee, das wäre auch ein geiler Untertitel für einen Rosamunde-Pilcher-Film. Vermutlich aus Liebe oder die Tochter Olga? Beides. Im russisch-osmanischen Krieg verdient er sich in einem Seegefecht seine Sporen. Daraufhin wird er auch prompt ausgezeichnet und befördert, obwohl sich später herausstellt, dass er den Gegner eigentlich gar nicht besiegt hat, sondern ihm einfach nur mit dem schnelleren Schiff davongefahren ist. Also geflohen? Ich frage nur. Es war ein bisschen komplizierter als das, weil er hatte ja eigentlich gar nicht das Kommando über das Schiff und irgendwie. Dann wird er dann aber die Leistung immer seltsamer, wenn er nicht mal die Leitung. Er hat dann irgendwie die Initiative ergriffen und hat ein bisschen zurückgeschossen und dann aber dafür gesorgt, dass die wegfahren. Irgendwie so ähnlich. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Sie hat so nach hinten geschossen, damit sie mehr Antriebsschub hatten. Nach diesem Krieg kritisiert er öffentlich den Zustand der russischen Marine, was so seinen weiteren militärischen Aufstieg so ein bisschen behindert. Aus heiterem Himmel erhält er aber trotzdem eines Tages das Oberkommando über die bulgarischen Seestreitkräfte. What? Also das ging jetzt extrem schnell. Es war keiner da. Bulgarien hat keine Seegemacht. Ja, oder das ist so ein, jetzt treten mal alle vor, die wollen und alle gehen Schritt zurück. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine Strafversetzung oder was das genau ist. Also er hat die komplette Flotte des Kommando und so eine Strafversetzung. Das ist nur ein Schiff von einem Typ, der verrückt ist und die ist auch einfach nur aus Papier gefaltet. Du hast die Wahl, entweder Toilettenschuppen oder die komplette bulgarische Marine. Naja, ich glaube, du betonst es jetzt so. Ich glaube, die komplette bulgarische Marine, die passt wahrscheinlich in eine Badewanne. Aber was soll ich sagen? In seine Badewanne, da war er bestimmt Kapitän. Da war er Kapitän. Ich habe gestern erst wieder den Loriot-Sketch gehört, wo die beiden Geschäftsmänner in der Badewanne sind. So brillant. Lassen Sie die Ente drin. Also, jedenfalls nimmt er seinen Job da ziemlich ernst und er bringt auch die Marine ziemlich auf Vordermann. So, er hat ja vorher schon so ein bisschen die Artillerieausbildung in Russland. Das hat er ja da schon ein bisschen vorangebracht und jetzt, das bringt er jetzt hier auch mit ein. Ja? Jetzt sehe ich ihn also, in der Badewanne hockt und einfach so ein Boot putzt. So ein kleines. Ja, oder so ein Schiff in der Flasche baut. Später wird er dann zurückbeordert und zur weiteren Ausbildung nach England geschickt. Da, wo derzeit halt das Leben tobt, vor allem das Marinische. Du leitest die bulgarische Marine, jetzt schicken wir dich zur Ausbildung. Ja, die. Also die Story hat mehr Logiklücken als in der neuen Star Wars Film bisher. Siehste. Gar nicht so schlimm, das mit dem Kino. Oh, schön. Und danach erhält er das Kommando, ein Kommando über sein eigenes Schiff. Und dann auch über die Artillerieausbildung der gesamten russischen Ostseeflotte. Also irgendwie die Aufstiegschancen sind ein bisschen wirr. Als nächstes kriegt er einfach Kommando Bimberle. Ja, das ist alles ganz, das ist viel komplizierter als das und das ist mit viel Politik. Und ich wollte euch jetzt das nicht, dann würden wir nämlich tatsächlich im neuen Jahr noch hier sitzen, glaube ich. Aber du hast es nicht erfunden. Ich glaube nicht. Oder vielleicht ist dir Folgendes ich passiert. Ich bin zu 30% sicher. Du hast einfach so die ganzen Fakten aufgeschrieben, was ihm nacheinander in seinem Leben passiert ist. Bist versehentlich auf alphabetisch studieren gegangen und gehst jetzt die Sachen durch. Deswegen macht das alles überhaupt keinen Sinn. Das kann nicht sein. Der siebte Punkt fängt mit dem A an. Das geht. Das kann nicht sein. Ja, oder nach einem anderen Sortieralgorithmus sortieren oder so. Wer so, weiß. Ich höre Knuspern. So weit, so gut. Das war jetzt wirklich der Schnelldurchlauf. Seine große Stunde schlägt jetzt dann gleich. Aber zuerst müssen wir kurz noch über die Ereignisse im Jahr 1904 reden. Denn, was war denn da? Da nimmt, wie ihr sicher wisst, etwas seinen Lauf. Das Unglück. Was denn? Die Geschehnisse, die zum Ersten Weltkrieg führen. Nein. Das sind wir doch nur wegen weg. Also kann man sicherlich so hinkonstruieren, aber es gibt einen Krieg, der so ziemlich irgendwie, ich weiß nicht, also in meinem Schulunterricht, glaube ich, nicht stattfand, der im Schatten der großen Weltkriege so ein bisschen untergegangen ist. Und zwar der russisch-japanische Krieg. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nö. Nur am Rande, aber wirklich, ich wüsste jetzt so gut wie gar nichts drüber, außer dass ich den Namen schon mal irgendwo gehört habe. Also da geht es im Grunde zuvorderst um russische Expansionsgelüste und so ein bisschen Gebietsstreitigkeiten, so in Richtung Mandschurei, Korea, so da kriegen die sich so ein bisschen in die Haare. Ja, Philipp überlegt, habt ihr so grob? Ja, es war nur gerade so meine Vorstellung, dass doch eigentlich so, bevor du von Russland aus so eben mal nach Japan drüber latscht, kommt da noch China dazwischen gefühlt. Aber das stimmt ja gar nicht, weil das so umfasst da obenrum. Da täuschst du dich ein bisschen tatsächlich, ja. Das ist auch wirklich so ein Fleck Erde, den man zwar ab und zu sieht in den Nachrichten, wo ich mich aber einfach noch nicht irgendwie mal ordentlich mit beschäftigt habe. Russland oder China? Eigentlich so, ja, so die östlichen Ausläufer von Russland. Aber also die japanische Insel ist ja nicht so groß und da kommst du extrem beschissen hin, weil es eine Insel ist. Also hat Korea damals zu Japan gehört? Eine Insel, ja, jetzt, ja. Weil wo wollten die denn expandieren? Weil nach Japan expandieren ist keine Naja, das Idee. War ja alles so, das, die ganze Welt war ja so in ihrem Kolonialzeitalter irgendwie, ne? Also aber alle Japaner Kolonien? Ich glaube, dass die schon da in Korea, dass das, ich meine, ob das jetzt wirklich eine Kolonie war, ich schaue es schnell nach, dass wir uns da auch sicher sein können. Okay. Es gibt ja auch noch so historische Auseinandersetzungen zwischen China und Japan, das ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, ja, das aber ist aber klar. Ja, aber ehrlich gesagt, mir war das gar nicht so klar, weil durch so Schulunterricht und sowas hatte ich davon gar nicht viel gekriegt. Du kriegst so wenig in der Schule vermittelt und immer wieder das Gleiche. Das ist zum Beispiel die Toten des Zweiten Weltkriegs. China hat unvorstellbare Menschenmassen im Zweiten Weltkrieg verloren und ganz viel davon gehen auf die aufs japanische Konto, weil die Japaner dann nämlich sich selber als die Herdenrasse ausgerufen haben und mal ordentlich in China durchgebürstet sind. Aber es ist halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen diese Problematik, die man gerne auch den USA von uns aus vorwirft. Ihr beschäftigt euch nur mit eurer eigenen Geschichte. Was wissen wir über die Zeiten vor der Kolonialisierung, was in Afrika los war? Der komplette Kontinent. Was wissen wir über Japan, über China? Immer super wenig. Aber das ist zum Beispiel auch was, wo ich vorhin das mit der Zeit, mit den Zeitzonen gesagt habe und den Zügen. Kennt ihr die kurze Geschichte der Menschheit? Ich habe es neulich in der A-Folge, glaube ich, erwähnt. Das ist so unvorstellbar. Das ist, ich habe gerade den Autor vergessen, das ist ein Inder, glaube ich, oder zumindest indischstämmig. Und der geht quasi von Beginn der Menschheit, wie man sie so kennt, geht er durch, was dazu geführt hat, dass man quasi kein Nomade mehr war, weshalb die Menschen sich überhaupt angesiedelt haben, was sie dann am Anfang gemacht haben, wie dann Staaten entstanden sind, wie Regionen entstanden sind. Aber also wirklich unvorstellbar, hast du in deinem Leben noch nie gehört. Es macht unglaublich viel Sinn, wie Geld entstanden ist, wie es sein kann, dass du weltweit mit Geld zahlst, ja, das akzeptiert ist. Wo du denkst so, Alter, das sollte man irgendwie auch mal vermitteln in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Aber der Jürgen möchte auch was sagen. Ja, danke. Korea war 150 Jahre lang ein Vasallenstaat des Mongolischen Reichs. Dann war es teilweise unter Vorherrschaft von China. Dann gab es ein kurzlebiges 13 Jahre Kaiserreich Korea. Und 1905, also tatsächlich erst nach dann den, oder jetzt dann im Laufe dieses Kriegs, wurde es zum Protektorat des japanischen Kaiserreichs und 1910 Kolonie. Also aber dann war waren sie ja 1904, wo die Russen vorher noch nicht Krieg waren, waren sie ja nicht Teil von Japan. Dann frage ich mich schon, wo die Russen hin expandieren wollten. Naja, die Russen wollten in Richtung, also die wollten in Richtung Pazifik. Und das wollten die expandieren. Die wollten, okay, da ist aber halt Japaner so wollten China. Quasi den Fortschritt der Russen einfach aufhalten, ohne dass ihr eigenes Gebiet in dem Sinn konkret bedroht war. Naja, also die japanische Insel war in dem Sinn nicht bedroht. Genau. An der Stelle. Noch nicht. Zumindest. Ja, alles klar. So am Anfang. Ja, klar. Okay, komplett aber die haben sich dann da auf dem, also genau, in der Expansion, wie es ja en vogue war damals mit den ganzen Kolonien, haben die sich halt einfach dann Korea einverleiben wollen, beide. Ole, Pisse, Korea. Was? Das war doch bei der WM 2002 in Korea, das ist der offizielle Schlachtruf der Koreaner. Das klingt total nach Pisse. Ole, Pisse, Korea, das haben die immer gesungen. Und was heißt das, vorwärts? Vorwärts, Korea, Ole, Pisse, Korea. Das klingt sehr lustig. Ist fast so witzig wie Kotze auf Italienisch. Mhm. Was heißt? Muscheln. Muscheln, genau. Meine Schwester und ich haben uns immer totgelacht, dass man eine Kotze bestellt hat. Da war was. Ich will euch jetzt gar nicht so viel über die politischen Verwirrungen der damaligen Zeit erzählen, vor allem, weil ich davon überhaupt nichts verstehe. Aber die Verwirrungen verwirrt haben? Ein, zwei Worte zum damaligen Herrscher und der Situation vielleicht. Er war Asiate. Der von Russland? Na, vielleicht auch. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Zar Nikolaus II. Witzige Geschichte zu Zar Nikolaus II. Als der gekrönt werden sollte, veranstaltet er ein riesiges Volksfest mit mehreren hunderttausend Besuchern. Das Ganze findet auf einem Truppenübungsplatz statt. Geplant ist, 400.000 Geschenkpakete zu verteilen mit Lebensmitteln, Bechern, mit Zahnwappen drauf und irgendwie anderem Kram. An insgesamt 15 großen Buffets sollen die Leute außerdem verköstigt werden. In 10 Pavillonzelten sollen Theatergruppen und Musikkapellen spielen. Den Ansturm könnt ihr euch nicht vorstellen, der ist immens. Die meisten Leute kommen schon in der Nacht vorher, um ja auch diese Geschenkausgabe nicht zu verpassen. Das Dumme ist jetzt aber, der Truppenübungsplatz ist von Gräben durchzogen. Wobei man sich schon mal sich so die ersten beim Reinfallen so ernsthafte Verletzungen zuziehen. Oh Gott. Ja, wenn die da im Dunkeln halt rumsappen. Am Morgen der Krönungsfeier sollen rund 500.000 Menschen auf dem Feld sein, als plötzlich das Gerücht rumgeht, es würden bereits Geschenke verteilt. Das ist auch ungefähr der Moment, als die Ordnungskräfte realisieren, dass sie die Lage mit diesen vielen Menschen überhaupt nicht im Griff haben. Oh Gott, wer hätte es gedacht mit 500.000 Mann? Ein anwesender Journalist schreibt später. Das Gedränge war fürchterlich. Vielen wurde schlecht und einige verloren das Bewusstsein, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, herauszukommen oder auch nur umzufallen. Bewusstlos mit geschlossenen Augen, eingezwängt wie in Schraubstöcke, wogten sie mit der Menge hin und her. Ein in meiner Nähe neben meinem Nachbarn stehender großer, wohlgestalteter alter Mann atmete schon lange nicht mehr. Er war schweigend erstickt, ohne laut gestorben und seine erkaltete Leiche wogte mit uns hin und her. Ja. Also was für Worte auch gewählt. Ja, schön formuliert, sehr, aber sehr makaber. Ja, halt sehr erschreckend. Wie viele Tote gab es da? Gleich. Immer mehr Menschen fallen in die Gräben, wobei immer mehr Menschen natürlich auch von hinten nachdrücken. Und gibt's was umsonst und zack und gib ihm. Und genau, und jetzt kommt auch Panik auf, eine absolute Katastrophe. Es sterben insgesamt 1389 Menschen, 1300 weitere werden verletzt. Ja, das geht ja noch. Also ist klar eine Katastrophe, aber das geht ja noch. Es gibt ja noch Rekord, das ist die Massenpanik mit den meisten Todesfällen in der Geschichte. Ja, aber wenn du denkst, 500.000 dabei, geht schon. Also hätte ich jetzt gedacht, das geht eher fünfstellig. Ja. Aber es ist katastrophal. Ich glaube, du musst ja auch überlegen, dass im Gegensatz zu manch anderen Großveranstaltungen, gab es jetzt auch Großveranstaltungen in Deutschland, die in den letzten Jahren da sehr in Verruf gekommen sind wegen der Organisation, dass wir jetzt keine große Stadt außenrum haben oder eingeengte Wege, sondern wenn du da sagst, so ein Truppenübungsplatz, da ist ja tatsächlich auch viel Platz außenrum. Ich glaube, wenn das in der Stadt passiert wäre, wäre noch viel, viel, viel mehr passiert, weil du einfach viel größere Flaschenhälse und enge Stellen gehabt hättest. Und da hat ja jetzt auch mal keiner irgendwie, keine Ahnung, mit Panzern rumgeschossen oder so, wie es ja bei sowas auch mal passieren kann. Ja? Also die haben sich irgendwie gegenseitig erdrückt und ertrampelt. Dafür ist das schon eine ganz beachtliche Zahl. Das ist mega hart. Ja. Aber es ist auch sowas, hat man nie im Leben gehört. Nee, aber es ist auch wirklich, wirklich gruselig, wie sich so eine Masse an Menschen bei großen Ängsten oder bei so Anstürmen bewegt. Da gibt es ja auch so Computersimulationen, wo man sich im Vorfeld überlegt, oh, wir simulieren hier mal ein Feld mit 1000 Leuten, da stellen wir jetzt Durchgänge hin und jetzt sagen wir, die Leute wollen da unbedingt raus. Dann siehst du halt, an welchen Stellen dann so ein Fluss stockt und Ähnliches. Und das ist schon, finde ich, sehr bemerkenswert, wie schnell so ein System doch kippen kann. Ist ja auch bei so Sachen wie zum Black Friday in den USA wird ja glücklicherweise etwas weniger, wie da die Anstürme sind und da Leute einfach drauf rospreschen. Und wenn das so mal einfach irgendwo 50, 100 Leute irgendwo rein wollen und jemand fliegt halt hin, ja, dann halt über ihn drüber. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich an der Stelle einen kurzen Exkurs mit den 10 größten Massenpaniken der Geschichte machen soll. Mhm. Ich habe es nicht gemacht. Aber vielleicht machen wir es mal in der Bonus-Episode. Das ist eine schöne Idee. Die ganze Aktion kratzt schwer am Image des Zaren, der 1917 im Zuge der Februarrevolution schließlich gemeinsam mit seiner Familie ermordet wird. Ansonsten hat es mit der Geschichte jetzt aber überhaupt nichts zu tun. Zurück zur Weltpolitik. Also die Russen sind stark an Expansion interessiert, vor allem in Richtung Pazifik. Weil sie gar so wenig Platz haben? Weniger Rohstoff, weniger das. Na, sie haben halt einen Pazifikhafen. Zugang zum Meer. In Vladivostok. Aber da fährt auch die transsibirische Eisenbahn hin und hört da auf. Aber der ist halt die meiste Zeit im Jahr eingefroren. So. Und die haben halt sonst keinen Zugang zum Meer und sie haben halt ein Stück weit auch Angst vor Japan. Und sie wollen sich jetzt im Osten halt einfach behaupten, hauptsächlich mal. Warum will sich Russland gegenüber Japan behaupten? Das hat jetzt nicht nur, aber vielleicht ein bisschen was mit einem Staatsbesuch zu tun, den Zar Nikolaus 1891 mal in Otsu vielleicht gemacht hat. Der hat sich dort ein wenig umgeguckt, hat sich das traditionelle Handwerk zeigen lassen. In Japan. Ja. Er hat sich sogar in einer 7-stündigen Prozedur ein Drachentattoo stechen lassen, was schon bemerkenswert ist. Wow. Krass. Also ist auch vor allem mein Commitment zu sagen, ach, ich bin jetzt sogar schnell, lass mal ein Tattoo machen als Politiker. Kannst du dir heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Schwierig, ja. Angie, mach mal einen Oberarm frei. Ja, ja, oder irgendwie hier macht die mal so ein, aber so bizarre Modesachen, so Angie, lass mal einen Tunnel machen im Ohr und die Zunge spalten. tatsächlich. Welche Nation spaltet in die Zunge? Keine Ahnung. Tatsächlich kippt die Stimmung von diesem fröhlich-freundlichen Staatsbesuch aber, als ein einzelner wild gewordener Samurai mit dem Säbel auf den Zahn losgeht. Also das ist tatsächlich keine große Organisation oder irgendwas dahinter, sondern das ist ein Einzeltäter. Und jetzt kann der Cousin des Zaren, der auch anwesend ist, der Prinz von Griechenland und Dänemark, der kann jetzt durch sein Eingreifen das Schlimmste verhindern. Aber der Zar trägt zumindest eine Platzwunde am Kopf von dieser Aktion davon. Ja, eine relativ große. Und der Samurai hatte welche Beweggründe? Der Samurai hatte, einerseits war der so ein bisschen enttäuscht über sein eigenes berufliches Fortkommen. Mhm. Andererseits auch hatte er den Eindruck, dass die Fremden sehr respektlos gegenüber den japanischen Heiligtümern sind bei diesem Staatsbesuch. Man weiß, dass die halt also Touri-mäßig irgendwie dem japanischen Heiligen-Tattoo-Studio. Genau, durchgeführt werden. Und es hätte ja auch ein Akt der Spionage sein können, so ein Staatsbesuch. Okay. Das war so seine. Mit dem Staatschef persönlich? Der war ein bisschen durchgeknallt. Ja. Auch offensichtlich. Der kam dann auch in Haft, wurde verurteilt, starb irgendwann an Lungenentzündung im Gefängnis. Aber dieser Vorfall hat nicht nur eine Narbe am Kopf, sondern auch tief in der Seele des Zaren hinterlassen. Das ist auch krass, wenn du das auf eine einzige durchgeknallte Person dann rückführen kannst, dass zwei Völker miteinander in der Schlacht. Ja, aber stell dir vor, du fliegst, keine Ahnung, nach Amerika, gehst aus dem Flughafen und das Erste, was passiert, ist, dass dir jemand ins Bein schießt. Nein, das Erste, was passiert, ist, dass du erst 7 Stunden ein Tattoo bekommst. Ja, und das Zweite ist, dass dir auf der Straße jemand bei einem Raubüberfall ins Bein schießt. Dann fliegst du auch heim und sagst, ja, also Amerika ist doch scheiße. Naja, eigentlich nicht. Ich denke, ich würde das differenzierter betrachten. Na, ich bin tatsächlich bei Jürgen, so einfach ist das nicht, auch wenn du das natürlich vielleicht objektiv für dich irgendwo ablegst, so eine gewisse Emotionalität verbindest du ja schon mit dem Negativereignis. Aber wie okay, nochmal, lass mich nochmal zurückrudern und stell dir das noch vor in einer Zeit, wo du nicht global verbunden, weltoffen, Internet weißt, okay, wo du nicht so viel Okay, also nachdem Sekiro jetzt überall zum Spiel des Jahres gekrönt wird und du dann Badass Ninja spielen kannst und gegen Samurai kämpfst, denke ich mir einfach, Samurai ist cool, bleibender Eindruck, die denken sich, boah, aber die müssen wir aufhalten. So argumentiere ich mir das jetzt hin. Was haben die Russen haben ja keine coolen Spezialeinheiten. Der denkt sich, diesen Samurais muss so Einheit gebieten. Okay, jetzt wird mir jetzt kein Mensch kann mir folgen. Ich überlege gerade, was so Schwierig. Russland für Spezialeinheiten hat. Ich relativiere das jetzt noch ein bisschen. Also es ist sicherlich jetzt nicht der Grund, warum Russland 13 Jahre später in den Krieg gegen Japan zieht. Aber ein, das ist der Anfang von so einer Entfernung voneinander. Das ist der genau. Ein gewisser Japan-Hass auf Seiten Nikolaus darf an dieser Stelle getrost angenommen werden, habe ich mir hier notiert. Also das hinterlässt schon was in ihm. Auch wenn das jetzt sicherlich nicht der einzige Beweggrund ist. Das kann ja auch einfach sein, dass der sagt, irgendwie Japan ist schon doof, fliegt hin, macht diese ganzen Sachen mit und dann passiert auch noch was. Sodass für ihn so ein bisschen so dieses, na, ich hab's doch gleich gewusst, mäßige Wabe. Aber dieses Tattoo ist dagegen, total komisch. Dagegen spricht das Tattoo tatsächlich ein bisschen, ja. Ja, aber würde sagen, vielleicht war das dann nochmal so ein, ja, nee, ich lasse mich da drauf ein und wenn es dazugehört, ich muss jetzt sagen, dass ich hier Schmerz aushalte und meine Männlichkeit beweise und hast du nicht gesehen. Aber wir resümieren, Menschen sind komplex und ja. Das ist nun mal jetzt so. Genau. Das stimmt. Das ist aber ein schönes Resümee. Ich halte es so, was willst du machen? Um jetzt also Richtung Pazifik so eine Art zweites Standbein zu haben, leasen die Russen 1898 Port Arthur von den Chinesen. Das ist viel günstiger als zu mieten, weil das belastet das Budget völlig anders. Viel günstiger als einfallen und kaufen. Also tatsächlich leihen die sich einen Hafen von den Chinesen, was ich, das finde ich schon echt bemerkenswert. Da habe ich noch nie gehört. Ja gut, aber guck doch mal in, war das nicht Griechenland sogar, dass es einen Hafen gab, den chinesische Investoren fast komplett jetzt aufgekauft haben? Ja, aber die haben den aufgekauft. Ja, aber also, auch das ist doch irgendwie absurd, dass du sagst, du hast da so eine komplette Hafenanlage, die ist in der Hand von jemandem, der da einfach nicht wohnt. Allein das finde ich aber, ja schon irgendwie ein bisschen absurd vom Gedankengang her. Ja gut, aber die Globalisierung, total. Auf die der Kollege Kraus gerade schon subtil hingewiesen hat, die heutzutage selbstverständlich ist, macht sowas halt möglich. Aber Leasing kenne ich persönlich halt wirklich tatsächlich nur aus dem Automobilmarkt oder Maschinenmarkt, ja, aber dass auch, man einen Hafen liest. Auch da, das ist wahrscheinlich alles in Wahrheit wieder sehr viel komplexer. Ich meine, es kann halt auch so ein Power-Move sein, ja, dass die Russen da jetzt irgendwie den Hafen mehr oder weniger besetzen, ja, aber ohne offen Krieg erklären zu wollen und dann halt so einen Obolus irgendwie an die Chinesen abdrücken. Keine Ahnung, das ist jetzt meine, das habe ich jetzt einfach nur zusammenfabuliert. Ja, du musst ja vor allem auch hinliefern. Also es muss ja eine Art Kooperation sein, sonst würdest du durchs chinesische Festland gar nicht durchkommen soweit. Ja. Das also, auch. Ja. Vor allem, was machst du auch mit diesem Hafen? Wenn du, also alles, was du da hinkarrst, kannst du ja nicht weiter, weil dann kommt ja einfach China. Und du kannst auch nichts hinkarren, weil da ist China im Weg. Naja, das sage ich ja gerade. So, du musst ja eine Abmachung mit Chinesen haben. Ich denke, die werden eine Art Wegerecht, wird Teil der Vereinbarung gewesen sein. So dumm sind sie, glaube ich, an der Stelle nicht. Nee. Ich denke ja nur gerade laut nach. Okay, aber Dummheit ist schon auch trotzdem noch ein Punkt. das habe ich überhaupt nicht gesagt. Denn das ist jetzt ein, aber ich. Schön. Das ist ein Pazifikhafen, der liegt ein bisschen südlich von Vladivostok, also ist deutlich eisfreier auf jeden Fall. Und der ist aber so ein bisschen, der scheint so ein bisschen verflucht. Da haben die Japaner ein paar Jahre vorher schon mal ein wahnsinniges Blutbad angerichtet, weil der Hafen liegt ganz vorne auf einer Halbinsel. Also der kann einerseits auf dem Landweg sehr, sehr schnell von allen Versorgungsmöglichkeiten abgeschnitten werden. Und es liegen ganz viele Berge außenrum. Also da kann man auch wunderbar Artillerie aufstellen und die Schiffe im Hafen dann von den Bergen aus relativ easy und einfach unter Beschuss nehmen. Das Ganze liegt auf den Überfallmich-Inseln. Und dann noch, das Wasser ist sehr flach. Was beste Voraussetzung. Also irgendwie, man hat das Gefühl, desto mehr du beschreibst, desto besser wird dieser Hafen und lukrativer. Von Minute zu Minute. Es ist tatsächlich so, dass die Schiffe so beim Einfahren irgendwie manchmal so ein bisschen auch liegen bleiben, wenn jetzt nicht gerade alle Planeten in einer Linie sind und die Flut und ein erfahrener Kapitän zusammenkommen. Also es ist so ein bisschen schwieriges Gelände. Alter, optimale Hafen. Naja, wenn man nichts anderes hat, ne? Nach 2 Jahren erfolglosen Verhandlungen um die Einflüsse von Japan und Russland in der Mandschurei kappt Japan am 24. Januar 1904 die diplomatischen Verbindungen mit St. Petersburg. Die japanische Flotte des Admiral Togo ist zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in Richtung eben jenes Leasinghafens. Also die haben jetzt noch friedlich verhandelt, um jetzt irgendwie, Ländereien auf dem Festland, auf dem asiatischen Festland, wie sie jetzt damit verfahren wollen, wer da jetzt Recht hat und wer das jetzt irgendwie verwalten darf. Und sie kommen aber nicht überein. Aber ist St. Petersburg die Hauptstadt von Russland damals? Ich glaube in der Zeit schon, ja. Okay, dann hieß es auch noch anders. Dann hieß es auch noch anders? Ich glaube schon, aber ist egal. St. Petersburg? Oder hieß man zwischendurch anders? Im Zweiten Weltkrieg hieß es, glaube ich, noch anders. Egal, gefährliches Halbwissen. Gefährliches. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mit welchem Taste man Städte gründet bei Civilization. Ist es B? Ja. Weil mir gedacht habe, der hat den Hafen, wenn er die Stadt an der falschen Stelle, hätte er ein Hexfeld weiter aufbauen sollen. Es ist so großartig. Mein erstes Ding war F8. Nein, das war eine Station bei Railroad Tycoon bauen. F8 sind die Berater. Das sind irgendwelche Berater auf F8. Ja, ja, ja. Nee, du hast, weil Civilization, du hast recht, das ist dann ist Bewässerung, RS. Hast du das Straßen? Ich habe das immer automatisiert. Was automatisiert? Hast du die Straßen und die Bewässerung selber gebaut? Natürlich. Ernsthaft? Hallo? Ich kann man doch nicht automatisieren. Okay, jetzt bin ich schlecht. Ab welchem Civilization ging das? 4? Was? Ab welchem ging denn das? Automatisieren? 2, 3? Ja, Straßen konntest du schon viel früher bauen. Ich habe nur das erste gespielt. Echt? Ich habe nie einen Nachfolger gespielt. Nee, stimmt nicht, aber ich wurde nie mit einem Nachfolger warm. Tatsächlich, mir gefällt das erste bis heute immer noch wahnsinnig gut. Das erste ist fantastisch. Weil es einfach so kompakt ist und auf den Punkt und nicht so ein übertriebenes Mikromanagement. Genau. Das habe ich auf Jahre immer mal wieder rausgezogen und habe es dann. Ist das auf GOG? Kriegt man das her? Bestimmt. Das kriegst du ja. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und wenn du jetzt im Büro arbeitest, ne? Und. Das kann man im Browser spielen? Nee, viel besser. Das hat jemand in Microsoft Excel nachimplementiert. Mohar. Aber es gibt auch OpenCiv, alle, die es mal eben ausprobieren wollen. Und gibt es ein Open Source? FreeCiv und es gibt da 1000 Klone, aber FreeCiv, das ist alles nicht das Gleiche. Du musst schon in der DOS-Box, musst du schon das Original spielen. Das Original gefällt mir tatsächlich auch am besten. Und dann hatte ich immer das Problem, dass auf meinem MacBook, das habe ich ein paar Mal tatsächlich schon im Krankenhaus gespielt, so wenn ich mal irgendwie wieder eine Woche irgendwo lag, dass mir da aber dann das Nummernpad gefehlt hat, um schräg zu bewegen und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Aber du hast es tatsächlich mit dem Kürzel, kannst du deine Tasten trotzdem benutzen wie ein Numpad, ne? Ja, und du kannst auch mit der Maus dann irgendwie ziehen und das ist aber alles nicht das Gleiche. Das fühlt sich einfach nicht. Also, liebe Leute, guckt mal beim Jürgen auf die Amazon-Wunschliste oder auch bei uns. Der tut bestimmt so ein externes Numpad drauf. Habe ich. Numpad? Besitze ich. Echt? Ja. Und warum hast du es nicht angeschlossen? Na, damals hatte ich es noch nicht. Das habe ich mir tatsächlich gekauft. Nur wegen Ziff. Nein, ich habe meiner Frau mein altes MacBook vermacht und die macht oft so Finanzdinge. Aber über TeamViewer halt im Büro. Quasi, ja, gut. Also remote. Also sie muss viel Nummern eingeben. Die muss halt so mit, Dativ-Kram und Excel und sonst was. Ja, ja, ja. Und da gibt es manche Tastenkombinationen einfach sonst nicht. Jetzt bin ich aber weit weggekommen. Ist dir eigentlich bewusst, wie sehr ich versuche, das Wissen von alt 100.0150 in die Welt. Nein, tragen. Aber das erwärmt mein Herz. Ja, das ist das Schöne, das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das du mir machen kannst. Habe ich die Tage erst wieder gemacht. Sehr schön, Dominik. Oh, da geht mir das Herz auf. Der Gedankenstrich. Ah, jetzt. Ja, ja, ja. Der universelle Gedankenstrich. Mhm. 0150. Ah, ist das schön. Ist das der Unicode? Ja, also das ist halt, Ja. Jetzt sind wir noch weiter weg. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Wir kommen immer auf Civilization und von Civilization kommst du auf jedes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte. Die sind eigentlich noch am Verhandlungstisch und schon zu dem Zeitpunkt, wo sie offiziell die Verhandlung beenden, ist die japanische Flotte schon unterwegs. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Schickt sie schon mal los. Wenn nicht, dann sage ich Bescheid, aber sicher ist sicher. Also das ist zum Beispiel auch das ist jetzt kein großer Spoiler, aber im 9. Star Wars Teil, der spielt ja gefühlt so 30 Jahre nach dem Ende der damaligen, wo wir groß geworden sind, Trilogie. So, da gibt es dann ein neues Imperium, was jetzt nicht mehr das Imperium ist, sondern ein First Order. Und im 9. Teil stellt sich raus, dass die quasi eine unvorstellbar große Special-Sternzerstörer-Flotte gebaut haben. So, wo ich mir denke, diese enorme Menge an Sternzerstörern, die habt ihr garantiert, ihr hättet die schon damals anfangen müssen zu bauen, dass die auch nur annähernd fertig sind. Das ist sowas von unrealistisch. Aber wenn jetzt aber. Du, aber das Argument muss sich fast doch jeder Science-Fiction-Film gefallen lassen. Das ist doch auch, dass bei den Star-Trek-Filmen die Crew, die ein Schiff an die Wand setzt, eigentlich immer ein neues kriegen. Und bei der Größe von dem Ding, das zieht doch niemand mal eben aus der Jackenkiste und alle sagen, oh, ihr seid das einzige Raumschiff in der ganzen Gegend. Das heißt, Raumschiffe sind nicht so häufig und sind bestimmt teuer zu bauen. Aber trotzdem kriegen irgendwelche Leute, die das Ding einfach total versemmeln, und da kriegt er ein neues, kein Thema. Ich kann eh keinen Science-Fiction-Film ernst nehmen, der keinen Weltraumfahrstuhl hat. Ich finde es auch bemerkenswert, wie unglaublich schnell so eine komplette Flotte an Sternzerstörern gebaut wird, aber an Fiat kriegen sie nicht repariert. Die Übergänge aus der Hölle. Das ist so geil, wenn Luke Skywalker oder hier die Rey einfach mal das Imperium vernichten würden, indem sie hier ein Fiat hinstellt. Reparier das, Kylo Ren. Habt ihr jetzt genug auf mir und meiner Misere rumgehackt? Ja? Ich stelle mir jetzt nur so ein Fiat-Fighter vor, wie du einfach auch so in der Gegend rumfliegst. Es gibt auch andere schlechte Automarken. Ja, ja. Mir fällt nur gerade keine ein. Ich wollte es gerade sagen. Erste kriegerische Aktion. Die Japaner kapern ein russisches Handelsschiff mit dem Namen Russia und freuen sich ein Loch in den Bauch, weil sie direkt in der ersten Nacht schon Russland eingenommen haben. Das ist ja ein mega, also A, ein mega Gag und B, ein mega guter Name für ein Schiff. Ja, wie nennen wir es für das Land, aus dem wir kommen? Okay. Ja, das ist ja extremst ungewöhnlich tatsächlich. Sowas kommt doch nicht vor. Wie kann man denn ein Schiff nach seinem Land benennen? Ich bin entsetzt und überrascht. Du nimmst einen Pinsel und ich, keine Ahnung. Naja, also. Das war, wo ist denn da jetzt das Problem? Also ich fand es jetzt einfach eher so ein bisschen, ja, es ist aber sehr einfallsreich, das zu tun. Aber, na gut. Naja, zwei Tage später erklärt Japan mit einem Präventivschlag gegen die russische Pazifikflotte und einem Nachtangriff auf Port Harbor, Port Arthur, nicht Port Harbor, sorry. Das kommt ein bisschen später erst. Mehr oder weniger inoffiziell den Krieg. Wie gesagt, die Daten variieren etwas wegen der Kalender, aber das nur am Rande. Was jetzt hier gerade anfängt, ist der erste Krieg im Jahrhundert der Dampfschiffe und Telegrafenlinien, was schon auch, was ich mal so vor Augen führen kann, durchaus. Auch hier wieder, wie wenig bewusst mir eigentlich ist, dass der Telegraf eine Sache der ganzen Welt war. Weil für mich fand der hauptsächlich in den USA statt. Ja, aber nein, ja, ich bin komplett bei dir. Also ich widerspreche dem auch überhaupt nur. Und auch mit so ein bisschen Nachdenken hätte ich gesagt, oh ja, stimmt eigentlich. In Europa muss ja auch eine Sache gewesen sein und in Russland und hast du nicht gesehen. Aber so in der medialen, popkulturellen Wahrnehmung, Telegraph, USA. Genau. Ja, also was ich hauptsächlich interessant finde, ist, dass dieser ganze Krieg halt so ein bisschen, ich meine, der war jetzt ja auch nicht so riesig, ja, und da waren jetzt auch nicht die ganze Welt involviert, aber der ist schon sehr im Schatten der beiden Weltkriege. Es ist schon einer der ersten modernen Kriege. Und dafür ist er sehr, sehr unterrepräsentiert in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich. So, also die Japaner greifen jetzt diesen Hafen an. Und die Russen haben expliziten Befehl, nicht zurückzufeuern. Fragt mich bitte nicht, warum. Aber als sie von den japanischen Zerstörern angegriffen werden, verhalten sie sich eher so defensiv flüchtend. Woraufhin die japanischen Schiffe scheinbar so verwirrt sind, dass spontan zwei ineinander fahren und zurückfallen. Okay. Damit haben wir nicht gerechnet. Ja, ja. Der Angriff auf den Hafen erfolgt dann mit Torpedobooten und so mehreren Angriffswellen, wobei dann zwei russische Schiffe auch tatsächlich bis zur Kampfunfähigkeit beschädigt werden. Ansonsten können die aber, obwohl sie eigentlich nicht wirklich zurückfeuern, mit so Torpedonetzen, können sich ganz gut irgendwie zur Wehr setzen. Torpedonetze, das habe ich noch nie gehört, das ist ja cool. Ich habe eine mega spannende Doku gesehen, als ich jetzt im Krankenhaus war. Ich habe einmal YouTube, glaube ich, durchgeguckt von Anfang bis Ende. Bin sehr, sehr hängen geblieben auf diesen YouTube-Formaten von den Öffentlich-Rechtlichen. Kennt ihr die? Steuerung F und Zündfunk? Das Weig-Kollektiv. Ja, es ist alles unter Funk. Funk, ah, ja, der Funk ist unter der Funk-Gruppe. Bayern 2 Jugendmagazin. Okay. Fantastisch, da habe ich mich einmal komplett durchgeguckt. Die machen extrem wertiges Zeug. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Über MyLab haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten ja. Jetzt. Ja, was ich auch sehr schön finde, was so Sachen sehr auf, also im Gegensatz zu uns total auf den Punkt bringt, plus mit netten Animationen, ist ja dieses, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe kurz gesagt, das ist so ein Erklärformat, immer, also die haben immer so einen abstrakten Animationsstil und bei denen kommen immer irgendwie Vögel vor. Also dann geht es zum Wissenschaftler, dann ist es halt so ein Wissenschaftlervogel, der irgendwas erklärt oder so. Okay. Okay, wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe sehr viel Dokumentation gesehen und dann bin ich, wenn man mal anfängt, Dokumentation zu schauen, kriegt man ja alles Mögliche von YouTube vorgeschlagen. Und dann habe ich noch, das war aber nicht von den Öffentlich-Rechtlichen, sondern von irgendeinem anderen Sender, habe ich eine gesehen über Panzerschokolade. Panzerschokolade. Haben wir darüber schon mal geredet im Podcast? Nee, aber es ist mir ein Begriff. Über dass die Nazis den Blitzkrieg und den Marsch nach Osten und auch nach Frankreich eigentlich nur auf Crystal Meth so schaffen konnten, wie also sie das, geschafft haben. Dass sie tatsächlich ziemlich auf Droge waren, das ist mir bewusst. Also aber die Führungslinie, aber sozusagen auch die Leute, die losgeschossen dass sie halt sind. Gepusht waren, aber das... Alle. Also dass das mit Schokolade... Die sind teilweise 3 Tage mit Panzern durchgefahren und so. Also die waren echt... Ich schicke dir mal einen Link zu dieser Doku, das ist echt absurd, was die da an Drogen verteilt haben. Und diese Panzerschokolade ist quasi nur das Codewort für die pushenden Drogen. Ja, das war dann so ein bisschen der Name in der... Genau, der Name in der Straßenname. Okay. Der Streetname. Also es war tatsächlich nicht irgendwie Schokoladenpulver vermengt mit Drogen, sondern das waren eigentlich Tabletten oder so. Ja, also das kam als Arzneimittel raus unter dem Namen Pervasil oder so ähnlich oder dünnes Eis, weiß ich jetzt nicht genau, und wurde als Arzneimittel dann irgendwie verteilt, aber das war im Grunde Crystal Meth. Und das haben Hausfrauen, haben es in ihre Kuchen gebacken und so. Also das war wirklich, am Anfang war halt überhaupt nicht klar, was das für Folgen hat, logischerweise. Und das wurde inflationär überall verwendet. Okay. Und sie haben es dann natürlich auf die Spitze getrieben, haben es später auch mit Kokain versetzt. Das war dann irgendwie D9. Und haben dann so Leute in U-Boote gesteckt mit diesem Zeug. Die mussten in so Mini-Ein-Mann-U-Booten, also die waren kaum größer als ein Torpedo. Oh, ja. Unten hing noch ein Torpedo dran und dann mussten die über den Kanal nach England fahren damit. Und da mussten die 5 Tage in diesem Ding durchfahren. Und da war es so Wahrscheinlichkeit, dass du je wieder zurückkommst, so unter 2% oder was? Aber die sind 5 Tage gefahren, ohne zu schlafen, mit diesem Zeug halt. So. Die haben, um dann einen Torpedo abzuschießen, musst du ja auch mal überlegen, ne? Das Ding ist eigentlich ein schwimmender Torpedo, dieses. Naja, da war der Krieg war schon verloren, ja. Also naja. Die Flotte war nicht mehr existent. Das war so der letzte Strohhalm, der noch da war. Was heißt Strohhalm? Das ist hier kein Strohhalm mehr. Ja, das war nur noch ein Leute verheizt. Genau. Den Kanal, den ich übrigens meine, der hat Dinge erklärt, kurz gesagt. Sehr empfehlenswert, sehr nett. Aber, also das fand ich sehr, ich lasse mal den Link zu dieser Doku da, die hat mich sehr gepackt. Fand ich sehr interessant. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Mit einer gewissen Zögerlichkeit verschenkten die Japaner ihren vielversprechenden Überraschungsangriff, sodass am Ende die Bilanz der Schlacht von Port Arthur vergleichsweise ernüchternd ausfällt. Also sie haben zwar irgendwie 2 Schiffe versenkt oder kampfunfähig gemacht, aber sie haben jetzt nicht direkt irgendwie diesen Hafen eingenommen, sondern sie haben sich dann wieder zurückgezogen. Am nächsten Morgen vermelden die Späher der Japaner, dass die Russen relativ unorganisiert sind und von diesem Angriff wohl total überrascht und regelrecht paralysiert werden. Und ist im Grunde aber totaler Quatsch, denn die Russen bereiten sich gerade schon mit ihren Kriegsschiffen auf den Gegenschlag vor. Aber das führt natürlich jetzt dazu, dass die japanische Flotte dort irgendwie eintrifft und Port Arthur einnehmen will und dort auf ein Empfangskommando der Russen trifft, die halt schon komplett gefechtsbereit sind. Was da wohl passiert? Beide Seiten schießen ziemlich kacke und es werden zwar einige Schiffe beschädigt, aber die Japaner ziehen dann im Grunde wieder ohne größere Verluste ab. Ich habe einfach die ganze Zeit gerade das Gefühl, als würden die 2 Regierungsoberhäupter so eine absurde Partie Schiffe versenken gegeneinander spielen. Und obwohl völlig klar ist, alles ist eingekreist um eine Stelle rum, schon 2 Treffer, du müsstest nur noch links das eine Feld, das einzige, was noch frei ist, treffen. Ich nehme A7 irgendwo ganz woanders, ja, wieder Wasser. Behalte den Gedanken noch ein wenig, der gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt wahrscheinlich der Origin von dem Spiel, warum es in der Folge geht. Einen Tag später folgt jetzt erst die offizielle Kriegserklärung durch Japan. So, und jetzt ist eigentlich jetzt... Moment, die schießen sich die ganze Zeit schon auf die Nasen und erklären immer noch keinen Krieg. Ja, das war ja nur so ein bisschen jetzt Geplänkel. Vorspiel. Am 11. Februar beginnt der russische Minenleger Yenisei jetzt diesen Hafen zu verminen. Dumm, das Schiff kommt mit einer seiner eigenen Minen in Kontakt und sinkt. 120 der 200 Mann Besatzung ertrinken. Wie man da einfach so einen besoffenen Russen vor der Nase, vor den Augen hat. So ein typischer Klischee-Russ. Hey, es geht schneller, wenn ich die Minen vor das Schiff lege. Halt, Moment. Doppelt dumm. An Bord hat das Schiff die einzige Seekarte, in der die Minen verzeichnet sind. Natürlich. Nein. Ja, aber natürlich. Weil irgendwie vorher wissen die anderen, wo du die Dinger noch gibst. Nein. Es wird noch dümmer. Die Beobachter. Jetzt fahren echt viele rein. Auch die Beobachter an Land sehen das Schiff sinken und schlussfolgern einen möglichen weiteren Angriff der Japaner. Sofort wird ein weiteres Schiff ausgeschickt. Ja, das auch voll in die Minen rein. Um den Vorfall mit dem Minenleger zu untersuchen. Und auch dieses Schiff touchiert eine Seemine. 10 Leute sterben, dann wird das Schiff auf Kapitänsbefehl evakuiert. Der Kahn eiert steuerlos noch ein wenig in der Gegend herum, berührt mindestens eine weitere Seemine und sinkt zwei Tage später. Gott, ey, die ganzen armen Leute, mir leid. Das ist so mega sinnlos. Ja. So, jetzt habe ich einen Pro-History-Nerd-Fakt. Die englische Wikipedia lügt an dieser Stelle. Dort steht nämlich, dass die Boyarin, also dieses zweite Schiff, 1905 sinkt. Ich bin aber fast sicher, dass es 1904 war. Boah, so, das ist jetzt die Hausaufgabe an Raphael, das mal zu überprüfen. Ja. Der ist nämlich Marinehistoriker. Und dann ist die Frage, was sind die Quellen? Was sind die Quellen? Ja, weiß ich nicht. Das Buch, das Raphael, das Buch, das Raphael mir geschickt hat, das ist meine Hauptquelle. Ich habe mich die Tage voll gefreut, apropos Pro, in dem Fall nicht History-Nerd, sondern so Pro-Computerkram-Nerd. Es hat ein Commit von mir, also eine Änderungseinheit, ins Versionsmanagement-System Git gemacht. Das heißt, jetzt, wenn man in die History von Git reinguckt, wer da alles mitgeschrieben hat, stehe ich da mit drin. Bei was? Bei Git, dem Versionsmanagement-Tool. Ja, ja. Bei was für eine Software? Von Git? Ja, also so, Git selber. Boah, das ist sicherlich krass. Aber es sind unglaublich viele Leute, die das schon haben. Aber, und es war bei mir auch nur so eine Übersetzungskorrektur, aber das war geil. Weil in der deutschen Version Schreibfehler korrigiert, sehr gut. Nein. Genau meine Kragenweite. Nee, viel dümmer. Da steht halt drin, wenn sie das und das machen, funktioniert das und das nicht. Und in Wirklichkeit müsste es sein, ja, wenn sie das und das nicht tun, funktioniert es nicht. Also da fehlt einfach eine Negierung. Oder es war eine Negierung zu viel. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber es ist einfach so, das war einfach falsch, was da stand. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Ja. So, eigentlich ist zu diesem Zeitpunkt jetzt nur noch ein Schiff der Russen kampfbereit, die Vladivostok. Aber auch das wird bald zerstört. So können die Japaner jetzt ungehindert Truppen nach Korea einschiffen. Der Krieg läuft jetzt nicht so richtig gut für die Russen an. Auch der russische Vorstoß auf dem Land, fragt mich jetzt bitte nicht, wohin der genau ging, damit habe ich mich jetzt nicht weiter auseinandergesetzt. Aber also das ist nicht die komplette russische Marine, sondern das, was halt da jetzt in diesem Hafen ist. Ja, genau. Okay, gut. Auch der Vorstoß auf dem Land ist jetzt nicht der erfolgreichste der Kriegsgeschichte. Vielleicht fünf Wörter zum Zustand der russischen Flotte, also zur gesamten Flotte. Zähl mit. Nummer 1. Korruption. Nummer 2. Unfähigkeit. Nummer 3. Bürokratie. Nummer 4. Willkürlich. Und die 5. Beförderung. Oh, das klingt nach einer Behörde. Das klingt nach einem ganz normalen deutschen Unternehmen. Ich habe noch ein sechstes Wort, um das alles zusammenzufassen. Das lautet Katastrophe. Russland hat über 100 Admiräle, von denen viele niemals jemals auch nur ein Schiff gesehen haben. Andere seit über 10 Jahren nicht mehr. Ja, die hatten alle nur die bulgarische Marine. Zum Vergleich, die größte Seemacht der Zeit, das britische Empire, hat 69 Admiräle, Frankreich 53, Deutschland 9 und Russland weit über 100. Zar Nikolaus II. Entsendet nun Admiral Stefan Makarow mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Wladiwostok. Das ist so der hochdekorierteste von all diesen 100 Admirälen. Und das ist ein ziemlich skurriler und unkonventioneller Typ, den Tolstoi mal als an excellent machine of slaughter bezeichnet hat. Hm. Möchtest du das charmant kurz übersetzen? Eine exzellente Schlachtungsmaschine? Ja, treffend. Danke. Dieser Makarow soll jetzt die Lage retten. Und tatsächlich sieht es erstmal auch gar nicht schlecht aus. Er kann an Bord des besten russischen Kriegsschiffs, der Petropavlovsk, das Ruder fast schon herumreißen. Aber was macht unser menschgewordener Fleischwolf? Ja, er fährt dann mit seinem Schiff am 13. April 1904 nicht auf eine, nicht auf zwei, sondern gleich auf 3 Seeminen. Und aber nicht dieselben. Nicht diese. Nee, ich glaube nicht die in dem eigenen Hafen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig. Nee, ich glaube andere. Nee, ich glaube, die Japaner haben tatsächlich auch Minen halt in Richtung Vladivostok gelegt. Und dann hat er gutes Spiel zu bösen Minen gemacht. Nee, er hat den Kopf verloren. Also ihm ist bei der Explosion, wurde ihm direkt der Kopf abgetrennt. Oh. Das ist jetzt aber gerade wurscht, ist, denn es dauert nicht. Der war menschlich, da hat man nicht viel Unterschied gemerkt, ob der jetzt einen Kopf hat oder nicht. Nee, es dauert nicht mehr 2 Minuten, bis der ganze Kübel abgesunken ist. Also da war nichts mehr zu retten. Aber ich meine, wir machen uns jetzt lustig, dass er auf 3 Minen gefahren ist, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, diese Minen zu umfahren oder zu bemerken. Das ist ja auch der Sinn von den Dingern, dass du die einfach nicht siehst. Ja, aber ich stelle mir das trotzdem lustig vor, wenn du auf die erste Mine fährst und du denkst, ah ja, Moment, ich stauche mal nochmal zurück und dann so piep, piep, piep, piep, piep, oh, Mist, vielleicht nochmal nach vorne. Oh, habt ihr diesen einen Film gesehen mit Ausparken, der Horrorfilm? Nee, das ist ein echt, echt bitterer Film. Ich glaube, ich bin noch nie aus einem Film Erlebnis so rausgegangen mit so einem schlechten Gefühl. Jetzt bin ich echt gespannt. Hat es mit Ausparken zu tun? Nee, mit Minen, wo ein Typ in einem, ich glaube, das ist ein Bürgerkriegssetting, und der landet auf einer Mine. also auf eine Personenmine. Und dann kommen Leute vorbei und schauen sich das an und irgendwie, also das ganze Gefecht bleibt erstmal stehen und alle untersuchen das und der muss halt beruhigt liegen bleiben, dass die Mine nicht hochgeht. Und halt irgendwann kommen auch nach ewigen Zeiten Experten vorbei, die sich halt angucken, ob man die jetzt entschärfen kann und am Schluss sagen halt alle, nee, wir kommen vielleicht morgen wieder. Und es war klar halt, wenn der Typ einschläft oder so, geht das Ding hoch. Hm. Und am Schluss gehen einfach alle außer ihm und der Film zoomt einfach nur raus. Das war halt, also ein sehr eindringlicher Film gegen Personenminen. Mhm. Aber es war halt auf so eine sehr menschliche Ebene runtergebrochen. Und der Film, da bin ich echt dann, das war sehr packend dann auch. So Personenmine, Personenminen, vermutlich Liebe. Ja, ja, eher weniger. Hm. Okay. Der meine, es ist, ich meine, es gibt guten Grund, dass Personenminen geächtet sind. Der war jetzt geschmacklos. Ich ächte auch Personenminen. Gegen Personenminen. Russland verliert jetzt auf einen Schlag sein bestes Schiff und seinen besten Schiffer und braucht jetzt einen neuen Oberbefehlshaber für die Flotte. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Flotte, weil die alte ist jetzt auch nicht mehr so ganz taugend. Kommen wir denn nun etwa zu unserem Protagonisten zurück? Ja, vergessen, dass wir einen hatten. Ja, das ist ein guter Gedanke, genau. Mutter Russland formt jetzt aus ein paar Bötchen, die noch im Baltischen und im Schwarzen Meer rumdümpeln, das Second Pacific Squadron. Da wird so gut wie alles mobilisiert, dass man irgendwie noch mit ein paar Stahlplatten aufpimpen kann und mit einem zugekniffenen Auge als Kriegsschiff ausgeben kann. Das stimmt nicht ganz, es sind tatsächlich auch ein paar neue dabei, aber auch eben viele, die schon einige Jahre im Dienst sind. Mhm. Und das Problem ist, dieses Geschwader ist ja jetzt an der falschen Stelle. Also es muss jetzt einmal um den halben Erdball. Denn wie ihr vielleicht wisst, ist das Baltikum jetzt nicht unbedingt da, wo gerade der Krieg mit Japan tobt. Ja, und ich würde sagen, bis die dort sind, brauchen sie es wieder in der Ursprungsposition. Ja, vielleicht. Das Blöde ist jetzt, man kann jetzt nicht irgendwie da oben rumfahren, ja, sondern man muss einmal an Europa vorbei, um Afrika herum. Und was? Ja. Nein, das leuchtet ein, aber was für eine unvorstellbare Distanz und vor allem, wie lang das dauern muss. Vielleicht kannst du es vorstellen, wenn ich dir sage, wie weit es ist. Das sind 18.000 Meilen. Das Ding ist halt, das muss doch total beschissenes Gefühl sein, wenn du weißt, du musst jetzt 18.000 Seemeilen fahren, für das, dass du in ein Gefecht fährst. Geil, oder? Von dem du nicht mehr weißt, ob es überhaupt noch vonstatten geht. Und wo du eine Chance hast oder ob du nach 2 Sekunden in eine Mine reinfährst. Oh, ich möchte bitte unbedingt hier an der Stelle einen Shoutout, haben wir schon mehrfach gemacht, aber an den Podcast Entbehrliches. Echt? Hast du nie was davon erzählt? Naja. Wir besprechen Wikipedia-Artikel. Kriegst du eigentlich Geld von denen? Nee. Aber was ich ganz fantastisch fand, die hatten neulich eine Folge über einen Japaner, der das Ende des Krieges entweder nicht wahrhaben wollte oder nicht mitgekriegt hat und einfach weitergekämpft hat. Von daher, aber hört selber. Habe ich auf der Herfahrt gerade gehört. Aber das super, ist eine, oder? Ich kannte die Story schon von, ja. Ich weiß nicht mehr wo. Egal. Kriegen wir eigentlich alle, außer mir, Geld von denen? Ja, Philipp, dieser Podcast ist toll. Auf dem Herwerk hörte ich ihn erst in seiner neuesten Folge, die ebenso brillant ist. Was zahlen die euch? Wieso kriege ich nichts? Wieso 18.000 Mal. Was soll das? Um Afrika herum. Und das Problem ist, dass Russland, wie ihr vielleicht wisst, dort keine Häfen hat in Afrika. Also ist Versorgung und Europa unterwegs und, total praktisch. Und die neutralen Länder, die sind jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf, eine von zwei kriegsführenden Parteien zu unterstützen. Ja, und die nächste Frage wäre für mich, klar kann man sagen, oh, bei Flaute können die mal, wie du sagst, Dampfschiffe mal die Kohlen anschmeißen. Aber für die Distanzen musst du ja fast segeln, oder? Nee, sind schon das reicht? Die dampfen. Nein, das reicht. Die müssen nachtanken unterwegs halt. Genau, ja. Genau. Aber sind da so viele Häfen, dass das reicht? Nee, grundsätzlich schon, aber die sind jetzt halt nicht. Ich habe hier stehen, in Russlands Freundebuch steht sowieso kaum jemand. Erst recht nicht Großbritannien, die mit ihren Kolonien die meiste Strecke entlang Afrika kontrollieren. Ich hab zu Weihnachten für mein Patenkind ein Freundesbuch gekauft. Das ist echt cool. Ja, die Folge kommt erst nach Weihnachten raus. Ja, ich glaube, die hört das, glaube ich, auch noch nicht. Du vielleicht auch besser so. Erzählst du gerade zum ersten Mal von einem Patenkind? Gibt es eigentlich keine historischen Partner Russlands? Kein historischen Partner? Naja, ja. So. Wer war denn jemals irgendwie mehrfach mit Russland verbündet? Aber es gibt auch keine historischen Partner. Ja, doch, gibt's schon und auch wechselnd. Und ich habe neulich auf der einen Webseite, die ich zu dem Thema hier auch auf dem Schirm hatte, heute erst gelesen, gab es so einen Artikel, irgendwie 3 Kriege, die Russland irgendwie diplomatisch verhindert hat und so. Also die haben schon auch, das glaube ich, hat man auch manchmal falsch in Erinnerung. Man ist ja auch in seiner Filterblase. Aber wie gesagt, das eine sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, Länderfreundschaften und das andere ist, okay, das ist jetzt Unterstützung einer kriegsführenden Partei. So, da kann schon noch mal ein Unterschied. Aber dass du ehrlich gesagt nur die Hafenbetreiber einfach gesagt haben, na ja, jetzt sieht's ja in den Krieg, aber hey, Kohle richtig teuer verkaufen, da hätten wir jetzt aber schon Bock drauf. So wird's in vielen Fällen auch laufen. Ja. Ja. Also, needless to say, weder die Russen noch deren Schiffe sind für lange Reisen in tropische Gefilde konzipiert. Das stimmt, die machen ja auch alle möglichen Zeitzonen, wie auch Temperaturzonen mit. Das ist ja absurd. Was krass. Könnte da schon schief gehen? Einiges. So, und genau jetzt schlägt die Stunde von Admiral, habt ihr euch den Namen gemerkt? Nein. Sinovi Petrovich Roschestvensky. Der Sinovi ist tatsächlich ein Namen, den eher so Kinder kleineren Standes bekommen haben. Also es ist von Dorfpriestern. Ja, und so, das ist tatsächlich ja. Also nichts, was ein Adel wirklich seinem Nachwuchs gegeben hat. Und trotzdem hätte. Hat das zum Admiral gebracht. Krass, oder? Bin schon jetzt. Wusstest du eigentlich auch, dass er auch einmal der Führer der bulgarischen Flotte war? Das war super interessant. Aber dann wurde er befördert. Wie ist er denn da hingekommen an dieser Stelle? Indem er sein Quietscheentchen rechtzeitig zu Wasser gelassen hat. Und an der Stelle schneiden wir einfach den Podcast wieder an die Stelle zurück und es wiederholt sich ewig. Inception. Aber wir sind jetzt in der Geschichte. Ja. Oh, sehr schön. Wie wurde denn der genannt? Du nennst jetzt zwar immer alle Namen, aber hat er einen Spitznamen? Wenn wir jetzt über ihn reden, wie würden wir ihn nennen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe ein YouTube-Video gesehen von einem Historiker, der hat ihn auch einfach immer nur Roschestvensky, Admiral Roschestvensky. Okay. Ja, das geht ja auch gut von den Lippen. Das, wenn man es mal 300, 400 Mal gesagt hat. Ja. Roschestvensky. Roschestvensky. Ich habe, der Waldemar ist aus Sibirien und der hat mir russische Schimpfwörter beigebracht und ich möchte über Weihnachten etwas üben. Ja, dann lass mal hören. Ich kann sie noch nicht. Ja. Aber jetzt davon erzählen. So, das ist jetzt ein bisschen weit, ein bisschen voreilig, Dominik. Ich habe ein paar Audioaufnahmen, magst du hören? Später. Also, Sinovi wird jetzt trotz einiger Bedenken ausgeschickt, die Flotte zu überführen. Bedenken, weil... Seiner Bedenken. Nee, ja, auch. Jeder hat Bedenken. Aber er ist sehr handsome, ja, also ein hübscher junger Mann, aber er ist ein ziemlicher Hitzkopf. Und was hat sein Aussehen jetzt damit zu tun? Nix, das, nur, dass ihr euch den besser vorstellen könnt. Und er ist nicht korrupt, was eine ziemliche... Weißt du, bei Männern wird immer alles aufs Aussehen reduziert. Das kotzt mich langsam echt an. Wir haben auch innere Werte. Cholesterin, Leberwerte, ziemlich, Blutdruck. Ziemlich bemerkenswerte Seltenheit in der russischen Marine ist, dass er nicht korrupt ist. Also nicht, dass er gut aussieht. Das vielleicht auch. Ich frage mich, ob das nicht irgendwann auch unpraktisch wird, weil du halt so vom Default ausgehst. Naja, die sind korrupt, dann machen wir das und das. Dann machen die auch das für uns. Alles klar, so funktioniert unser System. Ja, ich glaube, dass der tatsächlich ein bisschen Gegenwind so von Leuten gekriegt hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass er nicht korrupt ist. Das ist ja auch in Myanmar unglaublich interessant, habt ihr das mitbekommen? Da hat er die jetzige Regierungschefin, ich weiß nicht, ob sie jetzt im Moment noch Regierungschefin ist, nee, sie ist abgesetzt worden und will jetzt wieder, glaube ich, die hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil sie quasi aus dem Exil heraus die Opposition angeführt hat. Und unterdessen ist sie mit den Militärs im Bett sozusagen. Das ist so ein richtig deprimierender Fall von, wenn du erstmal in der Macht warst, lässt du dich dann doch irgendwie mit den Korruptionsapparaten ein. So müsst ihr euch mal ein bisschen einlesen. Das ist sehr, sehr interessant. Ja. So. Dass du die erhältst, die Macht. So scheint ein Paradebeispiel zu sein. Apropos Friedensnobelpreis, mir wurde tatsächlich neulich der Friedensnobelpreis verliehen. Ne, wurde uns doch als Europäer. Wir sind alle Friedensnobelpreis. Genau, dafür wurde mir tatsächlich gratuliert von amerikanischer angeheirateter Verwandtschaft. Sehr gut. Dass du den Friedensnobelpreis gewonnen hast? Ja, also nein, wir alle als Europäer. Das wollte ich mir ja auch noch in mein Xing-Profil schreiben eigentlich. Also, dass er jetzt nicht korrupt ist, sagt jetzt nur bedingt was über seinen Charakter aus. Man sagt ihm nämlich außerdem noch ein Verhältnis mit der Frau seines Vorgängers Makarov nach. Und Korruption. Ja, aber ich habe gehört, die soll ja jetzt Witwe sein. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Ist es der schlechter gewesen? Ach so, naja, logisch. Ja, ja, ja. Sinovi ist jetzt nicht unbedingt überall beliebt, aber wenigstens hat er seine Leute im Griff. Vor allem, ja, macht ihn das wahrscheinlich zu einer halbwegs passablen Wahl, auch wenn man damit leben muss, dass Unfähigen und Ergebenen schon mal mit den Fäusten die Scheiße aus dem Leib geprügelt wird. Und mit Scheiße aus dem Leib meine ich in erster Linie Vorderzähne. Er soll sich auch mehrmals öffentlich traurig gezeigt haben, dass er seine Offiziere nicht offiziell schlagen darf. Die Leute haben teilweise wirklich Angst vor ihm, so sehr, dass sie sich sogar auf dem Schiff vor ihm verstecken. finde es auch schön, wie er dann quasi trotzdem Karriere macht, wenn er dafür bekannt ist, dass er diversen Menschen die Vorderzähne ausgeschlagen hat, wenn er sie offiziell nicht schlagen darf. Litschak ist auch ein Naja, Kind. Nee, du musst ja unterscheiden zwischen halt dem gemeinen Matrosen und den Offizieren. So, das sind schon nochmal zwei Kasten auf so einem Schiff. Ja. Und dem adligen Offizier, dem darf man jetzt vielleicht die Vorderzähne nicht polieren, aber dem Matrosen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Litschak aus Monkey Island doch eigentlich ein guter Kapitän ist für seine Leute, oder? Naja, gut, aber er bedroht ja auch ständig. Ja, aber den Guybrush? Nee. Oder seine Leute? Nee, ist doch auch, dass die Leute total Schiss haben, ihm zu sagen, dass irgendwas seine Pläne bedroht. Okay, gut. Muss ich mal wieder spielen. Alles klar. Dass seine Pläne sehr durchsichtig sind. Das ist ja nur in Teil 1. Aber unser Admiral ist auch klug und großzügig. Manch einem armen Matrosen greift er aus eigener Tasche finanziell unter die Arme. Also auch da. Und bezahlt ihm die neuen Zähne? Trifft Dominik's oh Mann. Einschätzung zum Thema Menschen. Ja, Menschen sind komplex. Komplex. Unter seiner Anleitung werden jetzt also Schiffe vorbereitet. Jetzt stelle ich mir gerade einen Zahnarzt vor, die Leuten in seine Freizeit so die Zähne einschlägt, weil er so ein Aggressionsproblem hat, dann aber kostenlos repariert und so viel geiler macht, als sie vorher waren. Das ist ein Geschäftsmodell. Wollen Zähne einschlagen und dann... Ja, aber ihr findet einen Rechtsanwalt, wäre das ein Geschäftsmodell. Ja, vielleicht auch. Also, wir haben hier die Suvorov, das ist das Flaggschiff, mit dem dann auch der Admiral fahren wird. Es gibt auch noch die Alexander der Dritte. Nee, ist das dann die Alexander die Dritte? Das finde ich verwirrend, diese Namen von Schiffen. Nee, ist die Alexander der Dritte. Ja, das ist verwirrend, ja. Oder? Ja, das ist tatsächlich, die, wo du sagst, Alexander der Dritte. Es ist die Borodino, es ist die Orel und es ist die Osliabja. Das sind jetzt so die 5 halbwegs modernen Schlachtschiffe. Dazu ich finde es schön, dass dein Französisch sich anhört wie dein Russisch. Die Osliabja. Dazu kommen 2 ältere Schlachtschiffe, 4 schnelle und Russisch ist ja etwas härter, meine ich. Aber ah, okay. Yes, habe ich jetzt nicht so gut rübergebracht. Ich mag Russisch. Das ist auch, weil ich auf dem Trocknen sitze. Das ist heute, glaube ich, die erste Aufnahme ohne Bier. Kannst du mir mal wenigstens mein alkoholfreies Bier aufmachen, Dominik? Ja, ich hole mir noch eine Rhabarberschorle. Magst du auch noch eine Cola? Ja. Okay, dann kommuniziert doch mal kurz weiter. Ich bin sofort wieder da. Außer diesen 5 modernen, halbwegs modernen Schlachtschiffen haben wir noch 2 ältere Schlachtschiffe, 4 schnelle und 3 etwas langsamere Kreuzer, 5 spärlich gepanzerte Begleitkreuzer und 9 Torpedoboote. Das ist immer eine ganz schöne Menge für so ein Schiffe-Senken-Spiel. Das sind schon ein paar, ja. Auch einige, also du musst schon das Alphabet noch ein bisschen, es geht bis Z. Sonst bringst du die nicht unter. 24 mal 24 Feld ist aber echt groß. Auch einige echt alte Dampfer sind dabei, was das Tempo und die Kampfkraft der bunten Flotte stark herabsetzt. Andere Schiffe sind nagelneu, was jetzt halt auch doof ist, weil die sich noch nicht wirklich im praktischen Einsatz bewährt haben. Aber heißen die jetzt wirklich bunte Flotte oder ist das jetzt eine Umschreibung? Nein, das habe ich so betitelt. Hätte ja sein können, dass die tatsächlich unter dem Namen bekannt sind oder sowas. Nee. Unter was die bekannt sind, das verrate ich euch im letzten Absatz. Mhm. Es werden auch noch einige Privatjachten schnell umgebaut, zusammen mit einigen nach, ich sag mal, objektiven Kriterien extrem untauglichen Schiffen. Lass das Wasser aus dem Jacuzzi ab. Da heben wir dann, was heben wir denn da drin auf? Das Maschinenöl. Es fährt auch noch eine zweite Orel mit. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Also 2 Schiffe mit dem gleichen Namen. Das zweite ist ein Krankenhausschiff mitsamt einer Krankenschwester an Bord. Aber hatten wir nicht das schon mal mit dem Schiff, mit dem zweiten Namen, das dann das Schiff trifft, das den eigentlichen Namen hat und dann... Mega verwirrend. Hauen die es irgendwie auf die Nase. Genau, stimmt. Hat man schon mal. Russland, wenn ein Boot Russland heißt, denke ich mir doch, da muss doch 1000-mal das Gleiche geben in dem Land. Wenn dieses kleine Furzboot hat ja einen Namen. Das ist doch irgendein Kutscher da drauf... Also Kutscher ist... Ja, aber guck mal... Es gibt doch bestimmt auch. Dominik hat sich gerade über für jeglichen Marine-Kommentar disqualifiziert. Nein, aber also keine Ahnung. Das ist ja. Ich habe mit meinem Kumpel, dem Matze, mit dem ich gerade im Kino war, erst wieder über Dunkirk geredet. Dieses Manöver von Dünkirchen, als die Briten ihre Truppen quasi evakuiert haben und da sämtliche Kleinstschiffe quasi privater Hand organisiert haben, die von Großbritannien rüber sind nach Dünkirchen und da die quasi über den Kanal drüber gebracht haben. Was glaubst du, wie oft da das gleiche Boot dabei war? Ich meine, da war jetzt, glaube ich, keine große Strategie dahinter und man gab es keine Kommunikation. Aber es ist auch in den meisten Fällen gerade wurscht. So. Ja. Ich meine, es gibt, das ist euch vielleicht auch nicht bewusst, es gibt an der Stelle auch noch keine flächendeckende Funkverbindung. Ja, ich glaube, heutzutage mit Flugzeugen gäbe es das nicht mehr. Ich glaube, es gibt auf der Welt keine zwei Flugzeuge mehr, die nicht irgendwie, die gleiche Kennung haben. Ja, und selbst wenn, dann hätten die noch irgendwie eine Kennung oder irgendeinen Code oder sowas, um dann das Ding wirklich eindeutig zu identifizieren. Ich glaube, dass auch heute noch sehr viele private, kleinere Schiffe mit gleichem Namen gibt. Ja, das mit, ja. Mit Sicherheit. Aber dann hast du ja heute sowas wie, keine Ahnung, beim Auto hast du ja auch so eine, diese VIN, dass du so eine, ich glaube VIN heißt die, diese Vehicle Identification Number, dass du so eine Nummer eingestanzt hast in mehrere größere Bestandteile deines Fahrzeuges, dass du es eindeutig identifizieren kannst. Okay. Weiß ich nicht. Gibt es nicht, so im Motor gibt es irgendwo so eine Nummer, ja. Genau, also ich glaube Motor und irgendwo im Chassis ist es nochmal, aber frage mich nicht näher. Ich glaube da einfach mal Wikipedia-Artikel nachgucken. Bekannter von mir hat ein neues Auto sich gekauft und VW hat es auf dem Werksgelände verschlammt. Dominik verkehrt in feinen Kreisen. Das ist doch der Hammer, oder? Naja, du musst doch überlegen, das Werksgelände in, also Wolfsburg vermutlich, ist einfach gigantisch. Da existiert ja auch so ein Staat im Staat, fast schon. Ja, aber ich meine, es ist trotzdem witzig, dass so ein Auto einfach verloren geht. Also, die zweite Orel ist jetzt ein Krankenhausschiff und da ist eine Krankenschwester an Bord, mit der Roger Stwensky was am Laufen hat. Ja, nur falls ihr das gerade, als ich es das erste Mal versucht habe vorzulesen, nicht mitbekommen habt. Eines der Schiffe sinkt noch im Hafen, bevor es losgeht. Gar Lust mehr. Weil wohl einer der Matrosen versehentlich irgendeinen Teil des Rumpfs entfernt hat und dann nach Hause gegangen ist. Ich dachte, du sagst, den Stöpsel gezogen hat. Ja, so ähnlich war es wohl. Ich muss jetzt auch gerade wieder an die Piraten denken, die diese Bootstouren machen mit dem Glasboden. Und plus der Glasboden war noch nicht drin. Ich habe es jetzt auch auf der Herfahrt, lustigerweise habe ich auch die Episode gehört. Witzig. Die Episode? Das hast du in einer Episode erzählt, glaube ich. Ich bin ein einfacher Mensch. Was die Ausrüstung angeht. Naja, alle Schiffe erhalten Munition für zukünftige Seeschlachten. Außer? Ja, nicht außer, aber jedoch nicht so viel, dass sie unterwegs noch sinnvoll hätten schießen üben können. Warum auch? Es ist ja nicht so, als ob viele der Crewmitglieder vor kurzem überhaupt zum ersten Mal das Meer gesehen hätten oder so. Unter den Kapitänen und Offizieren sieht die Lage ähnlich trostlos aus. Hier ist Unfähigkeit Trumpf. Roger Stwensky ist es gewohnt, mit großer Disziplin zu arbeiten und viele im Second Pacific Squadron aber ignorieren Befehle, was jetzt in erster Linie mal bedeutet, dass sie sich heimlich nachts von Bord schleichen, um sich an Land zu besaufen. So. Ich sehe schon, wie quasi derjenige halt einfach so eine Halsschlagader hat, weil es gewohnt ist, dass halt jemand so auf deutsche Schiffe und Art zackigst reagiert. Und Der, was glaubst du, wie der reagiert, wenn ein wenn er komplett ignoriert wird, also naja, nur nicht das getan wird aufs Perfekteste. Der lässt ihm die Zähne verlieren, hat man doch schon. Ja, ich kann dir genau sagen, wie er noch reagiert, aber das hebe ich mir noch auf, das kommt dann noch. Es gibt eine genaue Reaktion auf die Situation, die du beschreibst. Und ich stelle mir auch so vor, dass der mit so einem Schiff so kerzengerade in so einer perfekten Linie voranfährt und alle anderen so schlingend hinterherziehen. Und auch das ist sehr guter Gedanke. Im Oktober verlässt die Flotte das russische Hoheitsgebiet, gerade noch rechtzeitig, bevor sie im Wintereis festfriert. Ultimatives Ziel, Port Arthur, und wenn es gut läuft, durchbrechen bis nach Vladivostok. Wie ist der Zeitplan? Monate. Wenn nicht Jahre. Monate. Monate. Super Auftakt, das Flaggschiff läuft direkt beim Auslaufen auf Grund. Und eines der unterstützenden Schiffe verliert seinen Anker mitsamt Kette. Auslaufen, nicht auflaufen. Es ist schon ein bisschen Pleitenbech und Pannen. Während die Flotte wartet, ihr wisst nicht, worauf ihr euch hier ich habe einen Anker reingeschmissen, ja, und hat eine Kette gemacht. Welche Kette? Während die Flotte wartet, bis die beiden Schiffe wieder flott gemacht sind, rammt ein Zerstörer unachtsamerweise eines der anderen Schiffe und muss prompt ebenfalls zurück zum Hafen zur Reparatur. Aber auch wie großartig, wenn du einfach keinen Anker mehr hast, dann driftest du dich einfach immer irgendwo davon. Was machst du denn dann? Das ist echt so mega blöd. Ist so komplett würdelos einfach. Ja, ja. Ich meine, klar kannst du sagen, wenn du mehrere Schiffe hast, dann keilst du das so ein oder so, aber ich stelle mir vor, als kennt ihr das, wenn ihr auf Glatteis rutscht? Und ihr euch denkt so, nein, ich habe da schon längst gebremst, bitte bleib stehen, ungefähr so muss das sein. So, ich glaube, Schiff fahren ist eh ein wenig so, weil du so langsam und träge irgendwie reagierst. Das stelle ich mir eh sehr schwierig vor. Ja, gerade das große Schiff und so, klar. Kurz vor der dänischen Küste beginnen einige Matrosen, vermutlich in einem zum Moment. Meuten? Nein, noch nicht ganz. Vermutlich in einem Moment der Selbsterkenntnis und Klarheit, in Panik zu brüllen, dass sie alle verdammt wären. Vor allem, wie weit sind wir gerade? Dänemark. Ja, aber das ist halt nichts für die ganze Entfernung, die noch vor ihnen liegt. Und da geht's schon so ab. Hurra, das wird eine gute Tour. Vielleicht ist es aber auch nur eine Reaktion auf die japanischen Torpedoboote, die in der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden auf die Flotte warten. Wo kommen die denn jetzt her? Also dazu muss ich jetzt vielleicht sagen, das ist so ein Gerücht, das sich seit Tagen hält. Ja? Dass Dänemark auf der Seite der Japaner ist? Heißt es ja nicht unbedingt, aber dass halt da Japaner das unterwegs sind. Und die einen wollen japanische Heißluftballone gesehen haben, die anderen japanische U-Boote. Und hinter jeder Ecke sehen die Russen Japaner lauern. So, also auch kurz vor Dänemark. Hui. Man darf natürlich die Frage stellen, wie hätten die da jetzt so einfach hinkommen sollen? Und so schnell. Unrealistisch. Es ist also nur ein Gerücht, klar. Aber welche geile Paranoia da einfach. Die Matrosen haben so richtig Schiss, dass das Skagerrak irgendwie halt vermint ist und dass da U-Boote warten und alles Mögliche. Also das ist halt eine Engstelle und sie haben halt Schiss, da durchzufahren. Vor allem, weil halt seit Tagen Meldungen hin und her gehen, was japanische Boote und Spione angeht. Ich möchte aber nochmal betonen, wie weit der Strecke wir erst gekommen sind. Das ist so ein bisschen, du packst deine Familie ins Auto, die Kinder waren nochmal auf dem Klo, du fährst los, noch vor der Autobahnauffahrt kommt von hinten, ich muss aufs Klo. Und dann ist der Dachgepäckträger nicht festgeschnallt und ja, du hast vergessen, den Reifen festzuziehen. Und du bist doch nicht auf der Autobahn und du weißt, nach Süditalien ist noch ein wenig weit. Genau. Insgesamt ist die Stimmung also etwas angespannt. Was man da nicht gebrauchen kann, Insubordination. Interessiert aber keinen. Jeder in der Flotte macht so ein bisschen, was er will. Zum Beispiel ein dänisches Versorgungsboot versenken. Upsi. Ich wäre auch nur minimal angepisst als Dänemark. Dürfen wir hier vorbei? Ja, klar. Danke. Der Eisbrecher, der die Flotte begleitet, fährt nur unkontrolliert in der Gegend herum und schlimmer noch, missachtet die Signale des Admirals. Das geht so weit, dass der ihm einige Schüsse vor den Bug knallen lässt. Um ihn zu disziplinieren. Ja. Wie so ein Hund einfach. Und den Eisbrecher letztendlich wieder nach Hause schickt. Wenn du dich nicht benehmen kannst, dann gehst du in dein Zimmer. Ja, aber einen Eisbrecher einfach weglassen. Ach, brauchen wir nicht. Und wenn Eis kommt, Weitere Gerüchte über nahe japanische U-Boote machen die Runde. Der Kommandant ruft zur Kontenance auf und befiehlt, dass kein Boot jedweder Art in die Formation vordringen dürfe. Und, wie auf Kommando, taucht ein kleines Fischerboot mit einer Nachricht vom Zaren auf. Also ein russisches. Schießt kaputt! Und wird prompt unter Beschuss genommen. Von Dutzenden Kriegsschiffen, die so schlecht schießen, dass der Fischer mit den Nachrichten problemlos bis zum Flaggschiff des Admirals voranfährt und seine Nachrichten liefert. Alter, was glaubst du, wie die Düse geht, wenn du von diversen Zerstörern hier beschossen wirst? Das ist so bescheuert. Aber das ist echt die Frage, drehst du um oder was machst du? Das ist so bescheuert. Die fahren einfach weiter und keiner trifft. Das ist so hier ist ihre Post, ich fahre dann mal wieder. Ciao. Bitte am Rückweg nicht schießen. Danke. Was hat der Zar denn jetzt geholt? Weiß ich nicht genau. Viel Glück wünschen. Nee, nicht überlebt. Schöne, ich spart euch Munition. Schöne Grüße. Also, wir sind jetzt kurz vorm englischen Kanal. Es ist 8. Oktober, 8.45 Uhr morgens. Der Frühnebel lichtet sich. Rojestvenski ist in Alarmbereitschaft. Er rechnet damit, dass die Japaner hier auf ihn warten. Aber um England herumzufahren, hätte zu viel Zeit gekostet. Also fahren wir durch. Das Flottenreparaturschiff Kamtschatka meldet plötzlich etwas per Radio-Cable. Ich nehme an, das ist so ein Vorläufer von Funkkommunikation. Also Funkkommunikation grundsätzlich gibt's, ist aber mega unzuverlässig, ist nicht auf allen Booten vorhanden, kannst du irgendwie gar nicht, also wird nicht verwendet großartig, um untereinander zu kommunizieren. Und deswegen setzen alle noch auf Dosentelefone. Das ist nur das Problem. Bis Russland muss es gespannt werden. Das kostet Kraft. Nee. Aber ein Reparaturboot, also wie funktioniert denn das? Nee, ganz kurz noch. Und also die kommunizieren untereinander häufig mit so Signalfahnen und Lichtern und so. Ne? Also das mal für das Hintergrundverständnis. Wie man es auch noch so Top Gun-Klischee-mäßig an so einem amerikanischen Flugzeugträger kennt, dass er quasi hier dasteht mit Weiß und Rot und so Verkehr regelt. Ungefähr so wird es noch sein. Ja. Es gibt ja da so ein richtiges, ich glaube sogar internationales, eben nicht Morse, sondern eben so Flaggenalphabet, wo man einerseits gewisse Sachen kommunizieren kann und andererseits, glaube ich, auch komplett Buchstaben. Ja, da kann man auch wahnsinnig komplexe Nachrichten, werden wir später noch haben. Aber genau, wichtig ist, dass das mit dem Funk halt nicht so einfach ist. Ja? Kommunikation wird noch zum Problem. Dem iPhone der damaligen Zeit fehlt das Feature noch. Und das Flottenreparaturschiff, ich weiß nicht, das hat halt einfach Ersatzteile und einen Mechaniker an Bord, glaube ich. Und der Mechaniker, der ist sehr gefragt. Sehr gefragt. Also, jedenfalls meldet dieses Reparaturschiff die Meldung Chased by Torpedo Boats. Oh. Also doch, der Admiral ist trotzdem etwas skeptisch. Ja. Immerhin ist die Kamtschatka, seine Worte, das Wertloseste der wertlosen Schiffe. Und dann am Schluss stellt sich raus, dass nur ein paar Matrosen aus Streich einfach dem Boot hinten so ein paar Dosen dran gebunden haben und der Typ so Angst kriegt. Also das Schiff ist alt, langsam, relativ unbrauchbar und es meldet weiter. Nächste Meldung, all lights shut down. Dann attacked from all directions. Ich finde es auch schön, wie die einfach komplett im Stich gelassen werden. Dann, du hast den ernst genommen? Die, ey, pff, will doch keine. Torpedo boat closer than a cable length. Dann steering in different directions to escape torpedo boats. Und dann heading east at 12 knots. Also, aber die machen nichts. Die ignorieren das komplett. Naja, das geht relativ schnell so, ne? Ich meine, so ein Zerstörer, der ist jetzt auch nicht einfach mal angehalten und gewendet. So, jetzt kommen relativ schnell von hinten irgendwo Funkmeldungen, die sagen, okay, Lichter aus, wir werden angegriffen aus allen Richtungen. Es sind Torpedoboote näher als ein Kabel, also relativ kurze Distanz. Und sie versuchen jetzt zickzack zu fahren, um den Torpedos zu entkommen. So, das sind so die Meldungen. Und dann wird's ruhig. Und es ist auch ganz seltsam, dass keiner an den ganzen anderen Booten irgendwas von U-Booten oder Torpedos oder Torpedobooten oder irgendwas bemerkt. Okay. Als der Admiral später per Funk nochmal bei der Kamtschatka nach dem Stand der Dinge fragt, war bloß ein Witz. Melden die, als wir beigedreht haben, sind plötzlich alle verschwunden. Mhm. Ist klar. Na, klar. Okay. Haben die auch ein bisschen Panzerschokolade eingeworfen? Also die Russen haben quasi jetzt schon ihren ersten Sieg davon getragen. Sie haben die eingebildete japanische Flotte besiegt und fahren weiter Richtung Dogger Bank. Das ist so eine Sandbank in der Nordsee. Und dort wird es dann in der Nacht auf den 22. Oktober 1904 so richtig absurd. Ich frage mich, ob die irgendwann vielleicht einfach in Südamerika landen. Jetzt wird es erst absurd. Jetzt wird es absurd. Jetzt bin ich echt gespannt. Die erste Division der Flotte passiert ein paar englische Fischerboote. Ohne dass jedoch Schieß drauf! Nein, die schießen nicht. Sie melden es aber auch nicht weiter. Ja, also die haben Fisch und wer hat noch Fisch? Die Japaner. Schieß drauf! Sie fahren da einfach dran vorbei. Jetzt kommt die zweite Division. Oh Gott. Und darauf schießen diese Fischer eine Signalrakete ab, um auf sich aufmerksam zu machen. Einfach nur, dass sie nicht überfahren. Schon mal eine gute Idee. Ja. Und wer schießt noch Raketen? Die Japaner schießen drauf. Jetzt machen die ihr Suchlicht an, ja, am Flaggschiff und schauen, was da hier Signalraketen schießt. Erfassen eines der Boote und erkennen es korrekt als englischen Fischer. Am Rande des Scheinwerfers fährt jetzt aber ein unidentifiziertes Boot ganz schnell auf die russische Flotte zu. Und das versetzt sie in Alarmbereitschaft. Die Suchscheinwerfer können die versuchen das natürlich dann nochmal zu erfassen, können es aber nicht mehr entdecken. Und sie waren sich jetzt aber alle einig, das muss ein Torpedoboot sein. Der Bordschütze eröffnet nun eigenmächtig das Feuer, also ohne den offiziellen Befehl zu halten, auf die insgesamt 6 englischen Fischerboote, was auf den anderen Schiffen als Aufforderung verstanden wird, macht mit, ebenfalls loszuballern. Na klar. In dem Durcheinander meldet ein russisches Schiff, von einem Torpedo getroffen worden zu sein. Die Crew bereitet sich auf Sinken vor. Ein anderes Schiff fährt planlos hin und her, während die Matrosen auf Deck Pistolen und Säbel schwingen, weil sie überzeugt sind, gerade von den Japanern geändert zu werden. Die Russen feuern weiter, solange bis sie tatsächlich mal was treffen. Mehrere britische Fischerboote werden getroffen, eines sogar versenkt. Oh Gott, ey, mir tun halt vor allem die Fischer auch in dem Moment echt absurd leid, weil ich mir denke so, hey, Leute, oh, das sind aber viele Schiffe, wir machen lieber auf uns Aufmerksamkeit. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ich denke so, was ist jetzt los? Das ist vor allem wahrscheinlich wie in so einem Mel Brooks-Film. Am Schluss wird ein einziges Boot noch ankommen und sie haben sich alles bis dahin ausgedacht und halt eingebildet. Ja. Der Admiral gibt den Befehl, das Feuer einzustellen, aber wachsam zu bleiben und auf alles zu schießen, was verdächtig ist. Offensichtlich erfüllen die beiden Kreuzer Aurora und Dmitri Donsky dieses Kriterium, denn die werden sogleich von 4 Schiffen aus den eigenen Reihen unter Beschuss genommen. Kapitän, davon ist ein Schiff. Ist das nicht eins von uns? Das schwimmt auf dem Wasser. Wisst ihr, was noch auf dem Wasser schwimmt? Also glücklicherweise ohne großen Schaden anzurichten. Nur ein Kapitän von einem wird verletzt und stirbt später, weil der Admiral es ablehnt, den Verletzten in einem englischen Hafen an Land zu bringen. Relativ schnell erkennt Admiral Rozhestvenskyj seine Fehleinschätzung der Lage. Er sprintet über Deck zu den Suchscheinwerfern und richtet sie gen Himmel, was jetzt das Zeichen für die anderen ist, das Feuer einzustellen. Aber die Flotte ist im absoluten Chaos. Ja, ich wollte es gerade sagen, als ob das die Mehrzahl merken würde. Es dauert tatsächlich eine ganze Weile, es werden auch einzelne Schützen von ihren Geschützen weggezogen. Wieder einmal rettet die russische Unfähigkeit den Tag. Warum wurde das alles eigentlich überliefert? Oder wie? Naja, du meinst, es wäre zu peinlich, um das eigentlich richtig zu überliefern? Naja, irgendwie. Das wird sich vielleicht jetzt noch klären dann. Wieder einmal rettet die russische Unfähigkeit den Tag. Als langsam der Morgen dämmert, wird klar, der Schaden hätte durchaus viel, viel größer ausfallen können. In 10 Minuten haben die Russen 17 152 mm Geschosse verschossen. Also das ist schon relativ groß. 500 Schuss aus leichten Geschützen und 1800 Schuss aus Maschinengewehren. Wir haben es hier. Einige Schiffe haben fast die gesamten Vorräte verballert, ohne überhaupt irgendwas zu treffen. Der Admiral hat sich gelohnt. Gibt später zu Protokoll, da das Verhalten der Fischtrawler verdächtig erschien und da ich nicht sicher war, dass alle am Angriff beteiligten Torpedoboote ausgeschaltet worden waren, überließ ich die Verletzten der Versorgung durch ihre Kameraden. Mit anderen Worten, die Russen haben ein paar englische Fischer versenkt und sind jetzt einfach weitergefahren. Ja. Das ist halt das Härteste dran. So, ja. Die Rechtfertigung hinterher. Ja, das wird als der Doggerbank-Zwischenfall in die Geschichte eingehen. Ich meine, nicht alle Fischer gehen unter. Also ich glaube, ein paar sterben, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das wird dann schon noch eine Rolle spielen. Ungefähr auf der Höhe von Spanien erfährt unser lieber Sinovi, dass er quasi eigenhändig Europa an den Rand des Krieges getrieben hat. Hm. Denn jetzt ist vor allem auch die Öffentlichkeit in höchstem Maße erzürnt. Ja, komisch. Die englische Heimatflotte macht sich bereit, die Verfolgung aufzunehmen. Und auch die Mittelmeerflotte der Engländer wird ausgesandt, um die Russen bei Gibraltar in Empfang zu nehmen. Oh Gott, ich stelle mir einfach vor, dass die dann auch noch hinterherfahren. Auch mit lauter unfähigen Kapitänen und Schiffen. Und dann einfach so Benny Hill-Musik läuft, während man so eine Collage sieht von der Weltkarte, so alle Indiana Jones, wo die so entlangfahren. Aber nicht in der geraden Linie, sondern irgendwie so in wirren Schleifen. Naja, fast, weil über die englische Flotte muss man wissen, die wird in der Zeit, also die sind ja die Oberprofis, ja, und die wird in der Zeit nach der 1:2-Regel dimensioniert. Heißt, die Armada des Königreichs soll immer mindestens doppelt so groß sein, wie die beiden nächstgrößeren Seemächte zusammengenommen. Die beiden nächsten und nochmal doppelt so groß, okay. Ja. Nee, mindestens so groß, wie die beiden nächstgrößeren zusammen. Ach so. Also so ja, groß wie Platz. Hast du es anders gesagt. Ich dachte, gar okay. Nicht. Also oh. A größer 2 mal A plus B. Nein. A größer B plus C. Ja, genau. Ach so, okay. Platz 1. Ja, du hast am Anfang echt. Größer okay. Als 2 und 3 zusammen. Alles, genau. Alles gut. Nein, nein, ich lese es nochmal vor. Die wird in der Zeit nach der 1:2-Regel dimensioniert. Heißt, die Armada des Königreichs sollte mindestens so groß sein, wie die beiden nächstgrößeren Seemächte zusammengenommen. Okay. Habe ich das anders vorgestellt? Doppelt gesagt. Das kann nicht sein, hier steht nicht doppelt. Wir haben es aufgenommen. Das ist halt wegen dieser 1:2, habe ich es jetzt falsch verstanden vielleicht auch. Ich kann mich nicht erinnern. Ist ja egal. Also wenn die jetzt wirklich ernsthaft Jagd auf die Russen machen, dann sehen die mit Sicherheit ziemlich alt aus. Yeah. Zar Nikolaus II. Bleibt keine Wahl, als sich umgehend und öffentlich für den Doggerbank-Zwischenfall beim Königreich zu entschuldigen. Aber das Volk und die Medien auf der Insel wollen nicht glauben, dass solch ein absurder Vorfall wirklich ein Versehen hätte sein können. Das ist so blöd. Du bist in einem Moment, wo du auch gar nicht so offen zugeben kannst, dass es so dilettantisch unterwegs ist. Ja, genau. Ja. Aber da bist du wirklich so in einem Zwiespalt. Die Öffentlichkeit fordert eine Kriegserklärung an Russland. Der englische Flottenkommandant kündigt an, den Russen in einem fairen Kampf zu begegnen. Er wolle nur 4 seiner Schlachtschiffe gegen das gesamte Second Pacific Squadron aussenden und den Rest der Flotte zum Mic drop. Das ist eine richtig schöne englische Arroganz, wie wir sie lieben. Vor Gibraltar treffen dann Russen und Engländer aufeinander. Und Rozhestvenskyj trifft sich persönlich mit den britischen Offizieren, um auch noch von seiner Seite aus nochmal größtes Bedauern auszudrücken, ja, und den Vorfall als fürchterliches Missverständnis zu entschuldigen. Dennoch gibt es ein Duell zu See. Nee, sein Charme wirkt. Die Engländer kaufen ihm das tiefe Bedauern halbwegs ab. Und das, obwohl er weiterhin darauf beharrt, dass neben den Fischerbooten auch feindliche Torpedoboote an der Doggerbank gewesen waren. Ja, ist klar, gell? Alles klar. Die politische Lage in Europa ist dennoch angespannt. Ich stelle mir einfach am Schluss vor, wie absurd es wäre, wenn tatsächlich am Schluss rauskommen würde, da waren tatsächlich überall japanische Boote und das waren die einzigen, die sie gesehen haben. Die waren super fake, nur alle anderen. Japanese Masterminds. Auch der deutsche Kaiser und die Franzosen mischen sich ein. Es ist insgesamt eine relativ nervöse Zeit. Jeder hat irgendwie Angst vor jedem. Es ist ein Pulverfass. Man könnte fast meinen, dass ein erster Weltkrieg bald ansteht. Und er hätte durchaus zu diesem Zeitpunkt schon fast ausbrechen können. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Die große Auseinandersetzung bleibt letztendlich aus. Man einigt sich auf diplomatischem Weg. Aber die Engländer verlangen, dass Admiral Rozhestvenskyj die Offiziere zurücklässt, die für den Angriff auf die Fischerboote verantwortlich waren. Glück im Unglück, auf diesem Weg kann sich der Admiral einiger unliebsamer Untergebener entledigen, die vorher schon sein Kommando in Frage gestellt hatten. Aber der nimmt jetzt einfach random ein paar Leute, die er nicht leiden kann. Klar. Geil. Noch mehr Glück. Mal eh schon keine Zähne. Noch mehr Glück im Unglück. Die Engländer eskortieren die russische Flotte noch eine Weile, was Admiral Sinovi Rozhestvenskyj in Verzögerung versetzt. Einmal, weil er neidvoll die perfekten Manöver der englischen Boote beobachten kann. Und einmal, weil die Japaner wohl nicht angreifen, solange der Verbündete England in der Nähe ist. Und die sind ja schließlich überall die Japaner. Naja, ey, das tatsächlich, ist wie so ein eingebildeter Freund. Der fühlt sich jetzt sicher zum ersten Mal auf dieser Reise und kann jetzt mal ein paar Tage ordentlich durchschlafen. Das Torpedoboot ist der der Pumuckl des unseres Meister Eders in der Geschichte gerade. Weiter geht's also. Den sehe ich nur, wenn keiner da ist. Weiter geht's. Aber irgendwie hat schon lange niemand mehr die Kamtschatka gesehen. Das Schiff taucht nach einer Weile aber doch wieder auf. Und es hat Neuigkeiten. Während die Hauptflotte beinahe einen Krieg mit England angezettelt hat, hat die Kamtschatka 300 Geschosse in einem harten Kampf gegen drei japanische Torpedoboote verfeuert. Torpedoboote, die sich später als ein schwedisches Handelsschiff, ein deutscher Schlepper und ein französischer Schoner herausstellen. Also wie man einfach mit allen irgendwie gerade sich diplomatisch perfekt stellt und allen eigentlich einen Grund gibt, jetzt mal einen Krieg anzufangen. Das Geilste ist, aufgrund von Unfähigkeit von Kapitän und Bordschützen sehen die drei Nationen von einer Vergeltung dieses Vorfalls ab. Es ist ja nicht so, als hätten sie irgendwas getroffen. Boah, ist das beschämend. Das ist ja unfassbar beschämend. So, wenn die anderen schon gar nicht mehr versuchen, dich zu bestrafen, weil du eh so der kleine, zurückgebliebene Trottel bist. So. Da ist es jetzt schon gar nicht mehr weiter erwähnenswert, dass ein russisches Schiff beim Auslaufen aus dem Hafen von Tangier ein Unterseetelegrafenkabel mit seinem Anker mitnimmt. Also übrigens hat er noch einen Anker. Es verhakt sich in diesem Kabel und Rozhestvenskyj ordert stinkesauer, sofort durchzurennen und zurück in die Formation und schneidet damit für 4 Tage Nordafrika kommunikativ mehr oder weniger von Europa ab. Es geht echt weiter. An jenem Tag schickt der Admiral 2 Telegramme in die Heimat. Ich nehme an, die werden dort erst mit Verzögerung eintreffen. Eines, um dem Zaren zum 10-jährigen Jubiläum seines Amtsantritts zu gratulieren. Eines an seine Frau mit den Worten, man muss jeden Befehl 5-mal wiederholen, selbst die einfachsten Dinge. Und dann muss man 5 weitere Male checken, ob sie den Befehl vergessen haben oder nicht. Das ist eine miserable Flotte. Mimimi. Die russische Flotte teilt sich jetzt am Mittelmeer. Die modernen Schiffe dampfern um Südafrika herum. Dampfern? Während, wirklich dampfern? Ich sag das. Du hast ja das sind die Vapor, ja. Während die Älteren den kürzeren Weg durch den Suezkanal nehmen. Die offizielle Erklärung ist, die modernen großen Schlachtschiffe haben zu viel Tiefgang. Der wahre Grund ist aber, die Russen haben Angst, dass sie dort von den Engländern festgesetzt werden. Die Wiedervereinigung ist für Madagaskar geplant. Das ist aber auch gerade so ein bisschen aus unserer Sicht der Leute, die sich jetzt einfach das mit so ein bisschen Abstand anhören können, schon so ein bisschen so ein Horrorfilm-Szenario, so ein, lass uns trennen, dann können wir mehr Gebiet absuchen. Und du denkst dir als Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja echt ein Arschloch-Move eigentlich, so, wenn sie sich nicht sicher bin, ob die Engländer da im Suezkanal abfangen. Ja, es ist auch so, dass ich meine, es sind neuere und ältere Boote und es ist auch so, dass die Älteren jetzt halt ein bisschen den kürzeren Weg fahren, dass die nicht die ganze Flotte auch runterziehen. So, das mag schon auch noch ein bisschen Grund sein. Mhm. Das mit dieser Angst vor den Engländern, es ist vermutlich eine nicht hundertprozentig rationale Angst, weil wenn die Engländer wollten, die hätten die mit einem Streich alle versenkt. Das ist nicht so rational wie die Angst vor den Japanern. Genau. Die Kamtschatka fährt nun in der Formation direkt neben der Suvorov, denn der Admiral will diese besonders unfähige Mannschaft unbedingt genauer im Auge behalten. Ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail darüber gehen, wie hart das Leben an Bord der russischen Schiffe ist. Ihr müsst euch vorstellen, tausende Matrosen, viel zu enger Raum, mittelmäßige Verpflegung, Offiziere, die ihre Untergebenen schlagen, Depressionen sind durchaus üblich, Langeweile auch. Keine Frauen. Auf dem Krankenhausschiff schon, 1 oder 2, glaube ich. Malt euch aus. Immerhin werden an den Häfen Briefe ausgetauscht, was den Matrosen Kommunikation mit ihren Familien zu Hause ermöglicht, was eigentlich schon auch gar nicht so schlecht ist. Gab es eigentlich so einen Verhaltenskodex bezüglich Alkohol an Bord? Geduldet? Erwünscht? Oder ging er eh mal aus? Es oder gibt, die Leute eher besoffen viel? Also es gibt tägliche Wodka-Rationen, wenn du das meinst. Na, das weniger, weil davon sind die Leute ja in der Regel nicht total besoffen. Das ist ja eher so eine geregelte Menge. Sondern was sich die Leute noch selber irgendwie mit reindrehen. Das kann ich dir jetzt nicht genau beantworten. Okay. Also es ist schon so, das ist eine offiziell ausgegebene Ration an Wodka morgens und abends, glaube ich. Oder ja, so. Ja. Das ist schon Teil der Kultur, sage ich mal. Und es gibt auch immer wieder heimliche Besäufnisse an Land. Wobei sie dürfen jetzt, bisher dürften sie, glaube ich, gar nicht so richtig an Land. Aber ich glaube, so an Bord ist auch das einfach schwierig, da so wahnsinnig viel Alkohol reinzuschmuggeln. In französischen Kolonien Kohlen nachzuladen, bringt erneut einiges politisches Hickhack mit sich. Aber der Admiral schert sich wenig drum. Solange ihn keiner mit Waffengewalt davon abhält, lädt er Kohlen auf, so viel er mag. Also ist es tatsächlich oft so, dass er einen Hafen ansteuert und dort irgendwie Kohlen einkauft. Und ja, der Hafen dann so, ja, okay, wir telegrafieren mal nach Frankreich und schauen, ob das okay ist. Und bis die Antwort dann in mehreren Tagen halt wieder zurück ist. Ist der schon wieder abgedampft? So ungefähr. So ungefähr könnt ihr euch das, glaube ich, vorstellen. Wem gehört denn diese Kohle und die Sachen? Wem gehört die? Naja, wenn ich jetzt so als, wer auch immer, in so einen Hafen einfahre der damaligen Zeit und sage, oh, ich hätte gerne bitte folgende Güte hier gekauft. Wem gehören die denn? Naja, das passt halt von dem Kohlehändler. Ich denke, das ist nicht staatlich oder das ist halt ein Handelsgut. Okay, also das heißt, Verpflegung. Genau, aber das gehört nicht dem Staat oder irgendwas. Also sozusagen die Einzelhändler, wenn die jetzt keine Vorgaben haben mit, ist es so und so viel Kohle vorrätig zu halten oder ist es kein Handel zu betreiben mit, dürfen die eigentlich verkaufen, wie sie wollen. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Genau. Okay. Aber auch da sicherlich, Raphael kann da sicherlich korrigierend eingreifen, wenn wir haben Quatsch erzählen. Diejenigen, die aufmerksam zugehört haben, wissen, dass wir an einer Glasfront sitzen und aufnehmen. Und ich muss jetzt wirklich mal gucken, wer hier gerade einparkt, weil es ist wirklich also ein Grauen gewesen, hier zuzugucken. Aber jetzt wird hier, aber das ist absurd. Ein recht junger, männlicher Fahrer steigt aus und seine Mutter steigt als Fahrerin aus. Und ich muss sagen. Ist das seine Mutter? Also wenn das seine Freundin ist, hat er echt einen schlechten Geschmack. Oh boah, jetzt haben wir letzte gemein. Nein, das ist doch eine böse. Möchtest du noch das Kennzeichen vorlesen? ich glaube, das ist, da spricht DSGVO dagegen. Können ja Kekse rausbringen, dann ist okay. Was? Wenn die Cookies akzeptieren, dachte ich. Oh Gott, Jürgen, bitte. Du bist beschämender als die russische Flotte. Boah, das ist hart. Das ist hart. Wow, was ist das? Jetzt nehme ich dieses von vorhin, nehme ich gleich wieder zurück. Nach einer kurzen Irrfahrt aufgrund navigatorischer Unfähigkeit macht die Flotte in Gabun zwischenhalt zum Kohleladen. Also sie haben tatsächlich auf Anhieb Gabun nicht gefunden. Damit man diese lästige Tätigkeit nicht allzu oft durchführen muss, bestellt Admiral Sinovi Petrovich Rochestwenski die doppelte Menge Kohle, als sie eigentlich laden können. Die Kohle wird also jetzt überall in den Schiffen verstaut. Auf Deck, in den Fluren, in den Lagerräumen, überall. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was so eine dünne Kohlenstaubschicht überall auf dem Schiff macht, wenn es vielleicht mal doch irgendwann noch zu einem Kampf kommen würde. Ja, ich wollte gerade sagen, A, geil für die Lunge, B, gut, wenn man raucht oder irgendwie Feuer hat und C, im Kampf auch eine mega gute Idee. And it burns, burns, burns. Genau. Und auch ohne Feindkontakt, du hast es schon gesagt, ist Kohlenstaub very tödlich. Mit der hohen Luftfeuchte um Afrika herum verklumpt das Gemisch nicht nur einen Atemweg und mehrere Matrosen sterben. Wow, so schnell. Naja, der Weg um Afrika herum ist lang. Ja, aber trotzdem, ich hätte jetzt halt an Langzeitschäden gedacht, aber nicht, dass man tatsächlich so schnell dann davon verstirbt. Doch, da okay. Andere. Ja. Hier in Gabun dürfen die Besatzungen dann ausnahmsweise auch mal an Land gehen, aber so arg viel gibt es dort nicht zu erleben, außer vielleicht ein paar Kannibalen, die zuletzt 4 der wenigen 100 Einwohner in der Hauptstadt verspeist hatten. Das ist jetzt wirklich so das Klischee, oder? Und einen schläfrigen König in einer alten Armeeuniform mit einer besoffenen und einer splitternackten Frau an seiner Seite. Wie gesagt, nicht viel zu erleben. Lass uns das kolonialistische Handbuch der Ressentiments und des Rassismus rausziehen. Ja, was könnte da passieren? Aber und irgendwo, solche Sachen. Irgendwo müssen die ja herkommen, diese Vorurteile. Naja. Naja, also Philipp, aber manches stimmt halt auch einfach. Also ich meine, das ist genauso wie der Deutsche halt echt ein Korinthenkacker ist. Ja, so. Das stimmt. Das kommt ja irgendwo her. So. Ja. Klar ist nicht jeder so, aber. Nein, aber das ist wie wenn du sagen würdest, also jetzt stell dir vor, du arbeitest in den USA. Oh, ich habe einen neuen Arbeitskollegen. Ja, der ist aus Deutschland. Der heißt Hans Schmidt und der arbeitet am liebsten und isst immer Sauerkraut und Bratwurst. Also das wäre halt so. Bitte noch mehr Klischees erfüllen. Dominik fühlt sich besprochen. Bis auf Hans, aber Dominik. Ich arbeite auch unglaublich gern und ich esse tatsächlich sehr gerne Bratwurst und Sauerkraut. Du läufst dich doch mit Lederhosen. Wir haben garantiert schon mindestens 10 Folgen nicht mehr gejammert. Du mir gerade den Mittelfinger gezeigt. Ich habe mich nur gekratzt. Du hast gerade so mit dem Mittelfinger unter deine Nase. Also tatsächlich hast du recht, aber das war zufallsgewählt. Ich wollte nämlich mich gerade mit dir verschwören. Ich nenne es die Bratwurstverschwörung. Erinnerst du dich noch, und wir haben das schon lange nicht an das Schweinegesicht, ja. Nein, aber jetzt hör auf. Wie Kollege Weißmann einst für uns Bratwurst und Sauerkraut zubereitete, in opulentem und köstlichem Umfang. Und ich frage mich, warum das nicht längst mal wieder so weit ist. Ja, müsste mal wieder vorbeikommen. Ja. Ja. Ja. Oder die Küche im Modul aufbauen. Keine Ahnung, wer genau diese glorreiche Idee hatte, aber das an Bord bringen exotischer Tiere aus den am Horizont vorbeiziehenden exotischen Ländern soll die Truppenmoral etwas heben. Was hast du? Ein Tukan. Und du? Ein Affen. Und du? Einen Löwen. Kann ich ein Tapir haben? Die sind tolle Tiere. Ich mag Tapir. Die Seetauglichkeit der Tiere ist dabei zweitrangig. Die an Bord gebrachten Tiere sind unter anderem eine giftige Schlange. Können Schlangen kotzen? Ey, warum bringe ich eine giftige Schlange? Naja, die werden halt nicht gewusst haben, dass sie giftig ist. Die wickelt sich jetzt auch gleich ums Bordgeschütz und beißt dann den Kapitän, als der versucht, das Geschütz zurückzuerobern. Dann ein Papagei, der alsbald vom Admiral die besten und neuesten russischen Flüche lernen wird. Okay, das ist ein Tragisch. Können wir diesen Papagei bitte Dominik nennen, weil ich möchte auch. Eine Horde Chamäleons, die andauernd ausbüchsen und dann echt schwer wieder einzufangen sind. Ja, wenn man es jetzt sieht. Affen, Frösche, Kaninchen, ein Krokodil und viele andere. Krokodil. Ich wusste, Krokodil. Wie man auf so eine Idee kommt. Ich verstehe es nicht. Als dann auf einem Verpflegungstransporter die Kühlung ausfällt und die Fleischvorräte zu verderben beginnen, landen diese im Wasser und vergrößern den fahrenden Zoo um einige beeindruckende Haifischexemplare. Also die fahren dann hinter dem Schiff her. Schwimmen, fahren. Ich verstand durchaus. Ja. Ich wollte nur sicher gehen. Auf der Höhe von Kapstadt, auf der Höhe von Kapstadt erhält der Admiral Nachricht aus der Heimat. Einer der nach dem Doggerbank-Zwischenfall nach Hause gesendeten Offiziere, Klado mit Namen, der hat nicht. Ich dachte, der wäre den Briten übergeben worden. Nein, die wurden nach Hause geschickt. Das war den Briten genug, die sind ja nicht irgendwie angeklagt worden in Großbritannien. Nein. Okay. Es gab, glaube ich, noch ein paar, es floss noch Geld. Aber okay, alles klar. Genau. Der hat jetzt zu Hause nicht nur irgendwie eine Zeugenaussage gemacht zu diesem Vorfall, sondern der hat auch stark jetzt in der Öffentlichkeit nochmal dafür getrommelt, dass man dieses zweite Pazifik-Squadron noch mit weiteren Schiffen verstärken müsste. Ja, also der macht jetzt so ein bisschen die Marketing-Tour zu Hause. Nimmt ruhig auch ein paar, die noch schlechter geeignet sind. Das ist kein Problem. Genau. Er scheint aber keine negativen Gefühle zu haben für das, dass er jetzt hier ausgebootet wurde und nach Hause geschickt und so. Nee. Vielleicht ehrenhaft von ihm. Vielleicht malt er sich jetzt ja aus, dass er jetzt quasi mit dem bald zu formenden dritten Pacific-Squadron. Ey, das ist so, zweite Wahl ist nach dem, ziemlicher Scheiß. Nach dem großen Erfolg. Machen wir dritte Wahl. Was könnte mir schief gehen? Das wird jetzt zusammengesetzt aus allem, was in Russland noch schwimmen kann. Ja, also das ist ja nichts mehr Brauchbares da. Einfach so eine alte Boje noch. Und wohl wissend, dass hier nur noch die wirklich gerade noch so seetauglichen ollen Seenverkäufer am Start sind, weigert sich Rozhestvensky fortan, seinen Fortschritt oder seine aktuelle Position an die Heimat zurückzumelden. Also er sagt einfach nicht mehr, wo er gerade ist. Der spielt Verstecken quasi. Er hat fest vor, wie so ein Vierjähriger, der einfach sich die Hände vorhält und sagt, siehst mich nicht. Er hat fest vor, dem Unterstützungsquadron aus dem Weg zu gehen. Ach, die schicken wirklich los jetzt, oder? Ja. Die formen das gerade und schicken es ihm dann. Der Admiral bekommt noch ein weiteres Telegramm, dieses Mal aus England. Die warnen ihn vor ein paar englischen Fischerbooten auf der Route die vor ihm. Die warnen ihn, dass Nachschub kommt. Ey, passt auf, überall Torpedoboote von den Japanern. Also sie schicken jetzt ein Telegramm. Vorsicht, vor euch, englische Fischerboote. Ja, bitte nicht schießen. Rozhestvensky flippt aus, ja. Absoluter Wutausbruch. Ja, sie sollen doch bitte nicht nachts auf die Flotte zufahren, sonst würde er sie einfach gnadenlos versenken. Ja, das. Weil wisst ihr, wem noch gewarnt wird? Ein ähnliches Telegramm bekommt er später noch aus Portugal und scheinbar hat echt alle Welt Angst, dass die Russen sie in einem zweiten Dockerbank-Missverständnis auf den Grund des Meeres schicken. Nach einem heftigen Sturm, in dem die Flotte ein Schiff zurücklassen muss, ist die Armada dann endlich irgendwann um die Südspitze Afrikas herum und wieder mal meldet sich die Kamtschatka. Sie kann das Tempo nicht aufrechterhalten, weil sie angeblich schlechte Kohlen geladen hat. Sie bittet um die Erlaubnis, 150 Tonnen Kohle über Bord werfen zu dürfen. Antwort Rozhestvensky, nur Saboteure werden über Bord geworfen. Leck mich am Arsch, die wollen 150 Tonnen wegschmeißen. Überleg mir, wie viele Tonnen die dann dabei haben. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja eine unvorstellbare Menge. Ja. Da könnte mal unser nautischer Experte kann gerne mal rumschicken, was da normal ist. Ich glaube, wir müssen mit dem noch ein Nachfolgeinterview aufnehmen. Sehr gerne. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich mich total vertan habe mit diesem Ausdruck mit den Megatonnen. Wenn du dir da anguckst, was in so ein Schiff reingeht, das ist schon sehr, sehr andere Dimensionen als mit dem, was Containerschiffe zu tun hat. Nee, ja, selbst damalige Schiffe mit ihren Ladungen, was da einfach reinging. Ja. Die unzuverlässige Funkverbindung wird auf der Reise immer wieder zum Problem. In einem weiteren Atlantiksturm geben sich die Schiffe rundherum Leuchtsignale, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Und die meisten Schiffe antworten mit dem Signal für alles okay, nur die Kamtschatka nicht. Die antwortet mit, seht ihr japanische Torpedoboote? Es geht wieder los. Was ungefähr dem Aufscheuchen eines Hühnerstalls entspricht. So. Der Admiral Rozhestvensky, zunehmend genervt, vergibt ein paar schlimme Spitznamen an die Untergebenen, die ihn besonders aufregen, also an fast alle, weil er muss sich sehr viel aufregen. Oftmals schleudert er im Zorn ein Fernglas über die Reling. Das, jetzt kommen wir zu der Reaktion, die ich vorhin schon angedeutet habe. Und weil die Crew ihren Admiral schon sehr gut kennt, haben die vorsorglich eine Box mit 50 Ferngläsern an Bord. 50? 50. Weil die wissen, wow, wenn er sich aufregt, schmeißt er seine Ferngläser über Bord. Kurz vor Madagaskar. Ah, das klingt wirklich, als wenn wir das von Mel Brooks verfilmen lassen können. Total. Und zwar wirklich. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass das eine Komödie ist. Ich verstehe nicht, warum das nicht in den Geschichtsbüchern so steht. Das ist ja Realsatire. Das ist ja wie hier Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Aber das Zynische ist halt, dass es echt ist. Also das ist ja unfassbar. Und es ist noch nicht vorbei. Naja. Kurz vor Madagaskar rauscht die Moral dann komplett in den Keller. Als wir lagen vor Madagaskar. Deswegen habe ich nochmal angesetzt, darauf habe ich gewartet. Als die Nachricht eintrifft, dass Port Arthur nun vom Feind eingenommen wurde. Also die haben jetzt tatsächlich eine ganze Weile gebraucht, bis die den Hafen wirklich eingenommen haben. Das First Pacific Squadron wurde im Hafen damit komplett versenkt. Und jetzt hauptsächlich, wie vorhin schon befürchtet, durch das Artilleriefeuer von den umliegenden Hügeln. Jetzt geht die Angst um, dass die Japaner die russischen Schlachtschiffe dort aus dem Hafen wieder seetauglich machen könnten und gegen das Second Pacific Squadron einsetzen könnten. Am 16. Dezember erreicht Rozhestvenskys Flotte Madagaskar und den vereinbarten Treffpunkt mit den anderen, wisst ihr, übers Mittelmeer gefahren sind. Die sind aber noch nicht da. Jetzt hat der Admiral natürlich Angst, logischerweise, dass die von den Admiralen, von den Japanern versenkt worden sind. Und überhaupt angern sie jetzt da von Madagaskar in höchster Alarmbereitschaft. Die haben die ganze Zeit unverständliche Funksignale in ihrem Funkgerät und fürchten die fortlaufend eigentlich Japaner in der Nähe. Ich meine, ja, wie von Anfang an. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Unterschied zu vorher? Nach einer Ewigkeit treffen dann endlich die Vorboten der Suezkanalbefahrer ein. Und diese Wiedervereinigung ist kurz und herzlich. Also es ist noch nicht die ganze Flotte, es sind nur ein paar einzelne. Ja, so schnell könnte doch gar nicht gewesen sein. Also das ist ja, die waren ja wochenlang vorher unterwegs schon. Ja, aber der Weg ist ja deutlich kürzer. Aber warum genau sind sie da nicht auch direkt dahin gefahren? Aus Angst vor den Engländern. Aber die Engländer, da hatten sie doch erst mittendrin Angst vor denen. Nochmal was? Sekunde. Jetzt kann ich dir denen folgen. Wir reden gerade von zwei verschiedenen Sachen. Das okay. Eine ist, die Engländer, die darf ich kurz? Die haben doch, die Russen haben doch jetzt die dritte Flotte hinterher geschickt. Nein. Wir sind das nicht. Wir reden von dem, wir teilen uns hier kommen dann wieder zusammen. Die alten Schiffe und die neuen Schiffe, da was getrennt. Genau. Sind wieder einmal Suezkanal und einmal drumherum. Okay, jetzt verstanden. Weil genau. Die dritten, wenn jetzt schon da wären, das fände ich ja mega hart. Nein, die sind noch nicht da. Aber der Zar, gut, dass du die dritte Flotte ansprichst, der Zar erteilt jetzt den offiziellen Befehl, dass die in Madagaskar warten müssen, dass die warten auf das dritte Geschenk. Ach Mann, aber das dauert jetzt Wochen. Das dauert ein bisschen, ja. Oh Gott. Oder Monate. Deswegen wird es denen da auch reichlich langweilig. Und da könnten Torpedoboote auftauchen. Ich überlege gerade, welche Tiere sie sich jetzt holen. Lemuren. Oh. Die Matrosen versorgen sich hier an Land reichlich mit Schnaps und allen gängigen Viruserkrankungen. Und die eine oder andere Geschlechtskrankheit ist sicher auch dabei. Ich hab Schnaps, ich hab Kohl, ich hab Gonorrhoe. Hitzschläge sind ebenfalls an der Tagesordnung, genauso wie Besuche in Hurenhäusern und Glücksspiel. Ein Offizier ist sichtlich überrascht, als er feststellt, dass in den 2000 Zigaretten, die er mit an Bord gebracht hat, nicht nur Tabak, sondern auch Opium enthalten ist. Hui! Der Moral ist, dass alles nicht wirklich zuträgt. Aber vor allem, wie absurd auch nicht irgendwie, die sind gesteckt, die sind schlecht, sondern nee, da hat jemand noch Opium mit rein. Die Matrosen vertreiben sich die langweiligen Tage mit Rattenjagden und Hundekämpfen an Bord und mit jedem Tag geht ein bisschen mehr Zucht und Ordnung über Bord. Wo haben die jetzt die Hunde her? Hatten die schon die ganze Zeit? Die haben sie sich, glaube ich, auch dort besorgt. Man mag sich kaum vorstellen, wie es jetzt danach ist, wo es davor schon so schlimm war. Ich nehme an, dass sie die Hunde an Bord gebracht haben, um die Katzen zu jagen, die sie an Bord gebracht haben, um die Ratten zu jagen. Aber hätten sie die Schlange behalten? Das ist auch so eine geile Simpsons-Folge. Mit Australien, ne? Mit dem Frosch war das, ne? Yeah. Ja. Nee, aber was du meinst, ist dieses Einschleppen, dass man gegen die einen Tiere dann das nächste holt und dann geht's immer weiter und weiter. Ach nein, das war eine Dollop-Folge, genau. Nee, und dann holt man Schlangen und gegen die Schlangen holt man den Gorilla, weil der frisst die auf und im Winter, der stirbt der. Das ist schon aus den Simpsons. Ja, aber es gibt eine Dollop-Folge, wo sie auf irgendeiner australischen Insel genau das gemacht haben. Genau. Der Mensch greift ins Ökosystem ein. Und versucht es da zu fixen. Ja, und es wird nur immer noch schlimmer mit alles. Vergifteten Adlern und sonst was, ja. Das ist absurd. Genau. Vergiftete Adler. Viele der Matrosen schlafen in den lauen Tropennächten nackt auf Deck. Das solltet ihr wissen, finde ich. Danke. Thanks for the pictures. Anfang Februar erkrankt Admiral Rozhestvenskyj schwer und zufällig zeitgleich auch der zweite in der Kommandoreihenfolge. Unpraktisch. Der Admiral hütet die Kabine. Sein Vertreter, der ist eher so ein bisschen gelähmt. Also der muss wahrscheinlich ich weiß nicht, ob sie einen Rollstuhl dabei haben, aber der ist eher so Kategorie Rollstuhl. In der Konsequenz fühlt sich jetzt aber keiner so recht verantwortlich, das Kommando über die fahrende Kasper-Truppe zu übernehmen. Ich mach's nicht, ich bin doch nicht blöd. Was sich jetzt nicht unbedingt positiv auf den ohnehin schon überhandnehmenden Verfehlungen der Matrosen auswirkt. Als die Kamtschatka einen Salut für einen verstorbenen Seemann abfeuert, mit scharfer Munition versteht sich. Erschießen sie jemand? Geschieht das Unglaubliche. Sie landet tatsächlich einen Volltreffer. Auf die Aurora. Und dann werden die Dinge erst richtig schlimm. Wahnsinn. Teils psychisch, teils religiös und Meuterei zeigen ihre hässlichen Gesichter. Also es ist, da unten geht es jetzt gerade so richtig rund. Und, die Leute tun mir so elendig leid, aber einfach die Situation, wie du sagst, ist so Mel Brooks-mäßig überzeichnet, überspitzt. Und tatsächlich wird es erst besser, als der Admiral langsam wieder auf die Beine kommt und anfängt, so die gröbsten Störenfriede nach Hause zu schicken. Aber es ist auch bemerkenswert, weil man sich so oft fragt, weshalb braucht man denn überhaupt Führung? Da. So, wie oft ich mir denke, wieso braucht man denn überhaupt Führung? So beim Fußball, auf der Arbeit, bei sonst wie. Das ist oftmals, denkst du dir, das kann doch nicht sein. Die müssen doch wissen, wo es lang geht. So, es gibt doch irgendwie 1000 Untergeneräle, die halt auch was auf dem, ich meine, du sagst, es sind ganz viele Seemänner dabei, die jetzt neu sind, aber es kannst du mir dann erzählen, dass da nicht unzählige, trotzdem fähige alte Seebären dabei sind. Klar. So, und dass halt jetzt dieser eine einzige Typ jetzt scheinbar wirklich der einzige ist, der da Zucht und Ordnung reinkriegt. Also das ist schon klasse. Das ist wirklich bemerkenswert, wie viel ein einzelner Mensch halt dann doch immer in der Geschichte der Menschheit den Unterschied macht. Ja, ja, das finde ich fast aber auch sehr, sehr gut zusammen. Nein, dem füge ich jetzt nicht hinzu. Endlich trifft dann auch ein Versorgungsschiff mit Munition ein. Die wird ja seit der Sache mit den Engländern dringend gebraucht. Als man aber die Kisten öffnet, stellen die Matrosen mit großer Überraschung fest, dass man ihnen keine Munition. Nee, möchtest du nochmal raten? Was braucht man in den Tropen unbedingt? Eiswürfel. Fälle. Fellstiefel und passende Wintermäntel geschickt hat. Ey, es wird immer besser. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei wie heißt der Film mit Tom Hanks, wo er strandet? Castaway. Castaway, wo er dann diese Kiste findet mit Schlittschuhen drin. Wo er auch sagt, so, was will ich damit? Trotzdem ordert der Admiral täglich Drills und Manöverübungen, vor allem aber Schießübungen mit der verbleibenden Munition, allein schon, um eine gewisse Ernsthaftigkeit und Ordnung wiederherzustellen. Ich wollte gerade sagen, wenn die nichts zu tun haben, glaube ich, genau. Die halt auch hoch. Das ist halt genau der Punkt, dass du mit solchen Dingern, wenn du einen hast, der in die Lage, durch die Kommandoreihenfolge überhaupt in der Lage ist, sowas anzuordnen, dass der allein schon deswegen in der Lage ist, hier ein bisschen wieder geordnete Bahnen. Ordnung reinbringt. Genau, geordnete Bahnen irgendwie herzustellen. Das ist echt krass. Die Bilanz der Erstschießübung ist ernüchternd. Keiner der Zerstörer trifft auch nur ansatzweise eines der stationären Ziele. Bei den Schlachtschiffen ist das Ergebnis nur geringfügig besser. Immerhin ein Treffer wird verzeichnet, wenn auch nicht auf dem Ziel, sondern auf dem Schiff, das das Ziel zieht. Aber jetzt habe ich mal eine unglaublich blöde Frage. Ist denn das wirklich so schwer zu treffen? Also haben die entsprechend schlechte Technik auch? Weil, also ja, ich glaub, die haben kein Zweifel, das ist das Problem. Kein Zweifel, dass du irgendwie das können musst. Aber so viel können, eine Mischung aus beim Zielen ist das wirklich krass, dass man, also ja, doch, das ist sauschwer. Ich meine, das kommt jetzt natürlich drauf an, mit welchen Geschossen und welche Distanzen, ja, mit dem Maschinengewehr auf kurze Distanz triffst du schon irgendwas, aber mit einem 150mm Geschoss, mit dem du auf Kilometer versuchst, ein anderes Schiff zu treffen, da musst du dich schon erstmal darauf einschießen. Also während ich jetzt gesagt habe, ob das wirklich so schwer ist, kam in mein, kennst du das, wenn du in einem Computerspiel eine schwierige Szene hast und es dann in deinem Gedächtnis hängen bleibt? Es gibt nämlich der Kollege und ich, und ich haben, Kollege Kraus und ich versuchen gerade durch Gears of War 5, was jetzt nur noch Gears of War heißt, uns zu koopen, wie jedes Gears of War vorher. Und da gibt's so eine Szene, die im Prinzip wirst du angegriffen, musst dich verbarrikadieren und da ist so eine Eisplatte vor dir und die Gegner kommen quasi über dieses Eis zu dir und du kannst sie einbrechen lassen. Und dann gibt's halt unter anderem auch einen Mörser und wir beide sind halt immer zu blöd gewesen, diesen Mörser für das Ding einzusetzen. Und in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, wie schwer kann es sein, ist mir aufgefallen, wie unglaublich dilettantisch ich das in dem Computerspiel schon gemacht habe. Das heißt, du hast ja die Frage beantwortet? Ich habe mir die Frage selbst beantwortet. Es ist schon schwer. Also du kannst es mit Erfahrung und so kannst du schon viel wettmachen, aber auch die Technik ist nicht die beste, die Leute sind nicht erfahren. Das ist schon... Ich glaube, eine Sache, die man auch bei sowas nicht unterschätzen darf, ist einerseits die Übungsmenge und aber vor allem auch jemand, der dich ordentlich mal anleitet und erklärt, wie das überhaupt vernünftig funktioniert. Das ist ja auch, wenn du, keine Ahnung, ich habe mir jetzt schon ein paar Instrumente selber beigebracht, um ein paar Töne rauszukriegen, nicht gut zu spielen, aber hätte ich den Anspruch selber, das ordentlich zu lernen, dass ich auch sage, langfristig will ich gut drin werden, dann würde ich einen Teufel tun und mir das selber beibringen, weil du lernst dir selber so viel Scheiß und lernst es nicht systematisch. Wenn du jemand hast, der dir das ordentlich von Anfang an zeigst, begehst du halt auch lauter Fehler, die dir später total im Weg stehen weniger. Und ich glaube, bei solchen Sachen ist es auch ganz, ganz enorm der Fall, dass du dann, wenn du dir erstmal irgendwie was so ein bisschen hindoktest und dann funktioniert es irgendwie, dass du da in eine total falsche Richtung rennst. Naja, also in einer idealen Welt würden die einfach diese lange Reise nutzen und quasi jeden Tag Schießübungen machen und wären dann, wenn sie in Japan irgendwann mal ankommen, so sie denn in Japan irgendwann mal ankommen, sehr gut ausgebildete Bordschützen. Ja, und in der idealen Welt wäre auch erstmal ein guter Bordschütze dabei, der dann allen anderen das zeigt. Auch das, naja, sie haben ja den Admiral, der für die Artillerieausbildung schon zuständig war, also der weiß schon, wie das funktioniert. Eine Person auf wie viele und der hat ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Ja, aber jetzt gerade liegen sie ja nur rum und warten. Aber sie haben schon allein auch gar nicht die Munition, um naja, das zu lernen das und zu üben. Ja. Also, ein Torpedoboot, wir sind noch immer in dieser Feuerübung. Ein Torpedoboot verschießt außerdem bei der Feuerübung alle 7 geladenen Torpedos auf einmal. Einige bleiben direkt im Rohr stecken, andere propellieren im Schneckentempo in Richtung Ziel, das sie aber verfehlen. Und einer dreht einen riesigen Kreis und sorgt dafür, dass die Flotte in Panik auseinanderstäubt. Oh. In dem Durcheinander gibt die Kamtschatka das Signal, dass sie sinkt. Bei einer anderen Übung, sie sinkt ist natürlich sie wirklich nicht. Gesunken? Nein. Okay. Bei einer anderen Übung ordert der Admiral die gesamte Flotte auf hohe See, um ein großes Gefecht zu simulieren. Die beiden Schiffe, die den Feind spielen sollen, verirren sich auf dem Weg dorthin. Wo sind die denn hin? Nie mehr gesehen. Ja. Kannst du jetzt in Madagaskar ist ein Museum. Ah ja. So. Ich wünsche mir so sehr, dass die einfach dann irgendwann in Japan ankommen und es ist schon längst Frieden. Du, der Herr Kraus, der hält sich in grinsendem Schweigen. Naja. Na, es wird ein bitterböses Ende für alle Beteiligten. Nach langen Wochen des Wartens tauchen endlich die ersten Schiffe des Third Pacific Squadron auf. Ihr wisst schon, die per Zahlenerlass, auf diese per Zahlenerlass hatten warten sollen. Sind die durch den Kanal oder außenrum? Ja, oder? Ja, die ziehen den kürzeren Weg, sonst das war immer noch sehr schnell. Ja. Und am 4. März geht es also jetzt los in Richtung Indischer Ozean. Bringen die wenigstens ein bisschen Munition noch mit oder auch nicht so richtig? Auch nicht so richtig. Und das sind jetzt auch nur so die paar Ersten. Aber mit diesen paar Ersten brechen sie jetzt dann trotzdem auf und fahren weiter. Ja, der Rest ist ja egal, wann die kommen. Der Rest kommt dann schon. Wie zur Radtour einfach. Auf dem Weg zur Desolate. In Richtung Indischen Ozean trifft die Armada dann auf ein Versorgungsschiff, das Post aus der Heimat bringen soll. Stellt sich aber raus, die ist Post... ist ein Torpedoboot, der Japaner. Nee, aber die Post ist die Matrosen von Madagaskar nach Russland schicken wollten. Das Schiff hat sich so gotterbärmlich verfahren, dass es hier im Indischen Ozean zufällig wieder auf die Flotte gestoßen ist. Ach so, ich hab gedacht, die hätten es verkehrt und frankiert auszusehen. Und weil die so pflichtbewusst waren, den fahren wir hinterher. Die Moral ist immer noch mies, die Ordnung bessert sich aber allmählich. Wer Befehle missachtet oder anderweitig negativ auffällt, wird von Rozhestvensky mitsamt Schiff ans Heck des Flaggschiffs zitiert, wo derjenige dann vom Admiral mithilfe eines Megafons rund gemacht wird. Vor versammelter Mannschaft, versteht sich. Langsam bekommt der Admiral seine Flotte also in den Griff. Als er an Singapur vorbeifährt, können die Engländer dort nicht anders als neidvoll anerkennen, in welch beeindruckend präziser Formation die Russen hier vorbeischippern. Das ist allerdings die absolute Ausnahme. Die meiste Zeit muss die ganze Flotte auf einzelne Schiffe warten, die mal wieder mit Motorproblemen liegen blieben. Der traurige Rekord ist eines der älteren Schlachtschiffe, das ganze 12-mal mit einem Motorschaden liegt bleibt. Und ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass die einfach sowieso große Pappaufsteller Richtung Land vor ihre Schiffe geklebt haben, um einfach so mega prächtig auszusehen. Und alle an Land so, boah, voll krass, Schnitt auf die andere Seite, total desolate Boote, verlieren Öl. So langsam nähern wir uns dem Zielgebiet. Der Admiral, wie lange sind wir gerade unterwegs? Wir sind jetzt im März. Wann sind wir losgefahren? Ich glaube, Oktober. Ist jetzt ungefähr ein Jahr. Okay, schön. Oktober? Echt? Okay. Waren wir da auch schon unterwegs? Glaube ich, sind wir nicht im April? Ja, ey, das ist schlecht, Mann. Ich glaube, es ist knapp ein Jahr jetzt dann. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es wäre mal interessant, wie lange ein modernes, also ein ähnliches Geschwader modernen Ausmaßes heutzutage brauchen würde. Ja, wäre mal interessant. Langsam. Nähern wir uns dem Zielgebiet. Betonung auf langsam. Nähern wir uns dem Zielgebiet. Der Admiral will nach Vladivostok durchfahren. Es hängt jetzt aber von der gewählten Route ab, ob es dabei zu einem großen Seegefecht mit Japan kommt oder nicht. Also es gibt jetzt so ein paar Möglichkeiten, ja, ein paar Wege, die man nehmen kann. Und es könnte jetzt durchaus passieren, dass zwei Flotten komplett aneinander vorbeifahren. Aber da müssen wir gut aufpassen, weil alle Wege führen nach Rom. Es ist jetzt auch so, dass die russische Flotte immer wieder anlanden und Kohle nachladen muss. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist jetzt natürlich auch die neutralen Länder, die hier Kolonien haben, hauptsächlich Frankreich und England, die sind insgesamt nicht so ganz gastfreundlich und da passiert jetzt auch wieder genau das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Sie landen immer mal wieder an in einer Bucht und bleiben da liegen, bis dann tatsächlich der offizielle Befehl aus dem Heimatland kommt, die zu verscheuchen und dann fahren sie halt ein paar Meter weiter in die nächste Bucht und liegen dort wieder und warten. Warten hauptsächlich auch noch auf den Rest von ihrem Unterstützungskommando. So vergehen März und April und das ist alles ziemlich zermürbend. Eigentlich würde Rojestvensky lieber heute als morgen nach Vladivostok durchbrechen, aber er ist dem Willen des Zaren ausgesetzt. Und der will, dass A, der Admiral auf den Rest des Third Squadron wartet und dass B, Japan einen Denkzettel verpasst bekommt, weil er vielleicht ja doch noch so ein bisschen Rachegelüste gegen Japan hegt. Zwischenzeitlich denkt Rojestvensky sogar darüber nach, umzukehren. Aber er hat in Russland. Jetzt vor allem! Er hat in Russland. Nach Madagaskar. Das muss man auch wissen. Er hat in Russland einen so guten Ruf, dass dort alle überzeugt sind, dass er das schafft. Jetzt sind wir ja wirklich gerade ein. Oh, wir wollen nach Süditalien, sind in Deutschland losgefahren mit unserem Familienkutsche, sind schon jenseits von Rom. Ach, jetzt könnte man eigentlich umdrehen. Ja, oder wir kommen halt irgendwie in, keine Ahnung, Kroatien raus. Lieber ein Schrecken mit Ende als ein. Ein Ende mit Shrek. Ja, ich kann sowas echt immer nicht aussprechen. Die Nerven an Bord der russischen Schiffe liegen langsam blank. Nicht selten verlassen Offiziere ihre Meetings mit dem Admiral mit Tränen auf den Wangen. Viele sind krank. Bis hier hat, da habe ich jetzt nicht ganz vollständige Daten, glaube ich, aber bis hier hat die Flotte schon 5 Offiziere und 25 Matrosen verloren. 10 Offiziere und 42 weitere Matrosen wurden zurück nach Russland geschickt. 3 davon, weil sie verrückt geworden sind, 28 mit Tuberkulose. Aber ehrlich gesagt, da ist er wieder unser alter Freund, die Tuberkulose. Das Krankenhausschiff konnte tatsächlich in vielen Fällen Schlimmeres verhindern. Auch der eine oder andere Blinddarm ging dort über Bord. Mhm. Also ich vermute mal, dass sie ihn über Bord geworfen haben. Die ganze Zeit über rechnen die Russen nun außerdem mit Feindkontakt. Ich meine, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht noch öfter betonen. interessant auch, dass Blinddarm schon damals operiert wurde. Ich seit das haben wir Blinddarm auch operiert. Gedacht, ja. Und das auf hoher See, das fand ich auch bemerkenswert. Die Offiziere stopfen sich jetzt jeden Tag schon immer vorsorglich Baumwolle in die Taschen, damit, wenn das Gefecht losgeht, sie was haben, um ihre Ohren zuzustopfen. Außerdem beginnen die Matrosen Holzplanken und andere brennbare Dinge vom Deck zu schrauben und zu entsorgen. Kurz vor Indochina im Mai 1905 schließt das Third Pacific Squadron schließlich doch noch zur Flotte auf. Alles in allem haben wir jetzt so ungefähr 50 Schiffe und damit eine der größten Flotten, die es auf den Weltmeeren bis dato je gegeben hat. Aber halt nicht geil. Denn, genau, das ist der Punkt, in der bisherigen Geschichte waren nicht unbedingt die größere Flotte der Gewinner einer Seeschlacht, sondern die mit den schnelleren Schiffen. Und ein paar von seinen kleineren Schiffen schickt der Admiral jetzt in verschiedene Richtungen aus, um die Japaner so ein bisschen zu irritieren und vielleicht auf eine falsche Fährte zu locken. Und der Rest hält jetzt voll auf die engste Stelle zwischen Japan und Korea zu. Der Zustand der russischen Flotte ist katastrophal. Nach 18.010 oder fast 18.000 Seemeilen ohne mal eine Werft gesehen zu haben, sind die Schiffsrümpfe voll mit irgendwelchen Meeresgeschmodder. Die Motoren sind in schlechtem Zustand. Und die Matrosen, ja, die könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und diese, ich nenne sie mal die geriatrischen Schiffe, die pfeifen komplett aus dem letzten Loch. Okay. die Japaner, die ja wissen, was auf sie zukommt, die sind top vorbereitet, gut erholt. Die hatten viele Monate Zeit, ihre Schiffe auf Vordermann zu bringen. Die waren alle nochmal in der Werft. Die haben eine 1A-Flotte. Die können, anders als der Feind, 15 Knoten Geschwindigkeit auch mal über längere Zeit halten. Und die warten. Das ist eigentlich so genau der Gegner, wie man ihn sich wünscht. Nicht. Also aus dessen Sicht. Nicht. Also das, ja, das ist jetzt so ein bisschen das, was den Leuten droht und was die natürlich auch, wovor die auch ein bisschen Angst haben, glaube ich. Und das ist jetzt der Moment, wo wir diese Folge abbrechen und die nächste Folge gibt es zum ersten Mal in der Geschichte von Aachen hinter der Paywall. Mein Scherz. Ich wollte auch eine Minute stehen. Das ist so geil. Eine Minute stehen lassen. Der größte Cliffhanger aller Zeiten. So. Und ist jetzt der Moment, wo wir sagen, dass wir Geld verlangen. Nein, wir verlangen kein Geld, ich scherze. Am 10. Mai 1905 trifft Rozhestvenskyj eine endgültige Entscheidung, was die Kommandonachfolge betrifft. Er hat nämlich einige Leute in seinen Reihen, die ihm zwar im Rang gleichkommen, die aber in seinen Augen komplett unfähig sind. Aber das Krokodil aus Madagaskar hat sich bisher besser gezeigt als die meisten. Besser als die Schlange. Er bestimmt also, dass im Ernstfall nicht die Rangfolge seiner Nachfolge bestimmt, sondern die Folge der Kriegsschiffe. Wird die Suvorov versenkt, also sein Flaggschiff, übernimmt die Alexander der Dritte, das Flottenkommando, dann die Borodino, dann die Orel und da halt die jeweiligen Kapitäne oder die Befehlshaber. Stell ich mir aber als ein bisschen eine doofe Idee vor, denn stell dir vor, eines der Schiffe, die dann in Frage kommen, hat so einen Treffer abgekriegt, dass der Kapitän und irgendwie die Führungswege alle tot sind. Ja, aber du hast ja mitbekommen, wie schlecht die Kommunikation bei denen ist. Es wird gerade wurscht sein, was die ausmachen. Und das ist aber schon auch ein guter Punkt, denn dass sowas echt eine Rolle spielt, wird am Tag drauf klar, als nämlich der zweite in der Kommandoreihenfolge, der Admiral Felkasam, nein, das muss ein russischer Name sein, Felkasam, keine Ahnung, mein russischer Akzent, der ist nicht vorhanden. Also der stirbt nämlich und das wäre jetzt ein kompletter Moralkiller. Und deswegen beschließt Rozhestvenskyj, das vor seiner Flotte geheim zu halten. Und aber der stirbt einfach so. Macht so ein Weekend at Bernie's. Ja. Die, also, Move und bewegt den immer so mit den Armen und jemand macht einen Bauchredner. Und ich nehme an, die an Bord des Schiffs ahnen es vielleicht sogar. Aber also der scheinbar hat da jeder Admiral auf dem Schiff, wo er ist, eine eigene Flagge. Und die Flagge dieses Admirals bleibt gehisst. Was jetzt also quasi das Zeichen ist für Admiral ist an Bord, so sozusagen. Und in Wirklichkeit war dann der ins Bauch vom Krokodil? In den Bauch vom Schiff, in die Kapelle, in einen Sarg. Ja. Niemand in der Flotte erfährt davon. Das wird später noch wichtig, das frage ich später ab. Am nebligen Morgen des 12. Mai empfangen die Funkgeräte der Russen japanisches Stimmengewirr. Der japanische Admiral Togo und seine Jungs sind vermutlich also sehr, sehr nahe. Die Russen beschließen, die Frequenz nicht zu blocken, was man jetzt durchaus ja so machen könnte, vielleicht irgendwie halt, keine Ahnung, Störsignale senden, irgendwas, damit sie nicht unnötig auf sich aufmerksam machen. Aber am 13. Mai wird erst das Stimmengewirr deutlich klarer, also die kommen vermutlich näher, und dann verstummt es abrupt. Weil die Japaner wahrscheinlich es gemerkt haben. Noch immer ist großer Nebel, also sie sehen es nicht, aber sie nehmen an, dass die Japaner jetzt wissen, dass sie ganz in der Nähe sind. Die Stimmung unter den Matrosen ist jetzt beschwingt und ausgelassen. Moment, die ganze Zeit haben alle Schiss vor den Torpedobooten und den Japanern, drehen völlig hohl, kriegen Paranoia. Jetzt sind sie wirklich da. Hurra! Ja, aber das ist, glaube ich, wie wenn du eine Krankheit so Angst hast, dass du die hast und dann hast du endlich Gewissheit, dass du gegen was kämpfen kannst. Genau. So, das ist genau der gleiche Effekt. Denn endlich passiert jetzt mal was. Ja? Insgeheim sind sie eh auf Rache für diesen Hafen noch irgendwie aus, dass da die andere Flotte versenkt wurde. Hatte ich schon längst vergessen. In manch einem Offizierscasino, ich weiß gar nicht, ob das am Schiff so heißt, aber in manch einem Offiziersgedings wird an diesem Tag Champagner ausgeschenkt. Ich meine, was will man auch damit, ne, wenn man jetzt versenkt wird? So, guter Punkt. In der Nacht zum 14. Mai entdeckt eines der japanischen Schiffe ein Licht in der Dunkelheit. Das unbewaffnete Krankenhausschiff Orel hat die Lichter nämlich entsprechend dem geltenden Seerecht auch nachts an, um im Dunkeln nicht angegriffen zu werden. Krankenhausschiffe sind tabu? Ja. Die sind wirklich so ein bisschen wie Rotkreuz, dran, nicht drauf fahren. Die haben auch ein rotes Kreuz dran und die fahren auch, die dürfen auch nicht in der Formation fahren, sondern die müssen irgendwie so eigene Abstand halten und eigene Formationen selber fahren. Eigentlich ziemlich cool. Und da fährt jetzt so ein japanischer Kreuzer näher ran, um sich das irgendwie genau anzuschauen. Und die an Bord der Orel denken, okay, da kommt irgendwie ein russisches Schiff, das Navigationsprobleme hat und gibt dem noch ein paar hilfreiche Signale. Macht man das bis heute, bis mit diesen Krankenhausschiffen? Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich. Nee, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass moderne Schiffe, gut ausgebildete Krankenstationen, dass man das vielleicht nicht mehr so, aber gut, aber gibt es neutrale Schiffe, gibt es vielleicht trotzdem. Bitte Sven, könnte sowas wissen. Der kann uns mal einen Kommentar schreiben. Ja, also der Gag ist, dass dieses Krankenhausschiff jetzt so ein bisschen verrät, dass hier die russische Flotte im Dunkeln liegt, ja, durch Signale, weil es einfach denkt, okay, was hier kommt, ist nicht der Feind, sondern der Freund. Und jetzt bahnt sich, das wissen alle, jetzt bahnt sich der große Showdown an. Bei Tagesanbruch liegen sich Togos und Rozhestvenskis Kriegsschiffe in einem Abstand von 6 Meilen gegenüber. Die russischen Matrosen ziehen sich eilig frische Unterwäsche an, ein üblicher russischer Brauch, wenn man damit rechnet, den Tag nicht zu überleben. Um 8 Uhr hissen die Russen die Flaggen zur Feier des Jubiläums des Amtsantritts ihres Zaren, als hätten sie gerade nichts Besseres zu tun. Gutes Timing, würde ich mal sagen. Der erste Schuss fällt um kurz nach 10, als sich ein einzelner japanischer Dampfer der Zemschuk nähert. Er wird sofort wieder vertrieben. Kurz darauf eröffnet das russische Kriegsschiff Orel, also das zufällig genauso heißt wie das Krankenhausschiff, eröffnet das Feuer, schickt aber sogleich ein Entschuldigungssignal hinterher, dass es sich nur um eine versehentliche Entladung gehandelt habe. Hä, aber die sind doch im Krieg. Naja, die liegen sich jetzt in einiger Entfernung gegenüber. Es geht noch nicht los und das ist so quasi, einer feuert schon. Jetzt High Noon, obwohl es noch nicht geklingelt hat. Ja, und irritiert fangen auch die anderen zu schießen an und es bringt aber nichts, weil die noch zu weit auseinander sind. Die entschuldigt es bei deinen eigenen Leuten. Ja, natürlich, das ist ja egal. Ja. Ja, achso, ich habe jetzt nämlich gedacht, du entschuldigst dich bei den gegenüberliegenden. Entschuldigung, ich wollte ja, eben. Nicht schießen. Also, das haben wir jetzt das aber gesagt, so. Ach so, nein. Nein. An die eigenen. Signale sind meistens so innerhalb der eigenen. Entschuldigung. Aber ja, es ist wie vorhin halt, ne? Einer schießt und die anderen stimmen mit ein und bringt aber nichts, weil die Japaner sind noch viel zu weit weg. Rozhestvenskij gibt Befehl, das Feuer einzustellen und lässt höchstwahrscheinlich mal wieder ein paar Ferngläser über Bord segeln. Ja, da war Schlange in der Kanone. Nach einer Weile des gegenseitigen Belauerns setzt Rozhestvenskij um 12.15 Uhr Kurs auf Vladivostok, in der Hoffnung, vielleicht doch einem Kampf unter diesen Bedingungen entgehen zu können. Vladivostok? Naja, also die, was sie sehen, sind jetzt einige wenige japanische Schiffe im Nebel, einige große Schiffe im Nebel und sie wissen jetzt eigentlich noch nicht sicher, dass es die komplette japanische Flotte ist. Und sie belauern sich, es passiert erstmal nichts und sie überlegen jetzt, ob sie nicht einfach, wenn sie jetzt Kurs auf den russischen Hafen setzen, ob sie nicht einfach durchfahren können, ohne dass was passiert. Und meine Werft mal wieder ansteuern. Zum Beispiel. Und aber als sie jetzt diesen Kurs einschlagen, tauchen im Nebel immer mehr japanische Boote auf und dann auch tatsächlich zum ersten Mal wahrhaftige Torpedoboote. Genau, diesmal endlich. In echt TM. Und damit ist klar, dass der Plan eigentlich nicht funktioniert und dass es jetzt um alles geht. Rozhestvenskij ordert 4 seiner Kriegsschiffe in eine Line-A-Breeds-Formation, auf Deutsch sowas wie nebeneinander. Wow. Ein kompliziertes Manöver, das anders als die bisherige Line-Ahead-Formation freies Feuern von den beteiligten Schiffen nach vorne erlaubt. Also die reihen sich jetzt halt so ein bisschen auf, dass sie feuern können. 3 der 4 russischen Kriegsschiffe absolvieren das Manöver perfekt. Die Alexander aber dreht genau falsch herum, was zu totalem Chaos und dem Auseinanderfallen der an sich total mächtigen Formation führt. Rozhestvenskij muss mittendrin das Manöver abbrechen. Die Japaner sind jetzt in unmittelbarer Nähe, sodass dem Admiral keine Zeit mehr bleibt, seine Schiffe wieder in Formation zu bringen. Und saublöd, sie blockieren sich aktuell gegenseitig. Die Japaner hingegen ändern ihre Formation in Crossing the T, was auch immer das genau heißt. Ich weiß nur, sie machen es mit absoluter Präzision, denn die wissen halt, wie man das macht. Und sie sind, während sie aber diese Formation ändern, sind sie für einen kurzen Moment angreifbar. Und das nutzt Rozhestvenskij jetzt aus. Um 13:49 erteilt er den Befehl, das japanische Flaggschiff, die Mikasa, anzugreifen. Mikasa, Tsukasa? Mikasa, Tsukasa. Ich glaube, man muss sich auch immer vergegenwärtigen, weil ich jetzt auch so aus dem Bauch heraus gesagt hätte, wie schnell kann das, das muss doch so schnell gehen. Aber das sind halt einfach riesige Schiffe, die absurd lang brauchen, um zu drehen. Ja, da sind wir wieder bei der Trägheit von vorhin. Mhm. Und wenn du halt mal irgendwie, keine Ahnung, die haben 50 Schiffe da, so, das musst du halt auch erstmal durchblicken und so sortieren, dass du da irgendwie sinnvoll was tun kannst. Es gibt ja auch so ein GIF zum Beispiel von einem Militärkolonne, ich weiß nicht, ob russisch oder chinesisch, die zeigen, wie einfach 2 Leute aus so einem Fahrzeug aussteigen und das ist halt wie so eine Art Militärparade oder eine Übung. Es sind ganz, ganz viele hintereinander und da war die Ansage, die müssen jetzt umdrehen. Dann steigen einfach 2 Leute aus, packen wie so eine Art Wagenheber unter das Fahrzeug, drehen einfach das Fahrzeug, wo es an der Stelle ist, um, also wie so ein kleiner LKW, um 180 Grad, ziehen dieses Ding wieder raus, hüpfen zu zweit wieder in den Wagen und fahren los. Was ist das für ein Fahrzeug, das du zu zweit so rumdrehen kannst? Das ist super schwer, aber das ist halt wie, also stell dir halt einfach vor, du hättest einen Wagenheber, der perfekt in der Mitte von deinem Fahrzeug ist. Ach so, mit dann auf einem Rad oder irgendwas am Boden. Oder auf irgendwas am Boden und dann okay. Genau, also ja, du packst ja, halt wie einen Wagenheber runter und boxt es hoch damit. Ja. Und dann, das ist halt, du denkst halt erst, hä, wozu soll das in der Praxis gut sein? Aber wenn du halt siehst, wie viele Fahrzeuge da hintereinander stehen und die fahren auch über so eine Brücke teilweise, dann denkst du, ja klar, wenn die jetzt alle hier irgendwie wenden in vier Zügen oder sowas, das gäbe das mega Chaos. Deswegen benutzen die das. Und das jetzt übertragen auf so ein Schiff, da wird deutlich, wie wichtig es ist, wenn du so super viele Leute hast, deine saubere Formation zu bauen. Und dass selbst einer, der dann Mist baut, das ganze Ding zum Kippen bringen kann. Genau. Also wir haben jetzt noch nicht wirklich losgelegt und du darfst dir schon mal getrost dieses Mega-Chaos vorstellen an der Stelle. Ja. Ja. Drei der russischen Schiffe eröffnen jetzt das Feuer. Der Rest versucht dahinter irgendwie so in irgendeine Formation zu gelangen, dass sie überhaupt mal schießen können. Innerhalb von 5 Minuten landen die Russen sage und schreibe 19 Treffer am japanischen Flaggschiff. Mhm, das ist super. Das ist gelinde ausgedrückt mickrig. Es ist besser als in der Vergangenheit. Mickrig? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre gut. Es ist besser als in der Vergangenheit, aber es ist immer noch. Also für 5 Minuten lang Feuer ist das einfach sehr wenig, zumal es kaum Schaden macht. Ich wollte gerade sagen, kann man tatsächlich so die Anzahl der Treffer auf ein und dann sinkt's runtermappen? Oder ist es wirklich ein, mit einem guten Treffer hast du echt Pech gehabt, aber in der Regel brauchst du einfach viele? Ja, mit einem Treffer, das ist eher selten. Es kann schon sein, du kannst schon auch mit einem Treffer die Navigation irgendwie ausschalten und dann ist das vielleicht auch manövrierunfähig. Ja, das ist schon. Aber du brauchst. Wahrscheinlich. Genau. Und es gibt auch ja unterschiedliche Arten von Geschossen und so, ne? Also ja, ja. Du kannst welche. Komm jetzt gleich noch drauf. Die Japaner haben neumodische Geschosse. Da haben sie es irgendwie geschafft, mehr Sprengleistung und Säure reinzupacken. Also das heißt, die haben einmal mehr Durchschlagskraft und brennen dann auch noch. So, und dagegen ist das, was die Russen verschießen, sind Feuerwerkskracher teilweise. Okay. Jetzt war jetzt schon ein kleiner Spoiler, aber also die 19 Treffer an so einem großen Kriegsschiff machen jetzt in dem Fall sehr, sehr wenig. Da passiert erstmal so gut wie nichts. Jetzt feuern auch die Japaner aus allen Rohren. Sie nehmen ebenfalls das Flaggschiff unter Feuer, aber auch gleich noch das zweite in der Kommandofolge. Nichts ahnend, dass dort der Admiral bereits seit 4 Stunden tot in der Schiffskapelle liegt. Die Japaner haben, die haben neuartige Geschosse, die jetzt, also das kannte man in Seeschlachten bisher nicht, so eine Art von Geschoss. Und damit richten die im 0,nix ein wahnsinniges Inferno in den einmal unorganisierten russischen Reihen an und zum anderen ja noch teilweise mit Kohle überzogenen, teilweise alten Schiffen mit noch Holzkonstruktionen irgendwie auf Deck und so. Also da, wenn du mit Feuer irgendwie rangehst, ist relativ schnell relativ viel kaputt. Wenn sich die älteren Schiffe weiter hinten so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel mit einigen japanischen kleineren Schiffen liefern und sich eigentlich ganz tapfer halten, haben sich vorne die Japaner voll auf das Flaggschiff eingeschossen. Feuer, Splitter, Explosionen überall. Das erste Feuer an Deck bricht nach ungefähr 20 Minuten nach dem ersten Schuss in dieser Seeschlacht aus. Dann ein Treffer unterhalb der Wasserlinie. Dann ein Treffer, der den Admiral leicht verletzt. Dann ein Treffer, der den Kapitän tötet. Fast das ganze Deck steht jetzt in Flammen. Aber jetzt sind wir ja eigentlich dann fast froh drum, dass die Luftfeuchtigkeit tatsächlich auch so hoch war, was vielleicht furchtbar für die Lungen waren, aber dafür gesorgt hat, dass der Kohlestaub zumindest verklebt und nicht alles sofort brennt. Ja, aber das macht, glaube ich, an der Stelle keinen Unterschied. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass das irgendwie einfach eine ziemlich gefickte Situation ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt einfach alles zu spät. Also ganz klar. Um Rozhestvenskyj herum stapeln sich die Leichen, aber die noch funktionierenden Waffen feuern aus allen möglichen Rohren noch zurück. Also mit anderen Worten, das mit den frischen Unterhosen hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Die Suvorov ist nicht mehr steuerbar und fällt aus der Formation. Die Alexander III. Und weitere Schiffe folgen dem Flaggschiff. Zumindest so lange, bis sie bemerken, was eigentlich los ist und wieder zurück in eine halbwegs sinnvolle Feuerposition fahren. Aber ist da jetzt auch gerade so ein Hurra, Hurra, auf in die Schlacht immer noch? Oder? Naja, ich glaube, jetzt ist halt schon die Scheiße am Dampfen. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Okay. Nach nur 30 Minuten Gefecht ist das russische Flaggschiff nahezu zerstört. Die Masten sind weg, das Schiff legt sich gefährlich auf die Seite, überall Feuer, Flammen und Rauch behindern die Sicht. Die Japaner wundern sich, dass die Suvorov noch immer zurückschießt. Also das ist eigentlich nur noch ein Haufen brennendes Metall, ja, das ist echt. Also Stan würde es noch verkaufen. Stan wird es noch verkaufen, aber da ist eigentlich nichts mehr zu retten. Das Feuer der Japaner konzentriert sich jetzt auf das nächste Schiff in der Formation, die Alexander III., die auch schnell brennend die Position an der Spitze der russischen Kampfformation wieder verlässt. Vor allem, warum sind sie zurückgegangen? Ja, das Schiff hat halt gebrannt. Es waren fast alle tot. Das nächste bitte. Also sie nehmen jetzt tatsächlich so eins nach dem anderen halt unter Beschuss. So ähnlich wie sie die Kommandofolge geregelt haben, so ähnlich rücken jetzt die Schlachtschiffe nach vorne und werden von den Japanern unter Beschuss. Aber ich habe halt gerade einfach das Gefühl, als würden wir, wieder Referenz zu vorher, so eine Runde Civilization spielen, aber die eine Nation hat einfach so... Ist schon in der nächsten Zivilisationsstufe. Ja, hat so 5 Jahrzehnte Vorsprung und Technologie und putzt einfach weg. Was. Boah, das hat mich mal übelst angekotzt, weil ich im Prinzip war ich mega weit vorne und hat dann aber, ich hätte Panzer bauen müssen, aber hat keinen Zugang zu Öl. Oh. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passiert. Ja. Weil ich hatte dann keine Chance, weil dieser scheiß Gandhi mir den Krieg erklärt hat. Und ich hätte sogar Panzer produzieren können, ich hatte einfach kein Öl. Na, es gab ja immer diesen fiesen Mechanismus, ne, dass eine Zivilisation, wenn du sie in der ersten Runde quasi aus der Weltgeschichte eliminiert hast, dann kam die zurück. Also es gab ja immer. Echt, okay. Es haben sich ja immer zwei Nationen eine Farbe geteilt. Und immer die zweite Nation mit dieser Farbe kam dann zurück. Und die waren dann immer, die hatten eine mega super steile Entwicklungskurve. Also die haben dich immer überholt. Okay. Das heißt, zumindest auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad war das so. Was spielt er auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, immer, wie er das halt droppt? Du hast irgendwo die Zulus zerlegt und dann kamen die, ich glaube, Amerikaner halt, aber auch nicht da, wo du die vermuten würdest, sondern irgendwo. Und die haben dich innerhalb von wenigen Jahren komplett überflügelt. Mhm. So. Und da hattest eigentlich nur eine Chance, wenn du ihnen ganz schnell eine Atompumpe geklaut hast und ganz rigoros vorgegangen bist. Oder wenn du die erste Nation gar nicht erst eliminierst. Okay. Aber habe ich euch schon mal den Gandhi-Bug erzählt in Civilization 1? Es gab irgendwas, ja, dass der... Der ist fantastisch. Also für alle, die es jetzt noch nicht kennen, im Computerspiel Civilization, guckt es nach, wenn ihr es nicht kennt, gibt es die Figur Gandhi. Und jede Nation hatte von Haus aus... Nicht so wie in echt. So ein gibt's nur in Civilization. Ja, so ein Aggressionslevel. Und der war halt bei Gandhi super niedrig. Und jetzt war die Idee so im Spiel, auch wenn du dich mit einer Nation gut stellst, dann sinkt dieser Aggressionslevel. Und wenn du dich halt aufführst wie die Hölle, irgendwie Militär aufziehst oder irgendwie kriegerisch ähnliche Dinge tust, dann steigt halt der Aggressionslevel, bis sie dir irgendwann den Krieg erklären. Und bei Gandhi war der halt schon super niedrig. Und wenn du dich dann mit dem gut gestellt hast, ist er weiter gesunken. Und dann gab es halt einen Überlauf, sodass die Zahl zu klein war, um gespeichert zu werden, vereinfacht gesagt. Und dann ging der auf einen super hohen Level hoch. Und deswegen ist bis heute so ein Running Gag, dass dir einfach plötzlich mal hat man Gandhi einen Krieg erklärt und die Atombombe um die Ohren schmeißt. Und diesen Gag haben sie wohl irgendwie übernommen als Spielelement, dass halt Gandhi total aggressiv werden kann im Spiel. Ich kenne das nur aus MadTV, dass du so viele Schulden machst, dass irgendwann der Speicher nicht mehr reicht, um das Vorzeichen zu speichern. Genau. Aber das Ding ist so, also die Russen kriegen ja jetzt, was man wirklich nicht absehen konnte, aber gewaltig aufs Maul. Die Hucke voll. Ist jetzt nicht irgendwie hier mal Escape the Fight angesagt? Also, oder ist das keine Option? Das ist keine Option. Okay. Weil, also das, selbst der unrealistischste Actionfilm, mit dem unsere Helden haben eigentlich keine Chance, aber dann kommt im Hintergrund noch irgendjemand, ist ja jetzt in der Realität selten. Und ich habe das Gefühl, du möchtest jetzt dem Ende vorgreifen. Okay. Ich habe das Gefühl, das Ende ist nah. Und dann kommt Bruce Willitzkalov. Und deswegen ist es eine Weihnachtsgeschichte. Stimmt, langsam ist es kein Weihnachtsfilm. Und er krabbelt dann durch die Lüftungsschächte von den Boden. So, die Japaner pflücken jetzt ein Kriegsschiff nach dem anderen aus der Flotte. Einige sinken bereits. Als Rozhestvenskyj die Osliabja, das mit dem eh schon toten Admiral, sinken sieht, verlässt er seine Position und wandert ziellos durch das Inferno aus Feuer und schmelzendem Metall, das mal sein Flaggschiff gewesen ist. Hat sich erledigt mit dem General? Nee, der lebt noch. Nein, der Tote. Ach, der andere. Sarg. Das hat sich erledigt, ja. Gegen 4 Uhr zieht erneut Nebel auf und das Artilleriefeuer erstirbt langsam. Die Kreuzer und Torpedoboote der Japaner massakrieren aber munter weiter die russische Flotte. Rozhestvenskyj ist zu diesem Zeitpunkt schwer verletzt. Ein Splitter hat seinen linken Knöchel getroffen und den Nerv so verletzt, dass sein Fuß gelähmt ist. Er blutet aus mehreren Wunden. Ein Matrose findet ihn in einem der Geschütztürme seines brennenden Schlachtschiffs. Er hilft dort noch laden und feuern, aber auch dieses Geschütz segnet kurz darauf das Zeitliche. Ich meine, ihr müsst euch so vorstellen, alles steht in Flammen, sie sehen überhaupt nichts mehr vor lauter Rauch und irgendwas, aber sie schießen halt einfach noch blind grob in Richtung Japan. Haben die bisher irgendwie irgendeinen Erfolg beim Gegner angerichtet. Also ja, die englischen Boote, die Schifferboote haben sie, Fischerboote haben sie abgeknallt. Sie haben, genau, bei Doggerbank haben sie ein paar Japaner versenkt, glaube ich. Rozhestvenskyj verliert das Bewusstsein. Seine Offiziere laufen auf Deck und geben einem nahen russischen Torpedoboot Signal, dass der Admiral von Bord gebracht werden muss. In einer hanebüchenden Harakiri-Aktion, denn die ganzen Rettungsboote sind alle schon verbrannt. Aber sie fahren jetzt tatsächlich mit einem Torpedoboot so nah an dieses sinkende Schlachtschiff dran, dass sie irgendwie den Admiral trotz gelähmtem Fuß da über Bord kriegen. Aber die selber haben auch Torpedoboote, das war mir gar nicht bewusst. Doch. Nö, schon ein paar Mal gefallen. Ja. Echt? Ich dachte, das wären nur die japanischen. Okay, alles klar. Das Kommando wird jetzt per Signal. Das wird wahrscheinlich erklären, warum sie dauernd Angst vor Torpedobooten haben, weil sie selber vergessen haben, dass sie eigene haben. Sehen immer die eigenen und denken, das wären die japanischen. Ja, und eine von denen war irgendwann mal vor Urzeiten in Japan und hat so als Turi mitbringen, so eine Flagge mitgenommen und isst die so ein bisschen. So ein Nippon. Ja, und dann denken alle so, oh scheiße, ein Torpedoboot von den Japanern. Ich glaube, dass tatsächlich, jetzt kommt es mir so, dass mit so einem Torpedo kannst du, glaube ich, schon mit einem Treffer an einer guten Stelle so ein Schiff zum Sinken bringen. Yes, muss. Ja, bestimmt. Und das ist, glaube ich, auch, daher kommt auch diese übertriebene Angst vor Torpedobooten. Ja, klar. Ja, klar. Weil du die nicht ich glaube so nicht, dass sie so übertrieben ist, ehrlich gesagt. Naja, also, dass du halt rückblickend auf diese Geschichte. Ach so, ja. Das Kommando wird per Signal, ein Wunder, dass da überhaupt noch irgendjemand auf Signale achtet, wird auf Nebogatov übertragen. Das ist der Typ, der mit dem Third Pacific Squadron um die also was zu der Mel Brooks-Geschichte gepasst hätte, dass aus dieser dritten Phase irgendein Furzschiff jetzt auf einmal das Kommando übertragen bekommen hat, aus Versehen. Ja. Das würde jetzt zu einer Mel Brooks-Komödie passen. Ja, ist ja jetzt auch so. Aber ja, echt, erinnert mich gerade aus dieser dritten. Ja, ja. Ja. Ach, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Das Leben stinkt. Das ist jetzt quasi der, also die großen Kriegsschiffe, die sind jetzt alle mehr oder weniger unbrauchbar. Da ist eigentlich keiner mehr, der irgendwie noch was machen kann. Und jetzt übertragen sie offiziell das Kommando über die ganze Flotte an den, der dieses dritte Squadron angeführt hat. Und der reist jetzt rum. Und, ich glaube nicht, Jim. Witzigerweise sind die Schiffe alle noch halbwegs seetauglich, weil die ganz hinten in der Formation waren. Also die haben jetzt noch nicht so arg viel von diesem Feuer. Ja, und es ist nicht abzusehen, dass die schlechter dastehen. Naja, als die jetzt halbwegs freies Schussfeld haben, feuern die einfach komplett random irgendwo hin, unkontrolliert in der Gegend rum. Sag mir, dass sie auch noch eigene Schiffe dabei versenken? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich meine, sie haben ja vorher schon alles, was irgendwie an, also auch an Menschenmaterial, halbwegs seetauglich ist, auf dieses zweite Squadron irgendwie gepackt. Ja? Also was willst du denn da noch, an Leuten schicken? Das dritte ist alles, was nicht bis drei auf dem Baum war. Das sind jetzt wahrscheinlich irgendwelche Senioren und vermutlich ein Haufen 15-Jähriger. So. Und drei Badewannen. Ja. Nebogatov ist nach dem Schauspiel weiter vorne in der Formation jetzt schon ziemlich demoralisiert. Und komisch. Und das mit dieser Kommandoübergabe, das hat er selbst auch jetzt erstmal gar nicht realisiert und kriegt es auch erst eine Weile gar nicht mit. Er befiehlt jetzt seinem Schiff, Kurs auf Vladivostok zu nehmen. Also er haut ab. Um ihn herum sinken gerade die Alexander und einige weitere Kriegsschiffe. Und einige Schiffe folgen Nebogatov, aber nicht alle können mithalten und bleiben auf der Strecke. Also er fährt einfach stumpf, er weiß nicht, dass er das Kommando hat. Ihm ist egal, ob ihm jemand hinterher fährt. Er fährt einfach. Es ist jetzt Nacht. Nebogatov weiß noch immer nicht, dass er das Oberkommando hat und er weiß auch nicht, wer ihm folgt und er traut sich auch nicht, Lichtsignale zu geben. Und bei Sonnenaufgang dreht er sich dann mal um und stellt fest, dass ihm vier Schiffe noch durch die Nacht gefolgt sind. Als die Japaner sie an diesem Tag einholen, signalisiert Nebogatov ohne zu zögern seine Kapitulation. Also ohne zu zögern stimmt auch nicht ganz. Die verhandeln an Bord noch ein bisschen, irgendwie er und seine Offiziere und nicht alle an Bord sind seiner Meinung, aber er sagt, okay, bevor jetzt hier noch ein paar tausend russische Matrosen irgendwie... Ja, so sinnlos. Das ist, also genau. Sinnlos, nicht im Sinne von, also Krieg ist ja immer doof, aber im Sinne von, ist ja keine Chance auf einen Sieg oder irgendwas. Genau, er kapituliert. Und auch das Torpedoboot mit Rozhestvenskyj an Bord, das versucht in Richtung Vladivostok zu fliehen, wird von den Japanern eingeholt und gekapert. Und da der Admiral ist in einem sehr, sehr kritischen Zustand, ist im Delirium, ist auch immer mal wieder bewusstlos, hat mal helle Momente zwischendurch, bellt ein paar Befehle, scheißt irgendwelche Leute zusammen, aber ist im Großen und Ganzen relativ unbrauchbar im Moment. 21 russische Schiffe werden in dieser Schlacht versenkt oder geentert. Dabei sterben etwa 4.500 Russen. Von 4.500 Russen. 50 Schiffe waren es. Alles in allem waren es irgendwie 50, ja. Ja, und davon sind 21 jetzt versenkt worden. Nur drei der russischen Schiffe entkommen nach Vladivostok. Die Japaner hingegen verlieren in der Schlacht lediglich 3 Torpedoboote. Das ist halt. Also ich bin nicht ganz sicher, was mit den anderen 25 Schiffen, wie da genau die Lage ist oder ob das jetzt nur aus dem zweiten Squadron ist. Weil tatsächlich gewinnen die Japaner die Schlacht, von den Russen entkommen nur ganz wenige. Es gibt einige wenige, die in neutrale Häfen flüchten, aber das ist wirklich. Also die Japaner haben sie, was abzusehen war, komplett aufgemischt. Ja, ja. Da ist nichts mehr. Was ich sagen, da blieb kein Stein auf dem anderen, aber das macht keinen Sinn. Mit dieser Schlacht endet faktisch der japanisch-russische Krieg, auch wenn er sich offiziell noch ein paar Tage hinzieht. Der Krieg endet dann mit dem Friedensvertrag von Portsmouth. Also und da vermitteln die Amerikaner dann einen aber Frieden. Ist ja schon lustig, dass dann da überhaupt so eine Art Diskussion noch stattfindet, weil im Endeffekt Japan hat ja Russland, zumindest in Sachen Seemacht, in dem Eck, so in die Pfanne gehauen, dass du sagst, ja gut, was wollen die jetzt noch bestimmen? Aber natürlich, naja, im Endeffekt, die könnten ja wieder aufbauen, über den Landweg kommen, das Ganze könnte sich ewig hinziehen. Ich glaube, dass jetzt Japan hat keine große Intention, irgendwie Russland einzunehmen so. Ja. Und Russland hat jetzt erstmal keine Möglichkeiten, Japan irgendwie weiter Du kennst die Konditionen ja nicht. Naja. Und sie einigen sich jetzt halt auf diplomatischem Weg. Und tatsächlich kommt Russland gar nicht so schlecht, also da kenne ich jetzt auch die Details nicht, aber sie kommen gar nicht so schlecht aus dem Deal dann raus tatsächlich. Also sie müssen, glaube ich, nicht alle Ländereien in der Gegend dann irgendwie an Japan abgeben. Aber das ist jetzt dünnes Eis. Noch in Gefangenschaft der Japaner tauschen Rozhestvenskij und der Zar einige Telegramme aus. Er selbst hat sich wenig zu Schulden kommen lassen. Nebogatow aber hat 4 Kriegsschiffe in einwandfreiem Zustand an den Feind übergeben. Das muss ein Nachspiel haben. Im Sommer 1905 ist Admiral Togo ungefähr der beliebteste Mann der Welt, was ich auch irgendwie witzig finde. Dass der so, das wird so auf der ganzen Welt gefeiert. Der japanische Admiral. Rozhestvenskij hingegen nicht. Als er nach 6 Monaten noch immer nicht vollständig geheilt auf einem russischen Schiff in die Heimat entlassen wird, pfeift er, ganz der Alte, auf Deck ein paar Matrosen zusammen. Die finden das nicht so lustig und stellen ihn später dann nochmal zur Rede und lassen so richtig auch ihren Frust über die verlorene Schlacht an ihm aus. Also die Stimmung da an Bord ist ziemlich aufgeheizt. Der ist jetzt bei den Matrosen ist er jetzt nicht der beliebteste. In der Heimat, witzigerweise, wird er ziemlich gefeiert, weil er da jetzt irgendwie in den Bürgerkrieg oder in diesen Arbeiteraufstand hineingerät. Da, ich weiß nicht genau, wie es da zustande kommt. Also ich meine, da begehren die Arbeiter auf, um irgendwie bessere Arbeitsbedingungen und so weiter, geregelte Arbeitszeiten, sonst was zu bekommen. Und er gerät irgendwie dazwischen rein als einer aus dem Militär und wird aber von den Revolutionären irgendwie als Held gefeiert oder als einer von ihnen irgendwie aufgenommen. Okay, und da so ein bisschen als Figur irgendwie und wird überall beglückwünscht und überall willkommen geheißen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, wie es dazu kommt. Ja, warum er da jetzt so dann irgendwie eine Figur in diesem Bürgerkrieg oder eine verehrte Figur. Ich meine, er nimmt keine aktive Rolle ein, aber er ist so eine verehrte Figur für die. In St. Petersburg angekommen, muss er feststellen, dass der Zar nicht ganz so begeistert von ihm ist. Komisch. Es gibt eine offizielle Untersuchung, die in einem Prozess gegen ihn und seine Offiziere endet. Und da gerät er so ein bisschen in die Zwickmühle. Denn er hat sich ja in der Vergangenheit mehrmals erfolglos eigentlich gegen die Befehle des Zaren ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, der hat sich ja irgendwann nicht mehr gemeldet und so. Ja, er war ja eigentlich vernünftig. Ja, er hat gesagt, irgendwie, wir sind schlecht ausgerüstet, wir brauchen mehr Munition, wir wollen nicht auf die anderen warten und so weiter und so weiter. Wenn es wenn er schalten und walten hätte dürfen, wie er gewollt hätte, wäre er seiner Meinung nach problemlos nach Wladiwostok durchgebrochen und es wäre kein so ein Debakel geworden. Und das kann er aber jetzt in so einem Prozess ja nicht sagen. Ja? Nee. Und deswegen ist er so ein bisschen in der Zwickmühle. Aber er eiert sich da ganz charmant so ein bisschen durch die Verhandlungen und wird letzten Endes ohne weitere Strafen aus der Navy entlassen. Ja, der hat halt bei seiner Charaktergenerierung echt viel auf Charme gesetzt. Ja, und jetzt halt auch bei lauter brenzlichen Situationen einfach mit einem guten Wurf auf den Charmantwert aus der Sache wieder raus. Genau. Aber er ist jetzt aus der Navy entlassen. Er wird jetzt genau aus dem Militär entlassen. Okay, was ja schon doof ist für ihn. Ja, ich glaube, er hat auch vielleicht ein bisschen die Schnauze voll gerade. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Das wurde jetzt in meinen Quellen nicht weiter thematisiert, wie er das findet, so richtig, glaube ich. Ich glaube auch, dass er keinen Bock mehr hat, unter so einem Zahn nochmal irgendwie zur See zu fahren. Könnte ich mir vorstellen. Ich möchte diese Antwort einloggen. Nebogatow und 3 seiner Offiziere hingegen werden vom Gericht als Deserteure zu Tode verurteilt. What the fuck? Naja, Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe, so, wo du gemeint hast, nein, man flieht nicht, so. Ja, es wird dann vom Zahn nochmal per Zahnerlass in 10 Jahre Haft umgewandelt und er wird nach 3 entlassen. Also, sie müssen aber ihn offiziell, ich meine, er hat ohne Kampfhandlung, ohne sich zur Wehr zu setzen, beim ersten Blick, Anblick des Feindes, hat er sich gestellt. So läuft's halt. Geht halt nicht, ja. Zinovij Petrovic Rozhestvenskij zieht sich nach und nach aus der Öffentlichkeit zurück und stirbt etwas überraschend im Kreis seiner Familie in der Neujahrsnacht 1909 an den Folgen einer Lungenerkrankung. Tuberkulose? Ah, okay. Lungenerkrankung könnte, wer weiß es schon. Oh, aber hier. Neujahrsnacht. Ja, ich wollte gerade sagen, hier jetzt kurz vor Neujahr. Yes. Das ist Zeitpunkt der Aufnahme auch ein bisschen. 2019, das ist ja hier eine runde Zahl. Aber der ist echt nicht mehr viel älter geworden dann. Leck mich mal. Nicht mehr so wahnsinnig viel. Er ist tatsächlich relativ überraschend gewesen. Er ist wohl irgendwie in den Nebenraum gegangen und kam nicht wieder. Und das hat keiner so richtig irgendwie damit gerechnet, dass er jetzt da den Löffel abgibt. Okay. Er hat zweifelsohne Geschichte geschrieben. Seine Flotte der Verdammten, das ist der Titel, den man seiner Truppe später verpasst hat. Und ihre Reise um den halben Erdball wurde von vielen von vornherein als aussichtslos eingeschätzt. Aber er hat 45 Schiffe, da sind es jetzt 45. Also das ist auch, das wechselt ja auch immer mal, ne, was gerade an Versorgungsschiffen irgendwie mitfährt und so weiter. Und ob er eine Badewanne als Schiff zählt. Ja, also hier sind es jetzt 45. Er hat 45 Schiffe und 12.000 Matrosen irgendwie zusammengehalten und bis nach Japan gebracht. Dort musste er dann vor der japanischen Übermacht kapitulieren, die teilweise auch stark von den Briten befördert wurde. Allein das ist schon eine bemerkenswerte Leistung in einem Krieg, der im Schatten von 2 Weltkriegen historisch oftmals keine große Beachtung findet. Ja, wir müssen dringendst ein paar Millionen zusammenkriegen, wie oft wir sagen, wir müssen was für filmen. Und das ist, glaube ich, meine neue Nummer 1 der unverfilmten Skripte, die wir hier haben. Wobei das definitiv kein Feel-Good-Film wäre. Naja, also. Das wäre eher eine zynische Komödie. Ja, aber das, also Dr. Strangelove ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme und der ist ja auch keine klassische Komödie. Definitiv ein zynischer, bitter, schwarzer Film. Mag ich ja auch gerne. Also da stimme ich nicht falsch oder so. Und das hier hat ja wirklich Straight-Out-Comedy-Parts drin. Also das ist ja völlig absurd, was da stellenweise passiert ist. Und ich habe viele Stellen sehr, sehr stark komprimiert. Da gab es sicherlich noch das eine oder andere, das man an der Stelle noch hätte weiter beleuchten können. Ja, aber was ist mit den ganzen Tieren passiert? Was wurde denn aus irgendwann haben sie Krokodile geschossen. Also, vielen Dank, Raphael. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Bullshit unterwegs erzählt. Ich habe extra diese ganzen Schiffstypen und diesen ganzen Marine-Details irgendwie so ein bisschen versucht zu umschiffen. Aber korrigier mich bitte. Wir werden dann eine richtige Stelle in der nächsten Sendung auf diesem Sender finden. Na dann, wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, frohes neues Jahr oder was auch immer für ein toller Wind du das anhörst. Tschüss. Ciao. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wer kommt bei euch an Weihnachten? Ist Christkind oder der Weihnachten? Na, Frali, das Christkind. Christkind. Ich habe gestern meinen Christbaum falsch rum aufgehängt. Wie? Auf dem Balkon. So ein Pentagramm-mäßig oder was? Pentagramm? Nein. Das ist der neueste Instagram-Trend, ich sag's dir. Das ist mit Tierblut am Boden. Also meine Tochter ist ja 4 Jahre alt dieses Jahr. Ja. Und letztes Jahr hat sie sich ja legendärerweise nur ein einzelnes Gummibärchen gewünscht. Ein einzelnes Hast Gummibärchen. Hast du so 3 Kilo Gummibärchen besorgt oder halt diese riesigen? Nein, also sie hat tatsächlich, sie hat auch was anderes gekriegt gegen meinen persönlichen Wunsch, aber Ich wollte ihr tatsächlich ein Gummibärchen schenken, aber sie hat eine ganze kleine Packung bekommen und noch was anderes. Mhm. Und dieses Jahr hat sie zum ersten Mal einem Christkind einen Wunschzettel geschrieben. Ich schließe schnell vor. Also aus diesem einen Gummibärchen jetzt innerhalb von einem Jahr wurde eine Babypuppe, ein Pferdestall, ein Sattel, eine Blume, Weltfrieden, eine Meerjungfrau, ein Puppenhaus und ein echtes Pferd. Ein echtes Pferd? Ah, ja. Und Meerjungfrau finde ich auch schön. Meerjungfrau, ja. Schön. Da siehst du mal, wie der Kapitalismus seine Fratze zeigt. Okay. Ich muss jetzt so dringend mal hier ums Eck. Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Na dann, macht's gut. Tschüss.